abgetippt, Fettstift, meine Damen und Herren, Peter gibt gerade was ein und ich fange einfach schon mal an. Ja, herzlich willkommen im neuen Jahr mit den Dorfschönheiten. Gesundes neues Jahr euch allen Hörern. Und wir versprechen nichts, aber dieses Jahr wird ein interessantes Jahr. Sowohl, ich kündige jetzt mal nichts an. So, auf jeden Fall wird es interessant. Und ich begrüße bei mir den besonders warmherzigen Peter. Hallo an alle lieben Mithörer und von mir auch noch ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut überstanden und den Jahreswechsel vollzogen. In Gesundheit, in aller Frische wie immer. Und ja, wie Robert schon angekündigt hat, wir versprechen nichts, aber es könnten große Sachen kommen. Beziehungsweise tolle Sachen auf uns zukommen. Diesmal wird nicht geblufft. Aber wir verraten noch nichts. Nein, wir versprechen und verraten nichts. Alles auch noch nicht ganz perfekt spruchreif. Also ich habe gerade das Mikro angespuckt. Ah, ich nicht euch natürlich. Ihr werdet von uns wieder hören im Rahmen des Podcasts, was es für Neuigkeiten gibt. Und es wird großartig. Wie der Helter Stein sagen wird, es wird großartig. Der Helter Stein hat ja einen zweiten Channel jetzt, gell? Der Held. Und damit sind wir schon im Vorgespräch, Leute. Genau. Der Held, meine Damen und Herren. Da bin ich mal gespannt, was er da so realisieren will. Aber dazu später mehr. Auch später mehr. Aber da werden auch großartige Sachen, glaube ich, kommen. Ich gehe mal davon aus, dass du jetzt von deinem London-Trip erzählen möchtest. Dann fangen wir mal damit an, weil okay. Der Rest ist bei mir eine Serie, ein Film und ein Buch. Okay, ein Buch. Fange ich mal an. Ich war ein paar Tage in London, so ein verlängertes Wochenende, kann man sagen. Und ich muss sagen, so groß zum Sightseeing sind wir gar nicht so extrem gekommen. Also so diese typischen Sehenswürdigkeiten wie Buckingham Palace oder sowas, ja. Da waren wir gar nicht, also das hat man noch so mit auf dem Schirm oder das British Museum und sowas so in London, nur so als Tipp, sind ja einige Museen kostenlos, nahezu alle, so ja. Reingehen kann. Die staatlichen Museen, die National, alles wo National davor steht, ist eigentlich frei. Genau. Und ich hatte mir so im Vorfeld natürlich einige Vlogger und Blogger oder so angeguckt, irgendwelche Videos, Low-Budget-Tipps für London, und da waren eben die Sachen mit dabei, es war mir bis dahin auch nicht bekannt, dass die Museen da so eine Politik haben. Finde ich cool, aber dass das einfach möglich ist, dass man da so reingehen kann. Besonders ja dieses Naturkundemuseum hätte mich interessiert, aber da warst du drin. Habe ich alles gar nicht geschafft. Wie ist denn das? Ist riesig. Ist riesig. Wir waren damals nur in der Geologieabteilung, weil die war schon riesig. Ja. Da standen Steine rum. Das war so riesig. Das war sehr, sehr modern. Damals, also 2011 war das. Und das wäre noch so viel weitergegangen. Wir sind dann raus, weil wir auch so einen kleinen Zeitplan für den Tag hatten wir uns ja auch schon. Also da kannst du richtig einen Tag verbringen da drin in dem Ding, im Natural History Museum. Ich habe nur Bilder gesehen, wenn ich das schon sehe, dass da so ein riesen Wallskelett da oben drüber hängt. Also das finde ich schon beeindruckend. Ja, da steht doch die originale Werkbank von James Watt. Also die steht da auch drin. Da stand ich auch davor. Ach geil. Ja, also es ist ganz cool gemacht, ja. Klingt richtig gut. Leider alles nicht geschafft. Also ich muss sagen, ich bin auch nicht mit so einem extremen Zeitplan dran gegangen. Es war alles so ein bisschen, mal gucken, das könnte man machen. Buckingham Palace, so Kram, stand auch alles auf der Liste, wo ich da auch schon mal war. Also Wachablösung wollte ich mir echt mal angucken, alles nicht geschafft. Was soll es? Ja, zufällig ist halt so, London läuft nicht weg. Genau. Auch wenn seit heute Großbritannien aus der EU draußen ist, offiziell. Wir nehmen heute am 1.2. auf. Und so wie es mir gerade geht, könnte die Folge doch noch kommen vielleicht heute. Müssen wir mal gucken. Was vielleicht kommen könnte. Aber ich verspreche nichts, Leute. Wenn es morgen kommt, seid mir nicht böse, wenn es Sonntag kommt. Ja, schauen wir mal. Zufälligerweise, ich hatte es halt nicht im Schirm, war jetzt das Wochenende, an dem ich dort war, war auch chinesisch Neujahr. Damit ist im Prinzip der Zeitraum auch klar, wann ich in London war. Und hab das eher durch Zufall festgestellt, als ich so bei Google Maps geguckt habe, wo ich hin möchte, in welches Viertel. Chinatown so in die Nähe wollte ich, und habe dann festgestellt, da ist eine Parade eingezeichnet. Und habe festgestellt, da ist ein Umzug, habe ich aber auch nicht geschafft zum Beispiel. Schade. Ein Umzug. Habe ich erst überlegt, ob ich dran teilnehme, also ob ich mir den angucke. War früh um 10, aber habe ich dann auch alles das zeitlich noch geschlafen. Nicht hinbekommen. Ja, es war auch ein bisschen feierwütig das Wochenende. Und ja, was soll's. Das, was ich geschafft habe, was ich auch schaffen wollte, war unter anderem der Forbidden Planet. Da wollte ich unbedingt hin. Und das ist so ein Nerd-Megastore. Ja. Das Ding ist ultra krass. Also ich habe da 2 Stunden locker drin verbracht und mich da genauestens umgeguckt. Ich mache gerade hier mal auf ein paar Bilder. Also da hast du wirklich von unten bis oben, ob das nun irgendwelche Funko-Pop-Figuren sind, irgendwelche Action-Figuren aus irgendwelchen Franchises, ob es He-Man ist, ob es Power Rangers ist, ob es Star Wars ist, ob es Stephen King ist, ob es... Stephen King? Geil. Ja, also so ein paar Figuren zum Beispiel. Ja, Pennywise hast du natürlich viel von gehabt. Ich hätte jetzt gar nicht gewusst, wie man heute Stephen King in der Folge unterbringt. Schwierig. Danke, dazu dass du später das gemacht mehr. Hast, Peter. Dazu später mehr. Ich bin tausend Sachen. Unter anderem auch so verschiedene Horrorfiguren. Dann hatten sie richtig, wenn du vorne reingekommen bist, das sieht man auf dem Bild so ein bisschen. Für Robert, der sieht das jetzt gerade. Ihr könnt euch mal ein paar Bilder von angucken, von dem Forbidden Planet. Simon hat davon auch mal berichtet. Also Simon von Rocket Beans, ja. In einem Moin Moin, als er dort war, da hat er mit einer 360-Grad-Kamera gefilmt. Ne? Ja. Kann man sich auch angucken. Da sieht man so das Innenleben davon. Es ist auf 2 Etagen. Oben hast du eher so das ganze Merchandise drumherum. Ja. Fußmatten, was weiß ich, Kram, gell, irgendwie ein Scheißdreck. Ja. Und auf der unteren Etage hast du dann eher so eben, was Comics angeht. Also habe ich ein komplettes Ding. Es gab 2 Regale voller Varianz, da habe ich genau mal hingeguckt. Ich glaube, das waren auch direkt, ich nehme an, die machen ihre eigenen Varianz auf Forbidden Planet. Also für so einen Store kann ich mir das nicht anders vorstellen. Und ja, ich habe es ja schon gesagt, 2 Stunden habe ich da drin verbracht, es war ultra krass. Vorne hast du gleich, wenn du reinkommst, das wollte ich gerade noch sagen, so eine Glasvitrine voller irgendwelcher Figuren, hochwertiger Sachen, die dann hier bei 100 Pfund anfangen und da bis 1000 gehen, habe ich Sachen gesehen. Mhm. Heavy, alles voll, teilweise auch interessanter. Ich mag ja immer so Crossovers, wie ich schon so oft gesagt habe. Wolverine gekreuzt mit einem traditionellen Samurai, mit so einer Rüstung, fand ich geil. Oder mit Deadpool gab es das auch. Also was mag ich einfach, so Kram. Ja, und natürlich bin ich da, um es kurz zu machen, nach den 2 Stunden auch fündig geworden, habe ein paar Sachen mitgebracht und dazu jetzt mehr. Es gibt dazu jetzt mehr. Es gibt Geschenke. Wie Geschenke? Nö. Klar. Echt? Boah. Klar. Robert bekommt von mir ein Pennywise. Ein Pennywise Funko Pop Mini. Geil. Oh, wie detailliert er ist. Es klingt wie so ein Handy. Gell? Mir hat der richtig gut gefallen. Ey, ich habe gedacht, den nehme ich mit. Richtig detailliert, richtig geil. Vor allem, ich habe schon oft so Figuren von Pennywise gesehen, die haben mir alle nicht gefallen. Und der kleine, den fand ich absolut geil. Schlüsselanhänger. Da habe ich gedacht, perfekt. Richtig schön detailliert. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der riesen Funko-Pop-Fan, weil mir manchmal die Augen nicht gefallen, aber hier finde ich passt. Ja, stimmt. So Pennywise, diese, das sieht so schön spooky aus. Wie das heute thematisch passt, ey. Ich werde nämlich nachher noch über S-Kapitel 2 reden. Ah, hast du jetzt angeguckt. Genau. Und du hast ihn schon gesehen, oder was? Ich habe ihn schon gesehen, ich war mit Richard im Kino, wir hatten schon mal davon erzählt. Ich glaube, auf dem Weg zur EGX, glaube ich, haben wir davon geredet im Vorgespräch. Hört euch mal rein, die Folge. Echt? Ach so. Von der letzten EGX. Ich glaube, da hatten wir auch. Da war ich nicht mit, den habe ich die Folge habe ich noch nicht gehört. Nicht EGX, Quatsch. Wollte ich sagen. Mac. Sorry, die drei, Mac, die anderen 3 Buchstaben. Genau. Mein Danke, Peter, stark. Ja, gerne. Was hat denn der an der Hand? Ah, die Mütze. Ich habe auch noch hier was. Die Biber-Mütze vom Anfang, vom zweiten Teil. Ach, geil. Das ist so genau, habe ich gar nicht hingeguckt. Aber den fand ich stark. Danke dir, Peter. Ey. Und es gibt noch was, das werden wir jetzt parallel öffnen, weil ich habe für mich was mitgebracht und für dich. Nee, das meine ich nicht. Das kommt noch was aus diesem Beutel. Boah, Peter, das ist ein Schenketeim. Und zwar kleine Lootboxen sozusagen. Geil. Ich habe eine Metal Gear Solid Lootbox und für Robert habe ich eine Ghostbusters Lootbox dabei. Alter, geil. Das heißt, da sind so kleine Minifiguren drin, man weiß aber nicht, was man bekommt. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen die mal auf. Ja, guck mal, normal nach der Wahrscheinlichkeit. 2 von 20 ist Wankman. Boah, Ecto 1 wäre natürlich Deluxe, ey. Ich bin jetzt gespannt, wen ich kriege hier. Ecto 1 wäre krass. Ein kleines Geraschel. Leute, sorry. Aber soll ich mal ein Messer holen? Um das Erlebnis. Wenn ich mich vorhin schon was abgestochen hätte. Das geht eigentlich gut auf, ja. Stimmt. Ach, geil. Hast du? Und ich hab Solid Snake. Zeig Leute. Ja. Ey, das ist aber auch ganz schön detailliert, ey. Vor allem mit Waffe noch. Geil, mit Waffe. Kannst du reinklipsen, ja. Genau, die Hände sind so richtig offen. Geil, ich freue mich. Das war auch, also da habe ich jetzt Glück gehabt. Also, man musste mal auf die Wahrscheinlichkeit gucken. Ich gucke auch gerade. Manche sind davon immer mega selten. Also nicht Solid Snake, Venom Snake natürlich. Venom Snake. Das ist ja zu Teil 5, sind das die Figuren. Snake ist trotzdem Snake. Kannst du eigentlich da nicht verkehrt machen, Snake weil irgendein Snake kriegst du immer. Ja. Oder? Das sind wir doch mal ehrlich. Irgendein Snake kriegst du immer. Ich habe 2 von 20 Wahrscheinlichkeit. Geil. Der Flammenmann wäre natürlich auch möglich gewesen. Aber bin ich zu Einhorn oder was? Bin ich zufrieden damit. Ja. Also Ecto 1 wäre natürlich Deluxe, finde ich. Jetzt bin ich mal gespannt, was Robert kriegt hier. Das ist ja, oder Vigo, der Vigo wäre auch hart, ey. Vigo. Oh, richtig Gummiwaffe hier. Vigo, 1 von 20. Geil, ich freue mich. Geil, es sind die Scolari-Brüder, ey. So, jetzt bin ich mal gespannt, was Robert kriegt. Venom Snake ist gecleared. Ich mag das auch, das Konzept irgendwie, so kleine Lootboxen. Ja, das ist eigentlich ein süchtig machendes. Klar ist die Gefahr groß, also die hatten da jede Menge von allmöglichen Franchises natürlich. Ja. Klar ist die Gefahr groß, wenn du da jetzt sammeln willst, dass du dann einen Haufen mal das gleiche kriegst. Wie heißen eigentlich die Firma? Das ist hier Titans. Titans Vinylfiguren sind das. Für die Leute, die es genau wissen wollen. Teen Titans. Ah, hier drüben muss man ausmachen. Ja, ist auf jeden Fall eine Figur. Ist nicht Ecto 1. Ecto, aber Ecto 1 habe ich schon genug. Janusz, geil. Geil. Nur ein Fussel, ein weißes Fussel. Und mit dem Riesenkopf noch. Der ist natürlich auch stark, ja, geil. Danke, Peter, ey. Ich hätte ja auf Vigo spekuliert, den fand ich auch übelst witzig. Vigo ist mega, ja. Aber Janusz ist natürlich auch, das ist ist wahrscheinlich das Trashigste von all den Figuren, aber trotzdem lustig irgendwie. Auf jeden Fall. Na, da sind wir beide gut mit davon gekommen, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Ich habe schon eher eine von den Selteneren bekommen. Echt? Die hat nämlich eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 20, nicht von 2 zu 20. Ja, danke. Und da gibt es auch immer solche Fragezeichen-Figuren. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch drauf ist. Das bei mir da, auch, ist ja. Da ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 40 bei mir. Mhm. Gibt es bei mir auch. Bei mir gibt es da Venom Snake und nochmal Venom Snake. Ja. Die gleiche Figur. Geil. Gibt's nochmal eine Variante offenbar. Und Quiet und Big Boss. Aber die Box ist auch schon geil eigentlich. Ja, okay. Ja, die Box fand ich auch super und so. Geil. Ey, vielen Dank, Peter. Bin ich auch sofort drauf angesprungen. Wärst du mal 2 Wochen später gefahren, wär der Fund schwächer gewesen. Aber auch das Gesicht ist gut geworden. Ey, stimmt. Den stelle ich, der sieht aus wie der Schauspieler. Das sieht echt detailliert aus. Ja. Die sind nicht schlecht hier, die Vinylfiguren, muss ich mal sagen. Es gibt ja auch solche kleinen Sammelfiguren hier, auch die genauso aufgemacht sind von Funko. Gibt es ja auch. Und jetzt sind die Gesichter richtig cool. Das gefällt mir richtig, auch. Ja. Richtig. Sicht von ihm. Sind nicht einfach nur Kreise mit Augenpunkten. Genau, ja. Venom Steak, Snake. Das ist stimmt. Wie du sagst, sie haben sich Mühe gegeben, einfach die Gesichter richtig zu modellieren. Ja. Und das Geile ist, du kannst noch Crossover machen. So. Kannst du schön den Kopf abnehmen, ja? Ja. Oder? Ja. So, also die Knarre. Die Knarre reinlegen. Geilo. Geil. Ja, vielen Dank für das. Ey, krass. Ja, bitteschön. Krass, Mann. Das ist einfach unnormal. Ich hab nichts dabei. Nee. Achso, kein Item. Ich habe kein Item dazu bekommen. Da komme ich in dem Atemzug auch noch zu einer Sache mit, die habe ich für mich noch mitgenommen. Darüber möchte ich kurz ansprechen, was ich entdeckt habe. Und zwar in der Comic-Abteilung, das war dann irgendwann überflachtung. Ich glaube, das ist Overload, gell? Also irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt gehe ich durch, jetzt reicht's. Aber ja. Geil fand ich, die hatten so ein paar Charts auch stehen, also ja. Wo sie gezeigt haben, hier aktuell gerade geil, interessant. Mhm. Und unter anderem stand das mit drin, Murder Falcon. Und das ist hier ein Paperback, enthält hier 1 bis 8. Ja. Ist eine abgeschlossene Sache. Geil, das ist ja natürlich immer gut. Ist super geil. Und natürlich, ich bin gleich drauf angesprungen, du siehst es. Vorne so einen fetten Falken mit Metallarm drauf, mit Kung Fu, wie Kung Fury quasi so ein rotes Band um die Stirn. Vorne ist noch eine Unterschrift drin. Das steht doch hier extra drauf. Ist mir danach erst aufgefallen. Krass. Habe ich quasi gekauft und mir ist es nicht aufgefallen, dass da eine Unterschrift mit drin ist. Ey, das ist aber geil. Weil das haben die so stehen gehabt, offen, gell? Ja. Das konntest du dir so wegnehmen. Aber was ist das für eine Unterschrift? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ist es von Daniel Warren Johnson oder von Mike Spicer? Das konnte ich auch nicht registrieren. Mir ist erst aufgefallen, als ich das Ding gelesen habe, dass da eine Unterschrift von drin ist. Das war geil. Das war auf jeden Fall ein richtig schönes Andenken, zumal das auch so eine Überraschung ist. Ja, vor allem, das ist ein einfaches Englisch, da kommst du super mit durch mit dem Ding. Ich habe es schon durchgelesen. Ja. Ich habe einmal angefangen. Die Covers hier hinten drin sind der Wahnsinn. Ja, die sind der Hammer. Also es ist natürlich richtig schön trashig auf Metal gemacht, die ganze Nummer. Also da geht's wirklich, die reden dann auch immer drüber. Ja, you need to shred your guitar. Also es geht im Prinzip drum, der Hauptprotagonist Jake so ein Typ mit langen blonden Haaren, spielt Gitarre und der trifft durch Zufall auf Mörderfalken, der quasi ein Wesen aus einer Metal-Dimension ist. Ja. Und zu dem gehört dieses magische Instrument. Also Jake hat seine Gitarre, der hat eigentlich ein tragisches Schicksal, Jake. Damit habe ich nicht gerechnet, dass da noch so eine Story dahinter steckt. Ich habe eigentlich gedacht, das wird kompletter Trash von vorne bis hinten. Aber ich hatte sogar Momente, wo ich mal kurz schlucken musste. Wo es darum geht, der hat quasi seine ehemalige Band verlassen. Es hat so ein bisschen Peter Brighton Band Charm auch. Hört euch mal die alte Folge an. Heute kommt es Querverweise ohne Ende. Er hat seine Band verlassen aus Gründen, die darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, weil das ist. Wäre wahrscheinlich auch spoilermäßig. Genau, weil ja. Also, es hat jetzt nicht extrem viel Story, aber es wird schon thematisiert und die Leute interagieren auch miteinander, warum er die Band verlassen hat und was das soll und finden wieder zusammen die alte Band. Das möchte ich dazu sagen. Also das ist ja eigentlich logisch, dass sie wieder zusammenfinden, dass das so eine Story sein soll. Ja, und diese Gründe sind echt teilweise auch tragisch, was da passiert ist. Also es ist nicht ohne, aber es ist interessant, wie diese Leute wieder zueinander finden. Natürlich alles über diese ganze Dämoneninvasion, was natürlich wieder extrem over the top ist. Genau, ja. Mein Ding. Fette Dämonen-Action. Und ja, die Story hat im Prinzip Mörderfalken findet ihn. Er hat seine alte Gitarre zerstört, Jake. Ja. Und wird dann irgendwann mal von Dämonen angegriffen. Und in dem Moment wird plötzlich seine Gitarre wie aus nichts repariert. Und er hat plötzlich diese magische Gitarre. Da siehst du auch, die Kopfplatte sieht aus wie so eine Falke. Das ist quasi keine normale Gitarre, sondern es ist eine magische Gitarre, die Verbindung zu der Metal-Dimension hat. Und zu der Gitarre gehört quasi Mörderfalken. Also mit der Gitarre... Ein Brutal Legend in gut, hä? Ja, stimmt. Eigentlich das, da muss ich auch dran denken, an Brutal Legend. Die Gitarre ist quasi eine magische Gitarre, die seine Kräfte, die quasi Mörderfalkens Kräfte steigern. Also wenn Jake richtig geile Riffs spielt, wird quasi Mörderfalken richtig stark und kann die Fichter besiegen. Ja. Und ja, seine Band findet er nach und nach wieder und die müssen dann auch entsprechend die magischen... Er supportet ihn quasi wie Kräfte und ihre Jimmy bei Stick of Truth. Ja, stimmt. So ist es eigentlich. Und es hat aber natürlich auch so richtig trashige Dinger, also so Szenen, wo ich einfach nur lachen musste, wo sie dann vom Militär unterstützt werden, also von der Marine und ja. Die hauen da halt einfach nur auf so einen Flugzeugträger. Auf einen Flugzeugträger, so eine riesen Endwand. Ja, geil. Stark. Und dann auch die ganzen Leute hier, gell, eigentlich die Fluglotsen, gell, die da hier die Mikros zurechtstellen ans Schlagzeug. Da habe ich sehr gelacht. Fand ich eigentlich super charmant. Ich finde die Zeichnung geil mit diesen Monstern, die sehen schon so richtig schön hässlich, gruselig aus, so ein bisschen Cthulhu-esque. Gefühl. Also ich mag das sehr und eben diese Monster, die dann auftauchen und einfach, ja, die Geschichte, wie ich schon gesagt habe, es kommen ein paar Anspielungen an Metal-Größen. Lemmy wird natürlich, taucht mal auf. Die werden nicht wirklich genannt, die Leute, aber du erkennst sie. Ja. James Rodney Dio taucht auf. Rodney James Dio. So rum, ja. Und dann noch so ein Typen, wo ich nicht ganz wusste, wo der hingehört. Das ist wahrscheinlich auch von irgendeiner Metal-Band. Ich weiß nicht, ob es den wirklich gibt. Hjelm, da heißt er, glaube ich. Auch der ist auch Gitarrist übrigens. Ja. Er ist selber Gitarrist. Fand ich aber ganz geil. Diese. Überreicht er ihr Whoever said you had to sing. Irgendwie so ein krasses Mikrofon in der Hand. Ja, ja, ist auch so ein magisches Mikro quasi, was halt auch irgendwelche Kräfte rufen kann. Also das kann quasi nicht jeder. Also es gibt da bestimmte Instrumente, die quasi diese Verbindung zu dem großen Metal-Göttern haben, The Heavy genannt. Geil. Die auch einfach nur als Altar so einen riesen Amboss haben, gell? So einen riesen Hammer drüber, gell? Geil. Da hab ich gelacht, ey. Ja, hab ich. Da gibt's auch so schöne, geile Sprüche, wie eine Szene, in der quasi Mörderfalken mit Jake zusammen so eine Frau retten vor Dämonen. Ja. Und dann sagt die Frau... Vielen Dank, ich danke Ihnen. Und dann sagt halt der Falke, danke nicht mir, danke dem Metal. So lieb ich. Also ich kann es da gerne mal geben. Die Unterschrift ist ja auch mit diesem Falken drauf. Ja. Es ist ein Falken dabei. Ach, okay. Der fallen Details auf. Stimmt. Ist doch dieser Falken. Stimmt, von natürlich. Der ist mir nicht aufgefallen. Ja. Ich habe gedacht, ist das ein F? Forbiddenplanet.com. Ist aber geil, das siehst du gleich. Okay, das wurde unterschrieben. Ich finde das stark. So stark. Ja, vor allem Preis geht, finde ich. Preis geht auch, ja. Es geht voll klar. Also musst du umrechnen auf Euro, dann wird es wieder ein bisschen, sind es halt auch deine 20 Euro, die du dafür bezahlst. Aber ich finde es recht dick auch. Ja, sagen. Recht hast du dick. Ordentlich Lesespaß. So unterschrieben und ein Thema, was Peter gefällt, ist doch geil. Also ich habe alles richtig gemacht. Ich habe es einmal angelesen, habe gedacht, mal gucken, was so geht, und beim zweiten Mal fertig gelesen. Also habe es dann, ich konnte es nicht mal loslassen, weil es mich einfach interessiert hat, wie geht die Scheiße jetzt aus? Überraschendes Ende. Schön, sag ich mal dazu. Kann ich dir gerne mal geben, Robert? Hat mich richtig gehuckt, die Scheiße. Ja, komme ich drauf zurück, wenn ich mal wieder Zeit habe. Ja. Okay, so viel zum Forbidden Planet. Ich will das auch nicht weiter ausdehnen. Es war auf jeden Fall richtig geil, richtig geile Zeit dort. Ich kann nicht jederzeit wieder reingucken. Interessant. Oh, ich super Kram. Drauf, ey, wenn ich das höre. Da kannst du richtig Zeit verbringen. Dann in der Umgebung war noch Orc's Nest. Das nennt sich wirklich so, Orc's Nest. Wie soll ich den Namen hören, ey? Das ist einfach nur so ein kleiner Tabletop Spieleladen. Also da, die hatten auch verschiedene Brettspiele da, wie eben Flügelschlag. Zum Beispiel haben sie mit da im Englischen Wingspan, das Kennerspiel des Jahres 2019. Ich bin momentan so ein bisschen viel auf Boardgame-Kanälen unterwegs. Ist gerade schlimm bei mir. Hat sich ja auch bei uns auch was ein bisschen getan. Das stimmt. Eigentlich müssen wir das auch nochmal thematisieren, weil das haben wir in dem Cast noch nicht thematisiert. Das stimmt, ja. Dazu später mehr, Leute. Da reden wir nachher zusammen einfach nochmal drüber, würde ich sagen. Weil es wäre schade, wenn es runterfällt. Auf jeden Fall. Orc's Nest, auf jeden Fall ein kleines Ding. Alles so ein bisschen in Metall gehalten, auf zwei Etagen. Aber da bin ich nur einmal kurz eine Runde dann durch. Also ich war dann so überreizt einfach von Forbidden Planet. Also es ist gleich um die Ecke Orc's Nest, das können wir gut verbinden. Es gibt dort in der Nähe, das ist Tottenham Court Road, nee, Road Court heißt die Haltestelle von der Tube. Da habt ihr ziemlich viel so Zeug um die Ecke. Da habt ihr dann noch Orbital Comics oder sowas. Also da waren noch zwei Comicläden in der Nähe, die habe ich alles sein lassen, weil Forbidden Planet schon so viel Kram hatte. Ja. Ich war dann einfach gesättigt. Im positiven Sinne. Ein bisschen auch übersättigt, aber also einfach überreizt sozusagen. Ja, also es war echt brutal geil, auch interessant. Ich habe mir auch einige Sachen abfotografiert, die ich interessant fand. Weil es auch nochmal eine andere Hausnummer ist. Genau. Weil das wahrscheinlich auch alles viel größer ist und viel krasser. Und Ja, das ist... Bei manchen Sachen bin ich gespannt, ob sie rüberkommen. Also oder ob es die schon gibt in Deutschland. Das muss ich mal noch recherchieren. Mhm. So Adventure-Comics gab es da, die sahen ganz geil aus, sahen ein bisschen aus wie Gravity Force, sah das ein bisschen aus. Okay. So ein Comic-Spiel gehalten. Ja. Ja, bin ich gespannt, was da noch so kommt. Oder es gab so ein Wonder Woman-Comic, After Earth nannte sich das, wo dann eben Wonder Woman in irgendeiner Kryostase oder sowas oder ein Kryoschlaf quasi, die das in so einer postapokalyptischen Welt wieder erwacht. Und da habe ich nochmal so grob überflogen. Ja. Wurde dann eben so ein Batman-Zombie, siehst, also ein Batman-Leichnam so mumifiziert, so da auf so einer Bank sitzt. Und fand ich ganz interessant. Also bin ich mal gespannt, aber das habe ich mir nicht mitgenommen. So, ich habe nur das eine mitgenommen. So ein bisschen What-If-mäßig, gell? Genau, ja, sowas mag ich ja auch. Geil, ja. Also auf jeden Fall super geil. Und also ich gehe jetzt nicht hier meinen ganzen Urlaub durch, nur so ein paar Ausflüge, beziehungsweise stellenweise Sachen rausgenommen, die ich besonders interessant fand. Wir waren noch in so ein paar alternativen Vierteln unterwegs. Brick Lane ist ganz lustig gewesen, so ganz viel Graffitis und sowas. Also ich dachte, ganz viel Lego. Da waren unter anderem auch mal so als Easter Egg so Lego-Figuren, eher so wie Gussfiguren, so Grundgussfiguren in der Wand eingelassen. Das habe ich aber später kapiert. Ich habe so gedacht, warum sind hier Lego-Figuren immer so versteckt an manchen Stellen an der Wand? Und da ist mir eingefallen, Brick natürlich von Lego-Stein. Gab es auch so einen Künstler, der da einfach irgendwie bunte Brokkoli da verteilt hat überall. Also, ja, verrückte Gegend. Okay. Was noch interessant war Camden Town, hieß die Haltestelle, und da gibt es gleich den Camden Market. Camden Town. Okay, das war Kingston Town. Da gab es dann auch, das waren so alte Pferdeställe, in denen sie da so die Läden drin hatten, was so dann so nach hinten ging, ganz nah beieinander, ganz viele Läden. Das verrückteste Kram, ob Accessoire-Kram, Klamottenkram, aber auch so ganz viel Fresszeug, Fressbuden, auch alternative Leute unterwegs, die hatten da die ganzen Häuser da in der Straße umgestaltet, teilweise riesen Skorpione an den Fassaden, so als eben Blickpunkt, um die Leute anzulocken. Interessante Gegend, auch so alternativ gehalten. Gab es auch so ein, zwei Nerdstores, habe ich noch gesehen, aber ich war schon, das war derselbe Tag übrigens wie Forbidden Planet, also ich konnte nichts mehr sehen. Es war dann für mich wirklich vorbei an dem Tag. Interessant war noch der Cyberdog, das war so ein futuristischer Laden mit öster lauter Mucke, da durftest du keine Fotos drin machen, wo überall dann so Roboter an der Wand waren und so Kram, also so Nachbildung, sehr bunt, schrill, mit einer 18er Abteilung unten hier mit verschiedenen Vagina-Nachbildungen, was weiß ich, Kram. Ja. Haben wir uns auch mal umgeguckt. Ja, war interessant. Kommen. Das ist ja auch nichts Alltägliches für uns. Genau. Vaginas. Ja, war interessant. ganz viel Neon-Klamotten und sowas. Also es war so sehr auf Party, aber auch das drückt dann ganz schön, ganz krass der Laden. Aber trotzdem ein interessanter Anblick gewesen. Und noch ein Ding von London, was ich noch rausnehmen will, worauf ich richtig Bock hatte, Arcade-Halle. Da muss ich halt einfach rein. Alter. Ich war in der... Das fiel mir dann irgendwie ein, warum gehst du nicht... Die müssen doch hier Arcade-Hallen haben. Ja. Und da war ich in der Las Vegas, klingt erstmal komisch, Las Vegas Arcade-Halle. Entschuldigung. Da war ich in der Las Vegas Arcade-Halle Soho. Das ist bei Chinatown. Das hat auch wieder gepasst jetzt mit dem Neujahrsfest. Das war natürlich schön geschmückt. Chinatown. Und das hatte dann eben entsprechend auch eher so japanische, chinesische Automaten. Ein Pfund hast du da bezahlt pro Spiel. Konntest auch Pool spielen, wenn du das wolltest. Ach, die haben jetzt ja nicht so viele Bilder. Hier ist die Galerie. So Ballerspiele, Shooting-Spiele, wo du dann gegen irgendwelche Zombies bauen konntest. Ein Rambo-Spiel gab es mit schön MG. Habe ich alles mal ausprobiert, aber ich habe mich richtig dumm angestellt. Ich bin ständig gestorben. Ist ja das Konzept davon. Ja. Dann gab es auch so diese Trommelspiele, die man so ein bisschen kennt, ja, wo du dann auf den Rand schlagen musst oder in die Mitte. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ja, diese japanischen Trommeldinger halt. Genau, ja. Also kennt ihr bestimmt auch mit so Trommelmaskottchen. Ja. Da gab es verschiedene Rennspiele natürlich. Mario Kart gab es als Rennspiel, wo ich richtig reinhocken konnte. Ich Bock drauf, ey. Habe ich auch mal eine Runde gespielt, konntest dann auch ein eigenes Foto machen. Ja. Hat so kurz die Kamera gezeigt. Ja, jetzt musst du den Rahmen reinpacken. Geil fand ich. Das habe ich auch so noch nie erlebt, dass du mit dem Lenkrad auswählst. Also du hast ja auf jeden Fall so einen Controller, weiß ich, für einen Computer. Aber ich fand das geil, dass du mit dem Lenkrad so nach rechts und links auswählst im Menü. Hat mir Spaß gemacht. Geht übrigens auch bei, ist übrigens auch bei Ring Fit Adventures, oder? Dass du den Ring dann immer zack, zack und so steuerst. Ja. Na? Das finde ich geil. Auch durchdrehen, ja. Hier sind die Dinger. Das nochmal. Natürlich Sprachausgabe, alles original mit den Schriftzeichen. Da hast du mal geguckt, okay, ist das jetzt bestätigen? Keine Ahnung, irgendwas gedrückt, dann ging das los. Gell. Ja. War ja auch kein Problem. Rennspiele hatten so auch verschiedene Sachen noch da. Hier diese Würfe, die du da siehst. Achso, das scheint, das ist eine Galerie. Das kann ich, wundere mich gerade, warum die Bilder mal wechseln. Das hat mir Spaß gemacht. Cubit nannte sich das, glaube ich. Da war oben so ein großer Würfel drauf. Und unten hast du dann so ein 4x4 Bildschirm gehabt mit jeweils kleinen Eingabeplatten. Und da musstest du im Rhythmus immer auf die richtigen Dinger hauen, auf die Felder oder mal gedrückt halten oder zwei parallel und hast da rumgehämmert. Geil. Das hat mir Spaß gemacht. Geil, Vor allem hast du dafür einen Pfund, konntest du 3 Lieder machen. Da hattest du ein bisschen mehr Spiellänge sozusagen. Ja. Das hat mir richtig Spaß gemacht und ganz viele Lieder auch zur Auswahl gehabt. Du hast natürlich, das war für mich ultra krass, da waren so ein paar Pros anwesend. Ja. Die haben da Dinger hingelegt, also haben da rumgeballert. Gibt es auch kurze Videos von, die habe ich jetzt nicht dabei. Hat meine Begleitung gefilmt. Unter anderem gab es auch so Tanzspiele, wo du dann im richtigen Moment auf die Richtung Tanzmatten drücken musst. Da kamen dann Pros an, die haben erstmal alles desinfiziert. Ha? Kam erstmal an. Geil. Umgezogen, Sportklamotten angehabt. So wie so Kletterschuhe angezogen, so mit ganz dünner Sohle, so ganz filigrane Schuhe. Und dann haben die da los, eher so Aquaschuhe, so sahen die eher aus, so ganz dünne Schuhe. Also hier solche Badelatschen, also solche richtig zum... Genau, ja. Keine Badelatschen, sondern Badeschuhe. Wo du so reinschlüpfst, so. Genau, die heißen ja, glaube ich, Badeschuhe. Nee, keine Ahnung. Willig. Ja. Aber da hast du dann gesehen, ey, wie da, die haben auf 2 Feldern einfach gespielt, da waren eigentlich für kompetitiv eigentlich 2 Felder nebeneinander. Ja. Mit den Auswahlmöglichkeiten oben, unten, links, rechts, diagonal, Mitte. Und die haben einfach beide bespielt, gell? Haben einfach mal komplett, die sind da von links nach rechts geflogen, hier haben sich da in der Mitte gestellt und hier hast du nur die Beine überkreuzen sehen. Das war ultra krass anzusehen. Krass. Total interessant. Natürlich auch hier so, das war jetzt nicht riesengroßes Ding. Natürlich auch noch so Kuscheltierautomat, wie es sein muss. Ja. Es gab Wechselautomaten natürlich, dass du dir Geldscheine dann wechseln lassen konntest. Mhm. Airhockey konntest du spielen. Und es gab noch Tekken 6 und 7 gab es unter anderem noch. Guitar Hero Automat gab es auch noch. Habe ich auch mal mit Sandra in London gespielt. Ja? Ja. Okay. Das ist, die Briten haben das manchmal so, am Ende von Madame Tussauds. Ah ja. Da haben die zum Beispiel so eine kleine Nische nochmal gehabt, da waren so 4, 5 Automaten davon, unter anderem auch. Hm. Das war quasi, da haben wir uns Madame Tussauds angeguckt und in da drinnen quasi im Ausgang war da noch, konntest du da nochmal so ein Game machen, da haben wir nochmal Guitar Hero gegeneinander gespielt. Okay. Und, leider war das Guitar Hero defekt, das habe ich aber zu spät gesehen. Okay. Weil der Aufkleber, die haben eigentlich immer Aufkleber drauf, out of order, und der war aber runtergefallen, der lag unten. Und ich mache das an, pack den Pfund rein Und die Tasten gingen normalerweise, wo du dann auswählst, wo du greifst, aber unten der Anschlag hat nicht funktioniert. Ja. Also ich habe quasi, ich konnte greifen, was ich wollte, aber hat es nicht angenommen, was ich eingegeben habe. Es war ein bisschen ärgerlich, der Pfund war verschwendet, aber ja, so ist es eben manchmal. Passiert manchmal. Aber es war trotzdem ein Riesenspaß. Also das erinnert mich, also ich hatte so ein ähnliches Erlebnis in England auch schon, bloß nicht mit einem richtigen Arcade, sondern auf einer, sondern so Jahrmarkt-mäßig. Okay, ja. In Brighton war ich da. Da ist eine wirklich große Seebrücke. Mhm. Brighton ist am Meer, Südengland. Ist so ein ehemaliger Badeort, also immer noch Badeort, aber da ist ganz schön, naja, im Vergleich zu 1800 noch was ganz schön runtergekommen. Mhm. Aber trotzdem echt schön. Man muss auch dazu sagen, da war ich 2015, 16 so, war ich in Brighton. Und da ist wirklich so, ich weiß nicht, ob du das, wie heißt das? Die Insel der verlorenen Kinder? Nee, die Insel der... Ach ja. Das war so, das war jetzt, der kam vor ein paar Jahren im Kino. Die Insel der verlorenen Kinder, glaube ich, mit Eva Green und so. Mhm. Und da spielt quasi eine Sequenz auf so einer Art Brücke. Hab ich gesehen. So eine große Seebrücke und da auf Seebrücken ist ja manchmal, dass dann in der Mitte ein Gebäude steht oder so. Mhm. Und da steht eben ein Riesenrad, eine kleine Achterbahn, so ein bisschen eigentlich eine Achterbahn war nicht dabei, aber so ein kleinere Fahrtgeschäft, also so ein bisschen wie bei GTA, wo du dann am Strand, gut, GTA 5 hast du auch nicht gespielt, wo dann quasi wie so ein Jahrmarkt oder Rummel, der das ganze Jahr ist, dort halt ist, da brauchst du eine Halle. Geil. Also mal rein und da gehst, das war so richtig, so, das siehst du schon hier, Gewinne und so, Gewinne, Gewinne, Gewinne. Mhm. Und da siehst du schon Wechselautomaten und so ein Scheiß, ey. Mega, mega. Komm, gehst du richtig rein mit so einem Becher hier, Becher. Nicht hier irgendwie. Und dann so, zack, 2 Pfund reingesteckt, kriegst du 2 Pfund. 202 Pence-Stück. Hm? So, nee, 200 nicht. Aber also, egal, doch, 200 müssen sein. Oder? Nee, 100. 102 Pence-Stücke. 102 Pence-Stücke, wenn es 2 Pfund sind. Ach so, ja. Und dann hast du halt, dann hast du dann so verschiedenste Dinger. Also dann steckst du halt rein und dann machst du, wirfst du so Körper mit Basketbällen und so und auch cool. Sowas hier mit so Greifarmen und solchen, also wirklich so ein bisschen echt, so ein bisschen Pseudo-Glücksspielmäßig. So richtig mit so, da schmeißt du zwei Cent rein. Penny, Cent, Penny, Penny. So, schmeißt du rein und da bewegt sich so ein So eine Schiene, wo dann das ganze Geld liegt und das fällt dann runter. Also so, das sind aber auch alles zwei Cent-Stücke. Und da ist, und da sind dann auch solche Goodies drin, wie Schlüsselanhänger oder sowas. Sandra wollte unbedingt Dinosaurier-Schlüsselanhänger haben und so. Mhm. Haben wir dann aber leider nicht bekommen. Auf jeden Fall hast du dann immer noch solche, wie man es so aus dem Film kennt, solche Coupons bekommen, die kommen da so zack, zack, zack, kommen da raus und hast du so 200 Stück und dann kannst du das dann gegen Preise eintauschen. Mhm. Ey, das war so geil. Da war so ein übelst alter, vor allen Dingen war es auch nicht teuer. Weißt du, wir haben da eine Dreiviertelstunde Spaß gehabt für 5 Pfund oder so. Das war echt lang. Easy. Und haben da am Ende zwar nicht keinen Riesenpreis bekommen, aber so halt, was weiß ich, 3 Bleistifte oder so. Das war vollkommen in Ordnung. So, das geht ja mehr um den Spaß an der Sache. Und da waren so richtig alte Automaten auch dazwischen, hast du gesehen, oh, die sind ja schon richtig lange. Mhm. Da war quasi erst, die waren ein bisschen teurer, da hast du 10 Cent reingeschmissen. Nee, das ist ja keine Cent, 10 Penny reingeschmissen. So, und dann konntest du quasi auf den Knopf drücken und dann ist quasi so ein, das war wie so ein Tisch, da war Glas drüber. Ja. Und da waren 8 Schienen und auf den Schienen waren 8 Pferde. Es waren Pferderennen. Und die sind dann noch richtig so, haben auch so Bewegungen gemacht. So, es war so richtig alt. Die waren, hast du richtig gesehen, wie das noch richtig alte Schule war, so richtig bemalt und so. Die sind dann so hoch und dann konntest du quasi auf den Knopf drücken, wer gewinnt. Und dann hast du entweder gewonnen oder halt nicht. So. Und das war so charmant. Das war cool. Und das war fucking groß, ey. Auf dieser scheiß Seebrücke unter dir war es mehr. Also es war schon richtig gut. Also Brighton in der Hinsicht, wer mal Bock auf sowas hat, mal so einen Tagesausflug. Ist gut, es ist recht weit von London, aber du könntest halt, man könnte eine Nacht in Brighton pennen und dann, das macht wirklich Spaß. Das ist wirklich lustig. Da kann man den ganzen Tag, und da kannst du rausgehen, dann kannst du aus dieser Halle, rausgehen, da kannst du, wie heißt das? Da gibt's auch ja so ein Breakdance und ein, ach so, weil kein Eintritt, gehst einfach nur hin und gut ist. Und also nicht für die Fahrgeschäfte, aber du musst nicht irgendwie wie bei einem Park nochmal Eintritt bezahlen, gehst da einfach dahinter und das ist gut. Und dann fährst du, was weiß ich, Autoscooter und ein kleines Riesenrad und solche Sachen. Das ist schon ganz cool gewesen. Fresserei auch da, alles da gewesen. Das war schon ganz lustig. Klingt richtig gut. Ja, daran hat mich das gerade ein bisschen erinnert. So. Hätte ich auch richtig Bock drauf. Mir ist generell bewusst geworden, dass wir keine Arcade-Kultur haben auch. Das auch, ja. Das ist schlimm eigentlich. Und auch so in London, dass du so viel entdecken kannst, ja. Unfassbar. Also auch so abseits von dem, also jetzt nicht nur Nerdkram, schon auch wirklich einiges, womit ich gar nicht so gerechnet hatte. Ja. Weil das verbindet man nicht so mit London. Ja. Hast du wenigstens einen Geocache geholt wegen? Ja, natürlich. Gut. Der Länderpunkt, da muss natürlich sein. Muss sein, ja. Den hab ich noch nicht. War sogar, ich habe 4. oder 5. geschafft. Am Gleis 3/4, nein, ja. 3/4 war ich natürlich mal kurz. Da gibt's einen Cache auch, wo du nur ein Foto machen musst. So einen virtuellen. Ja, ja. Ich habe einen gemacht, der war echt cool mit vielen Favoritenpunkten. Das war so ein öffentlicher Bücherschrank. Ja. Und da stand schon in der Beschreibung drin, also als Hinweis, ich habe mich auch erstmal komisch geguckt, weil die Beschreibung von der Dose an sich oder von dem Logbuch war relativ groß, so ja. Small stand da, klein. Das ist auch schon mal größer als so ein kleiner, so eine Filmdose. Genau. Und dachte so, nanu. Und dann stand so als Hinweis drin, ja, es ist nicht außen, es ist innen. Das ist schon merkwürdig in dem Schrank. Ja. Und dann ist Holz. So, und der Schrank bestand komplett aus Holz. Das war wirklich Holztüren, so richtig ja. Wie so ein alter Schrank, den richtig breit aufmachen konntest, die Türen. Und dann waren innen noch so kleine Fächer, die du auch aufmachen konntest, wo du auch was dahinter packen konntest. Und an der Einstelle sah auch aus, es wäre da was gewesen. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, da muss ja irgendwo sein. Ja. Vielleicht haben sie ihn geklaut. Und da habe ich so kurz überlegt, naja, vielleicht war es das, vielleicht ist er nicht da, vielleicht haben wir Pech gehabt. Und dann habe ich nochmal auf die Favoritenpunkte gedacht und habe gedacht, nee, Moment. Das muss ein Kniff sein. Das muss irgendwie ein geiler Kniff sein. Und gerade wenn du das Ding dort versteckst, an so einer öffentlichen Stelle, brauchst du ein gutes Versteck, dass ja. Es nicht jedem sofort auffällt. Und dann gucke ich mir den Schrank nochmal genau an und die Fächer waren alle grün bemalt. Und dann sehe ich nur, und einfach das vorletzte von unten gucke ich so rein, das war ein bisschen dunkler grün, die Rückwand. Ja. Denkst, das gibt's doch nicht. Warum ist die dunkler grün? Und dann fasse ich so rein oben in die Ecke, weil ich mir schon dachte, da ist irgendwas, womit du diese Rückwand rausholen kannst. Und dann haben die halt eine Schraube reingemacht und einfach wie so einen Rahmen draufgesetzt. Ja. Als Rückwand eben mit einem ähnlichen Grün drauf gemalt. Und hinter dem Rahmen quasi, da hatte so ein bisschen Tiefe, war einfach das Logbuch dahinter. Richtig coole Idee. Geil. Richtig stark. Gut gefallen. Ja, also dementsprechend der Länderpunkt auch geholt. Stark. Zwei Sachen hatte ich noch. Covent Garden hat mir gut gefallen. Habe ich auch dann durch Zufall noch entdeckt. Also London, man kann so viel entdecken, ob man nur den Banksy-Tunnel sich anguckt oder was weiß ich. Also ich mag auch so Street Art, ja, Graffitis. Sowas habe ich mir gar nicht angeguckt. Den habe ich zum Beispiel auch komplett, das habe ich dann durch Zufall gesehen. Warst du im Disney Store? Nee, war ich nicht. Ich wollte auch noch in Lego Store, eigentlich habe ich auch verpasst. Ja, war gut, auch die schon sind zu. Ja, alle gleich. Die Lego Stores da kannte, die sind alle gleich. So. Habe ich leider auch verpasst, war dann schon zu. Der Piccadilly Disney Store ist echt schön. Das ist echt schön. Ja? Da war toll. War ich nicht drin. Ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja. Sherlock Holmes Museum ist eigentlich auch ein Muss, wenn man mal da stimmt, ist. Ja. Das ist eigentlich auch Pflicht, wenn man so ein bisschen drauf steht. Ja. Wenn man da auch mal so das ist halt so eine der wenigen Möglichkeiten, da so ein viktorianisch eingerichtetes Haus zu sehen. Das ist eben das. So, das Interessante. Klingt doch richtig. Mit solchen bemalten Toiletten, die so richtig hässlich bemalt sind. Also so mit weißen Toiletten, mit so blauen Pflanzenornamenten drauf und so. Also, ja, das ist interessant. London ist immer eine Reise wert, aber hat eigentlich nichts mit England zu tun. Ja, gut. So, das ist so Multikulti, aber irgendwie so eine charmante Stadt irgendwie. Ich wusste auch nicht, dass London einen Chinatown hat, wo ich das gesehen habe. Ja. Ich dachte, ja. War ich auch nicht. Also, wir waren wirklich nur Central London damals unterwegs. Geil war noch Covent Garden, also das war die Haltestelle, Covent Market. Da waren wir direkt am Markt. Also wir waren auf 4 Märkten, wir haben 4 zu viel geshoppt. Es war furchtbar. So sieht's Konto jetzt auch aus, so ungefähr. Ja, aber Peter, das muss alles auch mal sein, ja. Muss auch mal Geld verbrennen können. Ja. Covent Market, Interessantes Ding habe ich durch Zufall dann noch entdeckt, über YouTube auch Empfehlungen. Es war so gleich sogar ein Londoner oder ein Engländer, der das empfohlen hat. Der sagte so hier cheap Tipps oder sowas, gell, for low budget. Cheap Thrills. Und genau, die auch. Und Covent Market ist so ein schöner alter Markt, so ein bisschen mit Apfelmarkt integriert und so Kram auch. Ja. Und da treten den ganzen Tag verschiedene Künstler, Artisten auf und sowas. Ja. Einfach im öffentlichen Raum. Ja. Fand ich total geil. Die also, haben da krasse viel solche Sachen dort. No. Das stimmt. Auch Hyde Park Corner ist eigentlich auch interessant. Speakers Corner, ja, haben wir nicht mehr geschafft, ja. Speakers Corner ist interessant. Was da für Gestalten da sich da hochstellen und euch was erzählen. Das ist schon interessant. Covent Garden noch kurz dazu, Covent Market. Da haben wir unter anderem nur mal, um Beispiele zu geben, was man da so sehen kann, weil ich dachte, mir ging es ja eher so drum, Künstler, also Musiker zu sehen auf der Straße, wenn mich das immer interessiert. Und in dem Fall, wir sind da angekommen, da war einfach mal ein Entfesselungskünstler gerade am Werk. Ja. Hat er sich da gerade in Ketten und so eine Zwangsweste, weißt du, und sich von irgendwelchen Leuten drumherum einwickeln lassen und hat es dann da rausgeschält. Und danach haben wir noch einen Artisten gesehen, so Jongleur so ein bisschen, der auch gut balancieren kann und so Kram. Wir haben noch so eine kleine Symphonie-Ensemble haben wir gesehen, so mit Streichern und sowas. Ja. Eine Opernsängerin ist später noch aufgetreten, die hat richtig gesungen da in den Hallen. Geil. Fand ich total interessant. Also stark. Da kannst du wirklich die verrücktesten Sachen treffen und coole Beiträge einfach. Und du wirst auch gut unterhalten einfach von den Leuten. Also da machen manche richtig hier mit Headset dann Entertainment. Ah, okay, I need you now. Hier, just take the chain and ja. Nein, das ist halt auch teilweise den Job, gell? Na klar, ne. Ich merk schon, die wissen schon, was die da machen, die Leute. Ja, ja und irgendwas wollte ich noch? Piccadilly Circus? Ja, Covent Garden hat mir auf jeden Fall nochmal richtig gut gefallen. Das war das Ding, was ich hauptsächlich noch erwähnen wollte. Stark. Ja. Wir müssen endlich mal eine Dorfschönheiten. Wir müssen mal mit unserem ganzen Kram, unserem privaten Kram einfach mal fertig werden und den Dorfschönheiten Ferienfahrt machen. Auf jeden Fall. Müssen wir einfach mal machen. Was kommen könnte. Genau. Was kommen könnte. Also so viel zu meinem London-Trip. Klingt mega, ja. Haben gut gegessen. Oh, da kriege ich jetzt schon wieder. Hat Spaß gemacht. Sehnsucht, ja. Also London hat auch was für Nerds. Ich muss mal wieder auf die Insel. Die Insel. Ich bin reif für die Insel. Die Insel. Ja, krass. Und Peter hat noch was mitgebracht. Ah, das wollte ich noch erwähnen. Gut, dass du es sagst. Wir am Piccadilly Circus, deswegen bin ich gerade drauf gekommen, waren wir noch in einem riesigen Süßigkeitenladen. Kingdom of Sweets nennt er sich. Bände voller Süßigkeiten. Ein Big Ben nachgebaut aus Süßigkeiten. Hör mir auf. Da habe ich auch noch ein paar Sachen mitgenommen. Unter anderem so eine Tafel Schokolade, wo dann steht. Stand der Hare Krishna auch da? Nee. Auf Piccadilly Circus steht da öfter mal. Nee, eigentlich. Okay. Gesehen. Entschuldigung. Schokolade mit so Prominenten als Tiere nachgebildet. Da habe ich auch eins mitgebracht. Da hast du ein Meerschweinchen gehabt, so ein weißes Meerschweinchen und mit weißem Fell quasi und dann hier die Queen obendrauf. Verrücke drauf. Gell. Sieht genauso aus wie die Queen oder Lady Gaga als Katze und so Kram. War auf jeden Fall lustig. Also gibt's abgefahrenen Süßigkeiten-Kram. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich mitgebracht habe. Ich lese mal vor. Fragezeichen. Ausrufezeichen. Also wir können es nicht ganz lesen, was draufsteht, aber auf jeden Fall, die Symbole sagen uns, es geht um Pokémon. Ja. Und die Aufmachung sieht so ein bisschen aus wie ein Pokéball. Pokéball, ja. Das ist eigentlich so wie so eine von Koalas. Ich glaube, Koalas kennt jeder. Ja. Das ist so Koalas, bloß man öffnet die anders. Man öffnet die quasi auf der Seite liegend. Genau. Sehr interessant. Quasi so sechseckige Grundform. Ja. Ja, wahrscheinlich sind da noch Sticker drin, wenn ich das richtig gesehen habe. So Sammelsticker. Bin ich gespannt. Wir machen es jetzt mal auf. Es ist auf jeden Fall wie ein Pokéball geformt. Jetzt ist halt ein Light dabei. Es hat mir halt so von der Optik extrem gefallen. Dieses Weiß-Rot steht halt einfach an. Und wir haben hier das Innenleben. Einmal, Ich mach mal auf. Aufreißkram oder wie okay, ich mach mal auf. Ja, genau, mach mal auf. Ist das zum Probieren oder? Ich glaube schon. Nee, das musst du ja entscheiden. Du hast es. Ach so, ja, natürlich, ja. Ich dachte jetzt, ob es essbar ist. Weißt du, wie das riecht? Wie? Riech mal dran. Ach, das riecht wie die Schokoflocken, ja. Wie, wie, wie, Wie heißen die denn? Schoko Chups? Nee, irgendwie anders. Schoko Pops. Schoko Pops, genau. Ja, aber der Geschmack, also ist der Geschmack. Ein bisschen Milch dazu, fertig. Ich fände ich so schade fast. Also die gehen die so. Super schnell pappig werden, aber ich finde das, die haben noch so eine Vanillenote oben so ein bisschen drin, also schmeckt richtig gut. Das sind übrigens so Pikachu-geformte Kekse. Ja, Pikachu-Kopf. Kopf, ne? Und ja, die sind natürlich hier komplett in Kakao gehalten, Schoko, wie auch immer. Und wir haben ja auf jeden Fall noch einen Sammelkram dabei, aber den habe ich habe es gerade nicht oft bekommen. Also, so viel Zeit wir werden gleich erfahren, welchen Sammelsticker wir bekommen haben, sofern es ein Sticker ist. Ich vermute es auch mal. Auf jeden Fall hat mich diese Aufmachung extrem angesprochen. Es ist unfassbar. Wie geil, wie gut man Produkt designen kann, muss ich echt sagen. Preis. Ich finde, das haben die Japaner sowieso drauf. In Blended Comics steht ja auch viel solches Zeug. Stimmt, ja. Ich finde, das sieht sowieso immer ansprechend aus. Und was hat nicht reingeguckt? Hast nicht reingeguckt. Nee, Peter darf revealen. Und wir haben Panflam. Nee, ist das Panflam? Nee, wie heißt der? Wir haben diesen Feueraffen. Feueraffe, Feueraffen, Dude. Ist das nicht Panflam? Hikozago steht. Hikozago. Ist das jetzt eine Sammelkarte? Ist das ein Aufkleber? Wir sind uns noch nicht ganz einig, was das ist. Ja, es ist ein Aufkleber. Ach doch, ein Aufkleber, okay. Ja, es ist ein Aufkleber. Aber weil da hinten noch so ein paar Specs drauf sind, oder? Ja, Specs. Kannst du wahrscheinlich auch einfach sammeln. Quasi noch Größe, Gewicht hier. Pocket Monsters. 500 Chinesen kam. Die Nummer ist auch dabei, die 15. Xing Shang Lette. Auch das Element Feuer. Ja, hier siehst du ja auch. Ach, das sind wohl nur die Starter, die du kriegen kannst. Nee, doch nicht. Ich dachte, erst sind nur die Starter, weil hier so eine Auswahl abgebildet ist auf der Packung. Ey, die sind ja, und Legendaries. Ey, die sind echt nicht schlecht, ja, die Dinger. Na doch, Starter und Legendaries. Evoli ist ja auch ein Starter. Ja, schön. Mittlerweile. Mittlerweile, ja. Also ich muss sagen, das hat sich gelohnt. Ey, die schmecken gut. Hat sich gelohnt, der Kram. Na, hier kannst du sogar auf ja, es ist ein Aufkleber, das ist auf dem Bildern. Ah, okay. Kannst du auch auf die Tasse kleben. Die Frage ist, wie lange hält's, gell? Ja. Aber geil. Aber cool, ey. Richtig schön. Schöne Ausbeute. Glaub ich. Also London Baby. Und gerade wenn du das so noch thematisch, ist das schon geil. Mhm. Das ist schon eine lustige Angelegenheit. Ja, echt Spaß gemacht. Ja. Geiler Kram. Okay, ich gebe damit erstmal ab an der Stelle. Ich möchte noch ein paar Worte zur Watchmen-Serie verlieren, die ich jetzt endlich fertig geguckt habe und möchte sagen, die Serie, es ist unbegreiflich, wie die das hingekriegt haben, so eine klasse Serie zu machen. Mir hat die richtig gut gefallen. Hat sie gesagt, die hat sich erst ein bisschen gezogen? So ja, an der Anfang, aber es war nicht uninteressant, der Anfang. Mhm. So, aber es ist unverschämt gut. Das, was die daraus gemacht haben, ich dachte, es hat sich am Anfang so oberflächlich angefühlt. Mhm. Okay, alles sind neu, klar. Ist ja auch in Ordnung, muss ja auch so sein. Dass man das auch so weiterführen kann, aber diese Art und Weise, das so mit dem alten, mit dem Kanon zu verweben, ist einfach noch ganz stark. Mhm. Es kommt Dr. Manhattan vor wieder. Mhm. Ozymandias kommt vor wieder. Mhm. Gespielt von, da braucht man erst eine Weile, bis man das rafft, dass er das ist. Gespielt von Jeremy Irons, den ich auch mag. Mhm. Jeremy Irons, sagt ihr was? Und auch Sig Spector. Ah ja. Hm. Ja, sichtlich gealtert, so, aber wird auch gleich gesagt, hier, du warst mal Sig Spector. Ne? Hm. So, und gibt es dann einige Twists und Verschwurbelungen und dann gibt es mal so eine Exkursfolge. Das haben sie besonders gerne, so Exkursfolgen, dass so die Vergangenheit von dem mal aufgeklärt wird, von dem und von hier. Und es erweitert das ganze Universum nochmal gut mit den Minutemen auch, quasi die Vorgänger von den Watchmen. Mhm. So die ersten maskierten Helden. Unter anderem auch Hooded Justice und so. Also es ist richtig nice. Richtig gut. Richtig gut gemacht. Und auch richtig, also auch richtig, auch ernstzunehmend. Ja? Ja. So, sie trauen sich halt auch was. Sie trauen sich was. Sie trauen sich was wichtiger, da sterben halt Leute, sag ich auch mal so. Das finde ich schon mal gut. So, also das, nicht grundsätzlich, dass, aber, ja. Dass Menschen sterben, aber ihr wisst, was ich meine, gell? So, wenn sie einfach Serien mal ein bisschen erwachsener sind, einfach. Ja, dass man eine Konsequenz hat, das meine ich damit. Und vor allen Dingen trauen sie sich einfach mal, nicht einfach mal einen Nebencharakter zu nehmen, sondern einfach mal putz. Den. So Game of Thrones mäßig. Ja, nicht ganz so extrem, aber halt, naja, ich kann das jetzt nicht ausführen und zu spoilern. Nee. Ich gehe mal davon aus, dass du es dir bestimmt nochmal angucken möchtest. Irgendwann. Wo hast du das, wo läuft das? Sky. Mhm. Habe ich geguckt, 9 oder 8 Folgen. Ja, war richtig stark. Anfang, geht, ja. Anfang ist, wie gesagt, muss man sich erstmal dran gewöhnen und dann nimmt das Fahrt, also es ist langsam erzählt. Aber interessant erzählt, also immer. Und dann, gut dann kommt das, ja, kommt auf die Ebene noch mal was und auf die Ebene kommt noch mal was. Dann werden Pillen genommen, die Erinnerung eines Vorfahren enthalten und dann gibt's eine ganze Folge quasi in dem Leben des Vorfahren und so weiter und so fort. Richtig gut, richtig geil gemacht und einfach nur konsequent weitergemacht. Das ist einfach stark. Mhm. Das ganze Ding in die heutige Zeit transportiert, ja. Zum Beispiel das ja dadurch, dass im Film Dr. Manhattan den Vietnamkrieg beendet, quasi Vietnam besiegt, ist Vietnam mittlerweile ein Bundesstaat von der USA. Ja, also, gell, also das ist so, das ist wirklich eine Parallelwelt, die sie da aufmachen. So ein bisschen wie The Man in the High Castle, der das ja so ähnlich macht, indem die einfach sagen, okay, die Nazis und die Japaner haben einen Krieg gewonnen und haben sich Amerika aufgeteilt. Was passiert da? Und so weiter. Mhm. Ist auch eine interessante Serie. Auf jeden Fall kann ich nur empfehlen, ich finde das gut. Wie man aus nichts, gibt ja keine Comicvorlage, nichts, wie man aus nichts einfach was machen kann. Wirklich schön, konsequent und dann auch Story beendet, natürlich wie immer, gell? So ein bisschen offen gelassen. Ja, also die Handlung, das, worum es da eigentlich gerade geht, ist passiert. Trotzdem gibt es da noch so einen Kniff, was vorher gesagt wird, was dann überprüft wird, ob da was dran ist. Und ich kann das jetzt nicht anders sagen. Okay. Ich will es dir wirklich nicht versauen, weil es einfach gut ist. Hm. Und dann ist halt so, wie da wird halt was probiert, ob was Bestimmtes funktioniert. Und genau, wenn diese Handlung eintritt, ist dann der Schwarzschnitt, ist ja klar, dass man das schön Cliffhanger-mäßig. Aber wirklich gut gemacht, richtig gut, hat mir richtig gut gefallen. Ja, war geil. Jeremy Irons war mega. Mag ich. Sind auf jeden Fall interessant. Ja. Ist halt immer schade, wenn du auf Rorschach hoffst, aber du weißt, der lebt nicht mehr. So. Also, ist halt aber taucht immer, ja zumindest in Bildern so ein bisschen auf, habe ich gesehen. Oder zumindest Leute, die dem folgen. So na, es gibt eine rassistische Terrorgruppe, die sein Tagebuch, am Ende des Films tut er ja sein Rorschachs Journal, also sein Tagebuch, schmeißt er ja bei einem, kurz bevor er stirbt, bevor er in der Antarktis geht, zu Ozymandias, weiß nicht, ob du dich erinnerst, schmeißt er das ja bei einem Reporter rein. Also in der Zeitung schmeißt er das rein. Und die, wie das ist so ein bisschen die Religionsanalogie, das ist so ein bisschen wie, die interpretieren das halt so, was er da reingeschrieben hat. Ja. Die interpretieren das für sich und missbrauchen das auch. Hm. Also Religion eigentlich. So ein bisschen, ja. Also kultmäßig. Kult, ja. Hm. Oder halt Missinterpretierung von bestimmten Dingen. Und die haben halt Rorschachmasken auf. Mhm. Alle. Aber wie gesagt, kann man sich durchaus angucken. So, hat viele Easter Eggs. Hm. Hat so diesen schönen Watchmen-Charme. Ist nicht so düster, muss man dazu sagen. Aber es ist einfach nur teilweise so mindblowing abgefuckt. Und man denke, geil, haben sie richtig gut gemacht. Richtig cool. Und das ist schon stark. wenn du dich fragst, was macht hier nicht Captain Dr. Manhattan, was macht er jetzt auf dem Mars eigentlich? Ja, stimmt. Und so. Das wird halt konsequent weitererzählt. So, das ist richtig gut. Und auch so weitererzählt, dass man das einigermaßen nachvollziehen kann. Ja, ist wirklich gut. Hätte ich nicht gedacht, dass da sowas Geiles rauskommt dabei. Richtig gut. Also Leute, zieht euch rein, sobald ihr könnt. Ist es wert. Wer Watchmen-Fan ist. Ich mag ja Watchmen sehr gerne. Klingt auf jeden Fall mega interessant. Ja. Ja, der Film war halt auch eine geile Grundlage einfach so. Der Film, ja, so der Film ist richtig geil. Ist der Nacht oder der Comedian, der Mordes. Ich liebe diesen Film, ey. Ich mag, sie haben es auch wieder gut hingekriegt, Musik gut einzuweben. Also haben sie wieder, anyone, you can blame me, war wieder mit dabei. Also, ja. Da hatte ich sofort Vibes. Der Song, der wird auch gerade überall benutzt. Irgendwie. Echt? Also ich habe den lange nicht mehr gehört. Das Gefühl, ich höre den ständig. Vielleicht läuft er bei mir einfach so als Dauerfilm. Aber auf jeden Fall macht das mega Spaß. Ich hätte mir nochmal gewünscht, Times They Are Changing, aber das wäre ja dann auch wieder, dann hätte man wieder auslegen können, okay, sie verlassen sich zu sehr auf den Kult. Das stimmt schon. Also ist schon in Ordnung, wie sie es gemacht haben. Oh fuck, wie hieß denn der Schauspieler vom Pferde? Robert Redford, ja, Robert Redford ist doch ein Pferdeflüsterer. Der Schauspieler Robert Redford ist dann übrigens in der Zeitlinie Präsident der Vereinigten Staaten. Also es ist ganz lustig. Es ist wirklich interessant. Die denken das immer so gut zu Ende, finde ich. So was bestimmte Auswirkungen haben könnte. Ja. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Ich bin hooked. Also guckt euch an, Leute. Ich bin hooked. Captain Hooked. Ja, Peter. Ich mach mal auch jetzt mit einer Serie schließe ich an. Einfach nur ein paar Worte nochmal dazu. Ich kann es halt nicht lassen. Ich habe eigentlich schon mal lang und breit drüber geredet. My Hero Academia, Split Theme war das, glaube ich, damals, wo ich damit angefangen habe. Ja, und das hast immer mal vorher auch schon davon erzählt. Ja, ich kann halt nicht damit aufhören. Das ist halt eine aktuelle Serie. Das ist wie Food Wars, was ich auch interessant finde. Das ist quasi jetzt eher wie eine News, was du jetzt hier verkündest. Genau, das ist eigentlich eher eine News. Eine Aktualisierung, wenn ihr so wollt. Und die Serie hat es erneut geschafft. Ich finde es gerade super interessant, was da gerade abgeht. Also nachdem ich zwischendurch wieder so ein bisschen dachte, jetzt ist gerade so viel drumrum, fillermäßig, haben die jetzt echt geschafft. In der vierten Staffel sind die schon. Ich habe gerade echt überlegt, welche Staffel ist denn das jetzt gerade, was da läuft. Haben die es echt geschafft, jetzt wieder einen geilen Plot so mit Drogen und Kram aufzubauen, der mir echt gut gefällt. Und ich habe die letzten zwei Folgen noch gar nicht gesehen. Und die haben es echt mal wieder geschafft. Ja, momentan läuft das alles so an mir vorbei, irgendwie so halb. Ich habe neulich mal wieder ein bisschen was nachgeholt, so. Aber jetzt bin ich schon zwei Folgen danach, das gibt's nicht. Hä? Verstehe ich selbst nicht mehr. Die Zeit fliegt momentan. Ja. Nee, sie haben es echt geschafft, mich mal wieder zu Tränen zu rühren. Das hätte ich nicht gedacht, dass der Anime wieder hinkriegt. Ich dachte, das ist gerade so tragisch, was hier passiert. Also wo ich zwischendurch schon dachte, ey, fuck. Ja. Hat das jetzt die Konsequenz, die ich denke, gell? Und sie haben es halt wieder geschafft und so Heldenkram ist halt mein Zeug. Geil. Ja, ich finde die auch cool, die Serie. Ich finde leider Animes so zeitaufwendig. Ey. Und ja, das ist so katastrophal daran. Und vor allem, es wird auch mal ein bisschen geblutet und so. Füße. Geblutet. Und was soll ich jetzt noch eingehen? Achso, es wird natürlich auf den Hauptschurken quasi so der Erzfeind vom Protagonisten, ich komme gerade nicht drauf. Izuku. Nee, Quatsch. Midoriya-kun. Izuku Midoriya, genau. Jetzt habe ich nochmal nach dem Namen geguckt. Das war der. Deku, ne, kurz. Nee, der Hauptcharakter. Ich meine jetzt den Hauptprotagonisten, okay. Der quasi One for All. Die verwechsel ich auch immer. One for All. Vererbt bekommt. Genau. Ja, genau, der Erzfeind von dem mit diesen komischen Händen, der quasi diese Zerfallfähigkeit hat. Ja. Da gab es nochmal eine geile Szene jetzt in einer der letzten Folgen, wo ich dachte, krass, jetzt haben sie den aber so richtig badass dargestellt. Und ich dann dachte, zwischendurch zweifelst du mal ein bisschen so an seinem Badass-Image, weil du denkst, jetzt tritt gerade jemand anders auf den Plan hier, dieser Overhaul, weil der zeigt natürlich auch, er hat ordentlich was auf dem Kasten. Er hat auch krasse Fähigkeiten. Und dann kommt aber nach dieser Storyline plötzlich so ein Turn, wo er wieder auf den Plan tritt mit den Händen, wo ich denke, krass, das war jetzt so ein Sore-Moment bei Herzog, wo er dann wirklich dem wirklich zeigt, pass auf, ich hab dir das Sagen. Kannst du vergessen. Fand ich richtig geil. Also da hat mich die Serie jetzt wieder richtig gecatcht. Ich freue mich da auf neue Folgen, weil ich merke gerade, ich kann wieder zwei nachholen. Geil. Da hätte ich eine kleine Ergänzung zum Thema Anime. Ich habe jetzt einen YouTube-Kanal gefunden. Rafi heißt der. Also der ist ein Deutscher. Mhm. Der macht zum Beispiel Dragon Ball in Minuten. Passt das zusammen, oder? Ja, da habe ich jetzt quasi alles geguckt. Dragon Ball, das Klassik Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, Dragon Ball, wenn du keinen Bock hast auf Spoilern lassen, dann lass es lieber. Hm. Aber wenn du halt wirklich mal einen Überblick haben möchtest, worum ging's und wie Banane ist eigentlich Dragon Ball, ja. Hm. Und dann sind da halt auch die Filme zusammengefasst und alles ist halt in Minuten. Hm. So, es geht halt schon mal eine Folge in einer halben Stunde, wie von GT oder so. Ja, genau, das ist Rafi, genau. R-A-A-F-E-Y. Genau, und da kannst du eben hier, das ist auch so richtig, die Saiyas sind Jaga in 13 Minuten, Saga in 13 Minuten, und da gibt's noch die Buu-Saga und die Cell-Saga und so weiter und so fort. Und das ist ganz interessant. Das macht er eben auch für One Piece und auch für Naruto und auch für, also hat das so eine richtige Reihe. Anime in Minuten, ja. Anime in Minuten, so, das ist richtig. Das heißt, wenn da gibt's auch hier My Hero Academia. Ich glaube, weiß nicht wie viel, aber gibt's auf jeden Fall auch in Minuten. So, das ist ganz interessant, wenn man sich mal schnell auf ein Thema vorbereiten will. Hm? Ist das ganz gut. Also ich weiß, zu One Piece hat auch mal Nino von Nino Taku, da hat er auch mal da so eine Zusammenfassung gemacht über die Sagas. Das war aber, glaube ich, wesentlich länger, also ausführlicher. Ja. Du merkst halt auch das Fanherz. Also er spricht halt auch extrem schnell und alles. Und okay. Hm. Ja, also es ist wirklich cool gemacht und auch sehr witzig, sehr, sehr witzig gemacht. Es war schon ganz lustig. Klingt gut. Also das nochmal so als kleine Ergänzung, weil 700 Folgen One Piece willst du dir auch nicht reinziehen. Gerade umgehst du da auch so diese ganzen Filler-Sachen. Ne? Ja. Wobei ich glaube, bei One Piece ist das nicht so krass, oder? Ja, One Piece. Also bei Naruto weiß ich, dass es schlimm ist. Mit Filler-Sachen? Na? Ja, gut, deswegen habe ich mich zum Glück nie drauf eingelassen. Ich habe mal versucht, das zu gucken, aber das ist so, weißt du, das sind 20 Minuten, da liest du fast so ein Manga. Ja, gut. Mhm. Also das ist deswegen, wie gesagt, ich bin jetzt bei Band 6 bei Food Wars. Stimmt. Mhm. Das dauert mir sonst zu lang. Man kann nicht alles gucken. So. Mhm. Obwohl Food Wars ist halt auch viel der Charme, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden mit dem Dialekt hast, so, das fehlt dann schon. Das finde ich. Das fehlt. Finde ich cool, auf jeden Fall. Hm? Auf jeden Fall fehlt das, so. Oder verdammt, like a rattler. Die Synchro, also ich finde die deutsche Synchro von Food Wars echt mega. Die ist gelungen, also, ja. Das ist. Ich glaube, deswegen würde ich das wahrscheinlich nochmal gucken. Hm? Ja. Nächste Anime-News. 21 Ghibli-Filme kommen auf Netflix. Hm. Oder wichtigste fehlt. Die letzten Glühwürmchen, ne? Der fehlt. Hm. Aber trotzdem freue ich mich drauf. Das wird bestimmt lustig. Und da kann man so einiges nochmal nachholen. Finde ich gut. Das habe ich die Tage erst Rick Hart erzählt. Unserem freundlichen Kollegen berichtet. Und der sagt dann auch, was, die kommen jetzt alle? What the fuck? Und habe gesagt, aber genau den du mal gucken müsstest, der ist eben nicht drin. Ja. Ausgerechnet der. Ja. Ah, der ist irgendwie bei einem anderen Studio, habe ich noch gehört. Daran liegt es wohl mit den Rechten. Ja, den Rechten. Ausgerechnet der eine Film. Ich glaube, weil der auch eine Buchvorlage ist. Kann ich mir vorstellen. Hm? Weil das auf einer Buchvorlage basiert. Das hat ja auch was mit Rechten zu tun. Das macht Sinn, ja. Aber da kann man sich jetzt auf viel Nachschub freuen, auf jeden Fall. Beziehungsweise viel nachholen. Gut, du hast viele parat in deiner Sammlung. Ja. Einige Filme. Es geht. Ein paar. 10 oder so. Ja, 8 bis 10. Schon fast die Hälfte. Ja. Bist du gut dabei? Also gut dabei. Das hast du gut gemacht, da bist du gut dabei, my friend. Ja, ich habe jetzt im Prinzip nur noch eine News. Dann hau ich jetzt noch. Ach, News. Okay. Also nicht wirklich News, nee, eigentlich nur noch eine Empfehlung. Na dann empfehle. Ja, was sonst? Rocket Beans. Alles Gute nachträglich zum 5-jährigen Geburtstag, auch von Geburtstag, uns. Genau, von Geburtstag, uns an der Stelle. Und ja, einfach von mir nochmal so ein paar Empfehlungen, was mir in letzter Zeit richtig gut gefallen hat. Da waren wieder ein paar schöne Highlights dabei. Ja, wir haben ein paar schöne Sachen gemacht, stimmt. Wie zum Beispiel das Video, wo sie sich das Best-of angucken. Das fand ich lustig. Das war, siehst du, das hatte ich schon wieder gar nicht mehr gehört. Ja. Zum Geburtstag. Das ist super lustig. Ich hatte das mir schon mal alleine angeguckt, das Best-of. Ja. Best of Beans von 2019. Und dann habe ich das mit den Beans nochmal gesehen. Das fand ich nochmal geiler. Ja. Ich habe das aufgeschoben. Ach, das weil das ja auch über eine Stunde geht. Ja. Ich habe das aufgeschoben. Ach, guckst du andermal. Und dann habe ich gesagt, oh, die gucken, machen das mit direkt. Ah, da guckst du das so. Hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, das war auch mega. Natürlich, dieses Moin Moin war auch super witzig zum Fünfjährigen. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht so eingehen. Also rund um das Fünfjährige sind auf jeden Fall ein paar witzige Sachen entstanden. Ich wollte jetzt auf so ein paar Sachen eingehen, die jetzt wieder kürzlich gelaufen sind. Unter anderem alles mögliche Fights mit Bestbesetzung. Etienne, Florentin und Donny waren mal wieder da. Das ist ein mega Ding. Die haben sich da Dinger um die Ohren. Da haust du dich weg. Du hast mir ja neulich schon mal den Podcast von Donny O'Sullivan empfohlen. Ja, das Gästeliste Geisterbahn, ja, das ist ganz lustig. Da muss ich sagen, ey, die drei Jungs, Alter, es sind ein paar Dinger am Laufen. Ich muss jetzt immer noch weiter gucken. Siehst du, ich habe es noch bis zur Hälfte gesehen und ja, habe mich da schon weggeworfen. Gästeliste Geisterbahn ist so ein Ding. Ich gehe ja immer mal Getränke holen und das mache ich mit Knöpfen im Ohr. Und ich habe noch nie das so gehabt, dass ich so lachen musste, dass ich wirklich lachen musste. Also klar muss man mal schmunzeln und so, aber da musste ich richtig lachen. Mhm. Ich dachte, also so ein typischer Moment, so oh, hoffentlich denken jetzt nicht die Leute, du hast eine Meise, weil die jetzt übelst anfängt zu lachen. Mhm. Also die sind richtig lustig. Muss ich mich auch mal reinhören. Das ist extrem lustig, ja. Die Nummer. Das sind richtige Originale, die Dudes, ey. Dann natürlich aktuell, wenn ihr die Rocket Beans guckt, der Hinweis, Content-Evaluation ist jetzt gestartet. Also ihr könnt jetzt so einen Fragebogen ausfüllen und damit natürlich den weiteren Inhalt von Rocket Beans mitbestimmen, indirekt. Bombay Beans. Direkt, ne? Leute, wirklich alle gedacht, für Bombay Beans. Man kann Formate richtig, also am Ende gibt es eine Möglichkeit reinzuschreiben, welche Formate will ich wiedersehen. Ja. Bombay Beans, Leute. Schreibt auf jeden alle Fall, auf. Ja, Bombay Beans. Nehmt gerne dran teil, es geht noch bis Mitte Februar, glaube ich, bis 14. Februar. Und machen, ja, wo ich extrem gelacht habe, es dauert halt eine halbe Stunde, aber du kannst unterbrechen, die, also dass du das später weitermachst, die Umfrage. Ja, aber die Zeit nehme ich mir, wenn also irgendwie ich die, irgendwie die Chance besteht, dass Bombay Beans zurückkommt. Und was ich nicht gedacht hätte, dass mir so viel Spaß bereitet, neue Folgen, erwachsene Männer hören Jan Tenner. Genau, und die haben von jetzt, den neuen Folgen, ja. Die haben jetzt die erste Folge gehört, ey, da sind Momente dabei, da haust du dich so weg. Wirklich, die könntest du Comedy-Timing-mäßig nicht besser schreiben. Ja. Die Jungs machen ein paar Mal Pause, also mit Besetzung hier Simon, Denzel und Gregor, ja. Und gebt uns den wir Zweigstein nennen. Ja, da sind Momente dabei, die denken gerade, sie haben es gepeilt, was da abgeht. Also die fahren übelst auf mit der neuen Folge, erstmal mit der ganzen Story. Da werden Sachen aufgegriffen, die sind ewig viele Folgen her. Geil. Wer das verfolgt hat, wo plötzlich Sachen weiter erzählt werden, wo du gedacht hast, das hat gar keinen Strang mehr gehabt, das war vergessen oder die haben es einfach fallen lassen, weil die Fans nicht damit glücklich waren und plötzlich wird es wieder aufgegriffen jetzt in dieser neuen Folge. Wo du den dreien schon anmerkst beim Zuhören, was geht hier gerade ab? Dann machen die zwischendurch Pause, jetzt trumpfen sie aber auf, was geht hier gerade ab? Und fassen dann erstmal zusammen, was abgeht und dann denken sie, sie wissen, was passiert und sagen so, okay, jetzt sind wir aus dem aktuellen Stand. Dann drücken sie auf Play und plötzlich kommt ein Satz, der alles verändert, gell? So nach dem Motto, gell? Okay, da und da sind wir in der Zeitlinie. Drücken wir doch Play. Und dann vergingen 30 Jahre. Hä? Geil. Da hab ich schallend gelacht, weil es einfach so ein richtiger Mindfuck-Moment ist. Geil. Und Comedy-Timing-mäßig perfekt ist. Stark. Wie sie gerade denken, sie haben alles verstanden und dann kommt genau das Gegenteil. Auf den Play-Knopf. Gut, richtig gut. Echt eine Empfehlung. Ich habe erst gedacht, ich höre es mir allein an, Jan Tenner, weil ich gesehen habe, dass es auf Amazon Music verfügbar ist. Okay. Die neuen Folgen. Und dann habe ich das gesehen. Ich habe, es war echt Unterhaltung. Also Jan Tenner, Unterhaltung pur. Ich habe ja alle Folgen von den klassischen Jan Tenner. Es ist interessant, es ist cool. Hm? Aber irgendwie ist das nochmal ein ganz anderer Charme, wenn die Typen da ihren Scheiß dazu erzählen. Auf jeden Fall. Wenn die immer über Vorbild lachen und so, das könnte ich weghauen. Hm? Also ich gehe das von den klassischen Folgen aus, trotzdem geil, ich liebe das. Das hast du ja auch wieder so diesen Charme, ja, die da irgendwann so... Ach, mega, oh, ja, das habe ich mir auch schon abgespeichert. Die sind so geil. Riesenempfehlung. Haben sie da wieder dieses Tape-Deck liegen, wo sie dann drauf drücken? Habe ich gar nicht drauf geachtet, ob sie das liegen hatten. Okay, mega. Ich glaube nicht. Ja, das war's von mir für das Vorgespräch schon. Echt? Okay, ich habe noch zwei kleine Sachen. Ich habe S Kapitel 2 geguckt. Ah ja. Ich fand's schön. Weil viele haben ja gesagt, ja, das ist nicht so, ist das nicht so gruselig wie der erste Teil und das ist gar nicht so cool und ja, aber wer das Buch kennt, weiß ganz genau, dass der zweite Teil nicht so cool, nicht so gruselig sein werden kann. Mhm. Auf jeden Fall war es richtig nice. Stephen Kings Cameo ist ja auch richtig gut. Ja. Vor allem, weil er auch richtig was zu sagen hat. Das finde ich auch mega. In dem Trödelladen, wo er Silber kauft. Mhm. Finde ich mega. Schauspielerauswahl finde ich auch gut gelungen. Was sagst du zu den Running Gags? Also der Running Gag im Prinzip, aber er kann keine Enden schreiben. Ja. Da muss ich immer noch dran denken. Den naja, hat so ein bisschen zerlatscht, den Gag. Aber es hat ja auch einen Grund, weil King keine Enden schreiben kann. Mhm. So. Er sagt es ja dann, glaube ich, sogar selbst im Laden. Ja. So geil. So geil. King ist dafür bekannt, dass er keine Enden schreiben kann. Ja. Mhm. Aber er kann auch richtig gut enden. Das muss man mal so sagen. Also wirklich. Und es gibt auch Enden von den neueren Büchern, die hat ja auch sein Sohn geschrieben. Mhm. Und nicht er. Jonah Hill. Nee, nicht Jonah Hill. Jonah Hill ist jemand anders. Der ist anders. Auf jeden Fall fand ich es richtig schön, weil die Rückblenden und alles. Und der erste Film war so Stranger Things mäßig. War so wirklich so Coming of Age mäßig. Und der zweite Teil, der war so, ja, der war einfach, das war klar, dass das nicht so gruselig wird. So, also eigentlich, wer jetzt erwartet hat, dass, okay, gut, man muss immer auch davon ausgehen, wer kennt die Buchvorlage und wer kennt die Buchvorlage nicht. Du kannst auch gerne die zwei noch mit dazu essen, weil Spinner ist nicht mein Ding. Wir haben hier noch ein paar Baguettes liegen. Nur zu. Baguette macht fett, Alter, Leute. Baguette. Und ja, das ist eben so eine Sache. Aber ich war sehr zufrieden damit. Der erste, ich bin mal gespannt, wie es ist in einem halben Jahr beim zweiten Mal gucken. Den ersten Teil war ich ja damals im Kino mit meiner Frau, den fand ich überragend. Und beim zweiten Mal gucken fand ich dann nicht mehr so schön. Fand ich ihn dann nicht mehr so gut. Ja. Also jetzt im zweiten Teil habe ich ganz viel noch gehört, dass die Leute so kritisieren, dass extrem viele Jumpscares waren. So schön fand ich auch im ersten Teil auch schon. Also dass da einiges so auf Jumpscares basiert hat. Aber viel fand ich das nicht. Also fand ich jetzt auch nicht so extrem. Was war denn da? Ich fand am spookigsten, wie fandst du den Hund gegen Ende? Bei den drei Türen. Der war. Und dann zu den drei Türen kommt. Ja, da war schon. Gruselig, nicht am so schlimmsten. Gruselig. Ich fand den Hund, das war für mich der gruseligste Moment, dieser Scheißhund. Also vor der Verwandlung gar nicht. Nur dieser scheiß süße Hund da. Am schlimmsten fand ich der Kopf mit den Spinnenbeinen. Das war richtig ekelhaft. Zum Beispiel, weil ich alles, was mehr als vier Beine hat, möchte ich am liebsten totschlagen. Mhm. Das fand ich richtig ekelhaft. Es hatte auch so ein das Ding aus einer anderen Welt-Vibe. Stimmt. Ja? Stimmt. Und das fand ich richtig gut. Dieser Kopf, ja. Dieser Kopf war richtig eklig, wo da so die Beine rausspratzen und alles. Das war richtig gut gemacht. So, ich fand auch schön, dass sie das wieder aufgegriffen haben mit den Türen. Ja, das letzte Mal war das so. Da gehen wir jetzt hier durch. Das war gut gemacht. Stimmt. Das war gut gemacht. Ich fand doch, scheiße, wie hieß denn der Schauspieler? War auch richtig gut getroffen. Ja. Mir war es fast ein bisschen zu lustig, glaube ich, habe ich den in Erinnerung. Der ist ja, er ist ganz schön lustig. Die nehmen das schon ganz schön auf die lockere Art, ja. Ja, und das ist auch das, was die Leute auch kritisiert haben viel, weil da halt wirklich dadurch auch die Stimmung versaut ein bisschen. Hm. Da ist der erste wirklich stimmungsvoller. Was macht ja Sinn? Es macht doch aber eigentlich Sinn, weil als Kinder du bestimmte Dinge anders wahrnimmst als Erwachsene. Und Erwachsene haben andere Angststrategien, mit Angst umzugehen. Die machen dann eben mit dummem Witz. So, eigentlich ist es nur folgerichtig. So. Hm. Ja, finde ich mega, fand ich mega. Ja, hat mir gefallen, meiner Frau auch. So, jetzt müssen wir noch über Mara und der Feuerbringer reden. Mhm. Ich habe den ersten Teil jetzt, weil ich endlich einen vierten Teil von Der dunkle Turm fertig gelesen habe. Ja. Finally. Und weil das so lange rumlag. Jetzt habe ich innerhalb von anderthalb Wochen Mara und der Feuerbringer gelesen, den ersten Teil. Mhm. Man muss sagen, ist ja ein Jugendbuch, ne? Dementsprechend auch geschrieben, aber mit so viel Charme. Tommy Krabbe weiß, der wieder so viel Popkultur in einen 300-Seiter reinbringt, der einfach nur Spaß macht und eigentlich genau dein Ding wäre. Mhm. Weil da so über nordische Mythologie erzählt und referiert wird, mhm. was hochinteressant ist, also wirklich mit auch verschiedenste Dinge und hinten dran auch Buchempfehlungen, wo er sich informiert hat und mhm. auch hat mit so einem Professor zusammengearbeitet, der da auch den aktuellen Stand der Forschung, was die Sagen angeht und so weiter und so fort, ist hochinteressant. Also klingt gut. Ich kann es ja mal erzählen. Mara Lorbeer ist mit ihrer Ökomutti bei einem Seminar, wo sie mit Bäumen sprechen sollen, weil sie wirklich so Ökokram. Mhm. Und sie kommt nach Hause und hat einen Ast und der Ast fängt plötzlich an, mit ihr zu sprechen und er eröffnet ihr, dass sie eine Spakona ist, eine kleine Seherin. Das lernt man eben da alles. Also mhm. es ist wirklich, also Spakonas gibt es wirklich in der nordischen Mythologie und alles. Okay. Durch auch mit Begriffen und auch wirklich auch Sachen zum Lernen, ne? Dass Ragnarök eigentlich weiblich ist und also eine Mehrzahl ist. Mhm. Ragnarök. Ist nicht der Weltuntergang, sondern die Ragnarök. Okay. Also weil das der Kampf ist von die Kinder von Loki gegen die Götter, sag ich mal. Mhm. Und das wird halt sehr, sehr gut, wirklich gut erklärt, weil da auch hat Tommy Krabbeis natürlich gutes Gespür bewiesen. Die Mara Lorbeer informiert sich dann über dieses Ganze und über dieses ganze Prozedere. Sieht eine Weissage, sieht das erste Mal was, zum Beispiel, dass Loki sich befreien wird und Ragnarök einläutet. Mhm. Und dann fährt sie in eine Uni zu einem Professor und freundet sich quasi mit ihm an und er gibt ihr halt wirklich immer Informationen und erklärt es halt sehr, sehr, ist halt ein Kinderbuch, also ein mhm. Jugendbuch. Es ist wirklich komplexe Zusammenhänge aufs Einfachste zusammengedampft, ist wirklich gut gemacht und dann entsteht halt ein Abenteuer. Mhm. Was noch nicht vorbei ist, sind ja drei Teile, ist ja eine Trilogie. Ja. Und macht richtig Spaß. Also ist richtig, richtig gut. Thor, Odin, die Weltenschlange. Mhm. Und hat dann auch noch so einen Wagner-Twist. Also Richard Wagner, mhm. der sich ja dolle mit diesen Themen beschäftigt hat, mit nordischer Mythologie, Walküren und so ein Kram. Und das wird dann miteinander verwoben und das ist sehr, sehr interessant. Ist richtig cool gemacht. Ist eine Empfehlung. Den Film werde ich demnächst mal gucken. Ich wollte gerade sagen, gibt's da noch was? Gibt's einen Film, ist aber nur der erste Teil. Die Bücher, wie weit sind die? Sind das alle drei schon? Oder? Die sind fertig. Also fertig, okay. Die sind fertig. Da hat er wirklich durchgezogen. Der erste kam 2009, der letzte kam 2011. Also jährlich eins. Okay. Ja, sind doch jeweils immer noch so 300 Seiten. Also wirklich gut. Aber ich habe auch eigentlich Bock, geht, ich habe auch eigentlich Bock auf den Film, weil Christoph Maria Herbst spielt nämlich Loki. Da habe ich richtig Bock drauf. Aber was mich ein bisschen ankotzt, der Professor wird von Jan-Josef Liefers gespielt, da habe ich keinen Bock drauf. Ich mag den nicht, aber ist egal. Und da, hoffentlich kommt da in dem Film auch mal ein echter wahrer Held. Das wär nämlich mega episch. Klar, wenn du den Trailer guckst, die Effekte sind alles ein bisschen Quatsch. Aber das ist halt eine deutsche Produktion. Ne? Aber das kannst du nicht so erwarten. Wir lieben Tommy Krabbeis. Ich gönne dem alles Gute. Und deswegen, und ich muss wirklich sagen, ich war begeistert. Man hörte schon länger von Mara und der Vollbringer. Ich war einfach mal neugierig, darüber mal zu informieren. Mhm. Das unten rechts ist der vom Film. Ich habe gerade die Bücher, also ja. Quasi in einem Rot, Blau, Grün und dann der Film. Okay, gibt es noch ein extra Buch dazu? Ich glaube, das ist einfach nur das Filmplakat. Oder? Hier steht Filmbuchausgabe. Ach so, ja, das war der erste Teil. Steht hier. Ach so, okay. Alles das kannst du sein. Und daraufhin habe ich gleich das nächste Tommy Krabbeis Buch angefangen. Ach, das ist ja cool, die kannst du aneinander legen, sehe ich gerade. Echt? Oder? Ja, gut, die Muster sind halt so. Ja, nee, ich glaube, die sind halt so oben und unten gemustert. Und da habe ich gleich das nächste Tommy Krabbeis Buch angefangen. Das sieht nur so aus. Das ist ja auch nicht mein erstes Tommy Krabbeis Buch gewesen. Das erste war das Vorzelt zur Hölle, was sehr lustig war. Und dann gibt's noch meine Kindheit mit Seitenstechen. Das ist so geil, wie sein Vater, der mehrmaliger bayerischer Jugendrennradmeister war, seinen Sohn versucht, irgendwie an Radrennsport ranzukriegen und Sport im Allgemeinen. Und Tommy Krapp weiß halt gar keinen Bock. Und die beschreiben halt, wie sich das für beide angefühlt hat und so Anekdoten aus ihrem Leben. So interessant, so dass der Vater Radrennen gefahren ist mit einem geplatzten Blinddarm und so ein Scheiß und dann richtig in Ohnmacht gefallen ist und das richtig knapp war und so ein Kack. Also es ist wirklich richtig, das ist so eine pure Unterhaltung, ey. Das ist der Krapweis und sein Vater, das sind solche Originale, ey. Ich liebe das auch, deswegen finde ich so traurig, dass Bombay Beans vorbei ist. Tommy Krapweis, der schafft es auch so geil, Geschichten zu erzählen. So Lebensgeschichten, so als wie der sich da bepisst beim Erzählen, so, das finde ich einfach mega gut, ey. Ich mag den. Also Leute, setzt euch ein bisschen mit dem Werk von Tommy Krapweis auseinander. Das ist ein sehr, sehr lustiger Typ. Das unbedingt. Das ist eigentlich so ein Typ, den haben wir damals vergessen im Ikonen-Podcast. Mittlerweile schon, ja. Das ist auch so ein richtiger Macher. Bisschen ärgerlich. Also ja. Nachtrag zum Ikonen-Podcast, Tommy Krapweis. Ja. Der schreibt doch in dem Buch, wenn ich nicht einmal am Tag was irgendwas Kreatives gemacht habe, wäre ich wahnsinnig. Also der ist da auch so richtig getrieben. So. Wenn es nicht ein neu geschriebener Song ist oder das oder dies oder. Also es ist schon. Das ist, ja krass. Das ist schon richtig gut. Dass der für einen kreativen Output hat. Ja, der hat Bock. Es ist. Nein, der hat ja auch die Möglichkeiten, kreativ zu sein. Das ist ja nochmal was anderes. Ja. Richtig geil. Also Leute, ich bin gerade so ein bisschen Tommy Krapweis-Hype. Zu Recht. Aber absolut zu Recht. Den Typ kannst du nur hypen. Der hat leider zu wenig Erfolg dafür, wie gut er ist. Muss man auch wieder sagen. Ich glaube, das Bekannteste ist halt für viele halt wirklich Bernd das Brot, aber ja. Was willst du machen? Und RTL Samstagnacht, das werden auch noch viele kennen. Das ist halt immer die Referenz, die du nennen kannst, die die Leute kennen. Denn ja, das ist halt immer so das Go-To-Ding. Geht mir ja auch so, wenn ich von dem erzähle und dann so, hey, wer ist Tommy Krapweis? Und dann sage ich immer, ja, Bernd das Brot. Ich hab einer älteren Kollegin mal das Vorzelt zur Hölle geliehen. Der hat das richtig gut gefallen. Ja. Ja, es war mega. Habe ich mich gefreut. Das ist schon lustig. Tommy Krapweis, Leute. Immer ein Lesen, Hören oder Sehen wert. Ein sympathischer Typ. Immer. Egal wo. Ja, wirklich. Egal wo. Ganz egal wo. Jo, Leute. Dann kommen wir jetzt zur heutigen Ausgabe von Die Dorfschönheiten. Und zwar unsere Rubrik Heiße Flicks. Heiße Flicks. Und zwar mit einem Spezialthema. Oh yeah. Und Robert hatte einen coolen Vorschlag. Also das fand ich mal lustig, ja. Ja. Und zwar, dass wir uns diesmal einem speziellen Gebiet, ja, Gebiet, ja. Ja, doch, widmen. Ich weiß gar nicht, gibt's das, wird das offiziell als Filmgebiet, klar, also es wird so unterteilt, aber so richtig wird es als Genre auch gesehen, überlege ich gerade. Na klar, es gibt Schläfhatz und so die schlechtesten Filme aller Zeiten. Also natürlich, Trash ist... Ja. ist ganze Filme, ja gut, okay. Ja, auf jeden Fall. Weil manche Filme werden ja erst im Nachhinein als Trash gesehen. Okay, aber wir haben es schon genannt, wir sind im Genre-Rubrik Trash unterwegs. Trash-Filme. Heute verdammt Trash. Ich hätte natürlich die Nummer sicher nehmen können in irgendein Helge Schneider-Film. So. Fällt mir gerade auf, aber ich habe Peter was anderes gegeben. Ja, ja. Ich war ja, müssen wir mal gucken. Mir ist egal, wie wir welche. Können wir gleich damit anfangen. Also meins ist witziger. Dann nehmen wir das fürs Ende, oder? Genau. Okay, dann fangen wir erstmal an mit Brennen muss Salem. Salem. Sagen die nicht im Film auch immer Salem? Ja, ja. Ich habe immer automatisch Salem gesagt. Ja. Dann denkst du, ich habe wie Sabrinas Katze, hieß ja nicht auch Salem. Na klar. Und dann sagen die im Film immer Salem. Ich dachte, wovon reden die? Salem. Ich war auf der Salem. Salem. Klingt so, als hätten wir wieder eine Boot-Tour gemacht auf der Salem. Ja, egal. Ein Horrorfilm aus dem Jahre 1979 mit einer beachtlichen Lauflänge von 183 Minuten. Ich habe da hinten drauf geguckt, habe gedacht, was? Also man muss dazu sagen, das ist wie bei der S-Verfilmung, bei der ersten. Ja, das sind eigentlich zwei Fernsehfilme. Hm. Ja. Ja, also eigentlich habe ich ganz schön gecheatet und auf die... Und allein schon wegen der Dauer habe ich Peter getrollt. Ich musste den einfach nehmen, weil der ist halt auch noch einfach nur so unverschämt lang. Ja. Und es passiert so unverschämt wenig, ja, dafür. Ja. ohne Mist, ich habe dreimal überlegt, ob ich abschalte. Das also, war ein Kampf, oder? Ob ich mal lieber eine Zusammenfassung durchlese, irgendwo im Internet was, oder irgendwo ein Video, was mir die Handlung zusammenfasst. Inzwischen habe ich echt gedacht, kommt da jetzt noch irgendwas? Aber trotz allem, also es gab trotzdem Momente, die Spannung kreiert haben. Also die, in denen ich auch gedacht habe, was passiert jetzt? Leider dann oftmals auch ein bisschen lame aufgelöst werden, aber erstmal zum Plot vom Film. Ich kann es nun jetzt, da kannst du, hast du das Buch gelesen? Ja. Ja. Natürlich. Es gibt beim Film einen Prolog, ich weiß nicht, ob es den gibt im Buch. Von wem ist denn das Film, der Film und das Buch überhaupt? Na, also, Buch ist klar, Stephen King. Na genau, das ist nämlich eine Stephen King-Verfilmung, meine Damen und Herren. Das habe ich noch gar nicht gesagt, bin ich jetzt so fest von ausgegangen. Richtig, also den Regisseur muss man nicht wissen, das ist nämlich nicht... nicht Regisseur habe ich nicht gerade überlegt, Tobe Hooper. Nee, Hooper. Tobe Hooper. Peter Guest, du weißt du übrigens, gut, das sage ich dir am Schluss. Erinnere mich mal dran, dass ich dir am Schluss noch was sagen muss. Erinnere mich da mal dran, sonst vergesse ich das wieder. Zum Film jetzt, oder? Mhm. Genau, okay. Ja. Okay. 183 Minuten, Leute. Also 3 Stunden. Genau. 3 knallharte Stunden. Ey, ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Hoffentlich. Robert, der Ficker. Vor allem hat mir Robert erstmal so diese Blu-ray in die Hand gedrückt und ich sehe nur schon diesen komischen Vampir. Und das sieht ja wirklich aus wie aus dem schäbigsten Gruselkabinett. Ja. Irgendwo auf einem Dorf. Oh, furchtbar. Da hab ich schon gedacht, wann kommt der? Dann hat die Lauflänge dazu, gell. Gedacht, irgendwann muss der doch mal auftauchen. Naja, fangen wir an mit dem Plot. Fängt an mit so einem kleinen Prolog in Guatemala. Genau. In einer Kirche, wo ich schon dachte, was soll das jetzt? Und siehst so ein paar, mit 3 Tage bärtige 2 Typen, die sich treffen. Ja. Wovon sich dann rausstellt, dass der eine eben der Protagonistenautor ist, Ben Mears. Der mit dem jungen Mark Petrie ist das, gell? Oh, die Namen auch. Ich habe die Namen teilweise so durcheinander geworfen. Also ich habe die Namen auch gerade nicht parat, aber ja. Wie auch immer, gell? Auf jeden Fall der Junge. Ja, genau, Mark Petrie. Die gerade sich in der Kirche Weihwasser abfüllen und du weißt nicht genau, was soll das? Ja. Füllen das unsere komische Flaschen ab, die aus irgendeiner Drogerie stammen könnten, wo du dir eigentlich Duschgel reinfüllst. Ja. Und dann fängt plötzlich seine Flasche an zu leuchten. Ich dachte, hä? Also der Anfang hat mich schon mal komplett verstört, wo ich dachte, was soll das alles? Gut, es ist ein Prolog. Ja. Meinetwegen soll erstmal so ein bisschen neugierig machen. Aber es gibt einen guten Ton auf den Film, gell? Aber es hat mich erstmal nur verwirrt. Ich dachte, was soll das? Warum leuchtet jetzt das Weihwasser? Was soll das? Und dann kommt noch so ein dummer Spruch von wegen, sie haben uns gefunden. 2 Jahre zuvor. Ja. Da dachte ich, sollte mich das jetzt neugierig machen auf die Handlung? Es hat mich eher verwirrt zurückgelassen und vor allem mit dem Prolog denkst du auch die ganze Zeit, wann taucht der Junge auf? Die müssen irgendwie aufeinandertreffen. Du fieberst eigentlich mehr darauf hin, dass die irgendwie miteinander interagieren jedes Mal, wenn du den Jungen siehst. Und das zieht sich ja schon mal, um es vorwegzunehmen. Also es wird hardcore gespoilert an der Stelle nochmal. Wir spoilern alles heute, meine Damen und Herren. Also schaut es euch an, brennen muss weil die Story ist auch so verzahnt miteinander und ich weiß nicht. Die Story ist verzahnt, ja, sehr. Also ich konnte dann irgendwann nicht mehr auseinanderhalten, wann wer mit irgendwem mal geredet hat, weil teilweise Sachen so übereinander gehen. Und ist teilweise so konfus, was da teilweise auch passiert. Ja. Ja, jedenfalls fiebert man so ein bisschen. Also ich habe darauf hingefiebert, dass die beiden aufeinandertreffen. Das passiert aber auch Ewigkeiten nicht, bis die richtig aufeinandertreffen. Ja. Und selbst dann wirkt es auch das erst kurz vorm Ende, so im letzten Viertel, Fünftel. Ja, die treffen sehr spät aufeinander. Ja. Und denkst, ja, und selbst da wirkt es noch so ein bisschen wie fast noch ein Zufall. So. Also die haben eine sehr losgelöst voneinander Geschichte eigentlich. Mhm. Ja. Aber grundsätzlich kann man einfach sagen, Ben Mears kehrt in seinen Heimatort zurück. Genau. Salem. Salem, genau. Salem Slot im Original. Genau. Salem Slot. Jerusalem Slot im Original. Kommt quasi nach 25 Jahren, wenn ich mich jetzt recht entsinne, zurück. Das habe ich vorher noch mal gelesen. Die Einwohner nennen es Salem Slot, aber eigentlich ist es Jerusalem Slot. Ach so, ja. Stimmt. Ja, du hast recht. Und natürlich hast du recht. Bei deinem Fachgebiet. Natürlich auch. Er kehrt nach 25 Jahren zurück, Ben. Und Ben mit Jerry. Bam. Und Big Ben. Bam. Und er ist mittlerweile Autor. Genau. Hat auch King schreibt zu 80% über Autoren. Ja. Und auch bei S. er kommt im Endeffekt dorthin zurück. Ja, stimmt. Kommt dorthin zurück und will im Endeffekt ein neues Buch, er sucht eine neue Inspirationsquelle im Endeffekt. Genau. Und dafür hat er sich das Marston-Haus ausgesucht in seiner Heimatstadt, weil er das ihn damals schon als Kind fasziniert hat auf eine gruselige Art und Weise. Er hat sich dafür immer gefürchtet. Er war auch mal drin als Kind. Er hat auch ein Erlebnis gehabt da drin, ja. Und hat irgendwie den ehemaligen Besitzer Hubert Marston oder so hieß der, dort quasi erhangen gesehen als Geist. Ja. Und ist daraufhin geflüchtet und hat da quasi so ein leicht traumatisches Erlebnis damit. Und aber es fasziniert ihn auf eine Art und Weise. Genau, es fasziniert ihn, sonst wäre er nicht wiedergekommen. Und er ist der Meinung, das Böse zieht dieses Haus an, beziehungsweise muss in dem Haus verankert sein. Es muss irgendwie eine tiefe Quelle des Bösen darin sein. Das finde ich immer interessant, weil das ist ja gerade so dieses Motiv, wenn man das Böse nicht kennt und das noch kein Gesicht hat, ist das irgendwie mystisch. Mhm. Denkt man so, das Böse, das Haus ist das Böse. Ja. Okay, wie kann ein Haus das Böse sein? Irgendwas Schlimmes muss da passiert sein. Ja. Und diese Stellen, also bis das Böse eigentlich ein Gesicht bekommen, sind auch geil, finde ich. Also da hat es mich auch so, meine, die Musik wird dann auch ein bisschen überbenutzt. Jedes Mal kommt dieses Haus und dann siehst du bei ihm den Schweiß auf der Stirn, gell? Wie das Haus auch ewig lange anguckt, wo du denkst, jetzt kannst du auch mal aufhören. Gell? Wie viel Zeit die dafür verschwenden. Das ist unnormal. Und da einfriert, gell, mit irgendwelchen Blicken. Gell? Ja. Das Haus. Und dann auch der neue Hausbesitzer, ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, er will sich ja auch kaufen, ne, eigentlich. Stimmt, er hat es erst vor zu kaufen. Stimmt. Dann merkt er aber, es ist schon verkauft. Er geht noch zu diesem hier Typen, der eine Affäre hat. Dem Makler sozusagen. Ja. Und fragt ihn noch nach dem Haus, genau. Da sagt er, nee, ist schon verkauft an den Antiquitätenhändler, der da sein neues Geschäft errichtet. Ja. Der hieß... Oh, das ist eine gute Frage. Den Namen. Ja, wir müssen wenigstens noch von dem Blauen müssen wir noch den Namen rausfinden. Das weiß ich nicht mehr. Und von dem, der ist ja halt wirklich wichtig. Und das ist doch Jason. Und Callahan. Oh, fuck, ey. Jason Bourne. Ah, hier. Sheriff Gillespie gibt's noch? Also das ist Macmillan? Achso, nee, das ist da. Ja, das sind die zwei Dudes. Policeman. Oh, fuck, die Namen. Warte mal, wenn ich sehe, weiß ich's. Das hat mich komplett klatsch gemacht. Sag mal, ja. Die Bilder sind halt auch nicht die besten. Es steht doch nicht überall der Name drunter. Jason Bourne. Ja, wir sind gut vorbereitet, meine Damen und Herren. Ja. Ich guck gleich nochmal. Leider bei dem Cast haben die auch eher aktuelle oder ganz alte Fotos dabei, sodass man teilweise nicht sofort auf die Leute kommt. Sollen wir bei King Wiki gucken? Ja, gut. Jedenfalls gibt es einen Antiquitätenhändler, der sich dieses Haus unter den Nagel gerissen hat und die ersten Begegnungen lassen auch nicht lange auf sich warten, dass die sich merkwürdig in die Augen gucken und langsam mit merkwürdigen Blicken teilweise aneinander vorüberziehen. Beziehungsweise, das ist ja, glaube ich, auch die erste Szene, gell? Ja. Da fährt ja direkt hier der Ben zu dem Haus, guckt sich das an, Ewigkeiten auf der Straße. Mhm. Und dann und steht einfach so lange da, bis der neue Besitzer, dieser Antiquitätenhändler, da rauskommt, ihn fünfmal anguckt, in sein Auto einsteigt, den Hügel runterfährt und nochmal langsam an ihn vorbeifährt und nochmal zurückguckt. Gell? Und wir schon denken, er soll das jetzt hier irgendeine Rivalität aufmachen oder was soll das jetzt hier sein? Gell? Und er hat immer noch Schweiß auf der Stirn, Ben. Ja, also ihr merkt schon, es ist auf jeden Fall sehr gemächlich erzählt. Ja. Robert hat jetzt einen Namen parat offenbar. Also Kurt Barlow wird noch wichtig in der Hinsicht auf der Blaue. Der Blaue ist Kurt Barlow, der hier. Ah, okay. Mhm. Und Straker, Richard K. Straker ist quasi der Gehilfe von Blau. Das war Antiquitätenhändler. Das ist der mit Kurt Barlow aber ein Antiquitätengeschäft macht eigentlich. Zumindest ist das im Buch so. Also er erzählt, ja, das ist im Film auch so, dass er dann sagt, wir haben einen Partner und zum Beispiel der Makler fragt dann auch immer, was ist mit Mr. Straker? Wann kommt er? Kann ich ihn bald sehen? Und er wird ihnen sehr danken, glauben Sie mir. Und der Antiquitätenhändler. Barlow, meinst du? Barlow, ja, klar, genau. Genau. Und hier Straker, der hält ihn dann immer so an der kurzen Leine und sagt so, ja, genau. Sie werden sie noch früh genug kennenlernen und redet sich da immer so ein bisschen drum rum. Ja. Auf jeden Fall merkt man am Anfang so, also es gibt dann einige Aufeinandertreffen oder Wiedersehen, also wie Ben, der geht dann da zu einer Probe von so einer Schulaufführung, trifft dort dann auch zuerst mal da seinen zukünftigen Partner, den Jungen, Mark Petrie, so, den Namen fast wieder vergessen, ja. die Namen sind auch so Schall und Rauch irgendwie in dem Film. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie werfen die sich so um den Namen, um die Ohren und ständig kommen neue Figuren, wie dieser Straßenpanner. Es ist gerade sehr konfus, ich weiß. Das ist für mich aber auch nicht einfach gerade. Der Film geht 3 Stunden lang, das ist alles konfus. Es kommt ja dann dieser Trinker da, genau. Der auch immer nur merkwürdig guckt, der immer so leere Blicke hat. Den fand ich einigermaßen unterhaltsam. Ja. Diese Stelle, also Ben kommt ja dann unter bei einer Pension. Ja. Bei einer Dame, einer reifen Dame. Wo er sich auch das Zimmer aussucht danach. Ich glaube, also ich habe den Film einmal gesehen, aber ich kenne trotzdem das Buch immer noch besser. Ja. Mit Blick auf das Marstonhaus. Genau, ja. Ja. Und irgendwann gibt es so eine Szene, da vorstand dieser Trinker nach, wird dann so ein bisschen angestiftet, dem Ben nachzuforschen, also zu gucken, was er macht, ob der wirklich schreibt oder was er da schreibt, über was er da tippt. Ja. Und dann ist er irgendwann in diesem Zimmer und dann kommt im Prinzip diese Dame von der Pension rein, sagt, er tappt ihn auf frischer Tat und sagt dann, was machst du da? Und dann gucken die sich seine Unterlagen an und lesen das durch und es ist so ein stinknormaler Schrieb, so, es ist nicht besonders geschrieben, gell? Ja. In dem Haus, auf dem Hügel, ist jetzt nur so exemplarisch, war das unbeschreiblich böse, wohnte ihm inne. Und dann sagt er kann unglaublich gut schreiben. Er kann wirklich gut schreiben. Ja. Ich habe so gedacht, das kann jeder schwanzen. Das ist ein 0815 Satz. Es war wirklich verdammt böse. So geil. Fuck, er ist wirklich gut. Das ist unnormal, gell? Mega ist dann auch, er trifft dann auf eine Dame, eine Kunstlehrerin, ja. Susan, glaube ich, heißt die, Susan Norton, und die wirklich hübsch ist, ansehnlich, und die auch zufällig einen von seinen Romanen da gerade rumliegen hat, genau. Den aber gerade so gelegen hat, dass nicht gut für ein Buchrücken ist, wo er dann gleich darauf hinweist, also legt man ein Buch nicht hin, so, das geht dadurch kaputt, und sagt sie, was so ein bisschen Softporn-Anleihen hat, wenn ich so die ganzen... Aber zu solchen Momenten kommen wir ja nachher auch noch. Die ganzen Interaktionen zwischen den beiden sind für mich nur so Softporn. Entschuldigung. Robert, ja. Und, ist denn? Verzückungspillen. Und, tatsächlich wird auch mehr. Das wird doch richtig geil. Und, ja, also man merkt dann erst gleich, er findet sie interessant, findet sie heiß. Auf jeden Fall. Und sie ist aber auch um einiges jünger als er, mindestens 10 Jahre. Ja, auf jeden Fall. Und er spricht gleich mit ihr und du merkst gleich, er hat halt einen inneren Gedanken, er will auf jeden Fall mit ihr ausgehen. Ja. Wird auch relativ direkt, das ist auch übelst trashig, dieses Gespräch. Gell? Ja, was machen Sie da? Ja, interessant, zeichnen Sie viel? Wollen wir essen gehen? Das könnte so eine King of Queens Folge sein. Wollen wir essen gehen? Dann weicht sie so aus, gell? Ja. Da fängt er an, warum beantworten Sie nicht meine Frage? Welche Frage? Auf Essen gehen? Ja. Und vor allem dann ein bisschen später, 20 Minuten später, hocken sie einfach bei ihren Eltern im Haus. Ja, darf das jetzt essen gehen oder was? Ich dachte, die gehen in irgendein Restaurant und dann hocken die bei ihr zu Hause, bei den Eltern. Und vor allem, die wohnt noch zu Hause, die ist bestimmt 30, 32 oder sowas. Und wohnt noch zu Hause. Ich meine, gut, die erklärt das auch, dass er mal in New York war und da rausgeflogen ist. Also, dass sie da die Stellen verkleinert haben. Mhm. Ein Großauftraggeber abgesprungen ist und darauf verkleinert haben. Daraufhin musste sie wieder zurück nach Hause. Aber ich fand auf diese Situation, wie der dann plötzlich bei der zu Hause hockt. Ja. Wie du sagst, der sieht einfach ein bisschen älter aus. Das wirkt halt wie so ein Typ, der einfach viel zu junge Frauen Aufgabe und dann hat er da bei den Eltern zu Hause und die unterhalten sich noch gut und der Vater von ihr ist ja noch Arzt, genau. Was auch noch später relevant wird. Richtig. Und die verstehen sich sofort, nur ihre Mutter ist misstrauisch ihm gegenüber und dann denke, das ist vollkommen unrealistisch, finde ich. Ja. Weil meistens sind es ja eher die Väter, die quasi auf die Töchter. Gerade mit Töchter sind, ja. Also ein bisschen merkwürdig. Da weiß ich nicht, ist es im Roman auch so oder ist das in dem Film nur so trashig gemacht? Nee, trashig, so trashig wie in dem Film ist es nicht. Ja, die haben natürlich alle richtige Dialoge und so, aber es ist halt, du merkst, dass es Kings zweites Buch ist. Mhm. Das ist halt so ein Ding seiner Zeit auch. So, genau wie Carrie. Ja. Während der quasi, bevor Carrie fertig geschrieben hat, das Buch schon angefangen. Also, okay. Ja. Ist quasi, das ist wie so eine Parallelarbeit, bloß das ist ein 1000-Seiter, das Ding. Hm. Also das ist es ist so ein Ding seiner Zeit, sag ich mal. Hm. Ja. Naja, also ihr merkt schon, ich werde ein bisschen konfus. Auf jeden Fall tätet er dann die Dame. Es wird auch noch schlimmer, meine Damen und Herren. Ja, also es kommt dann eine Szene am See, da kommen wir dann auch noch hin. Ach, okay. das war doch die gleiche. Also ich kann es nicht mal mehr auseinanderhalten. Wann, was, weil das alles verschwindet, in welcher Szene? Weil auch in jeder zweiten Szene irgendwie so eine unterschwellige Autoverfolgungsjagd ist oder Autos gefilmt werden, die irgendwo mysteriös langfahren. Ja, ne? Aber auch so lange. Ja, ne? 5 Minuten ein Filler Auto fahren. Und dann alle 10 Minuten tauchen neue Figuren auf, die wieder dieses Auto beobachten. Genau. Und dann wird er mit irgendjemandem interagieren. Wo ich dann denke, was soll das? Was soll das? Wie soll ich denn hier noch folgen? Wer hat denn hier welche Rolle? Gell? Wer ist denn hier überhaupt der Hauptprotagonist? Gell? Ja. Wo soll denn das hinführen? Ich glaube, durch den Prolog wird das so ein bisschen zusammengehalten, dass du denkst, okay, da läuft es hin. Ja. Aber es verliert sich zwischendurch so regelrecht. Du hast das Gefühl, ey, worum geht's denn hier gerade? Geht's jetzt darum, dass er die alte Aufgabe hat? Aber das ist typisch King. Ja. Ja. Das ist typisch King. Der macht halt wirklich 100 Leute rein. Ja. Es ist aber auch so im Film szenenmäßig ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, wie es im Buch ist. Aber teilweise szenenmäßig, die Anschlüsse sind teilweise ganz merkwürdig. Also die Schnitte, ich meine, das ist auch so seine Zeit, gell? Ja. Aber das sind Dinger dabei. Dann flirtet er mit der Kunstlehrerin, was ich gerade hatte. Wollen wir essen gehen? Ja. Ja, okay. Schnitt, ist es nachts. Es war mitten am Tag. Ja. Die Sonne brannte. Es war gerade super Wetter. Schnitt, nachts steht er wieder vor der Villa. Ja. Wo ich mir denke, hä, jetzt ist auf einmal wieder Nacht. Klar, irgendwie musste diesen Übergang, also hätte man noch irgendwie Sachen anders verschieben können. Also das war für mich ein Sprung, der mir extrem aufgefallen war, wo ich mir dachte, was sollte das jetzt, dieser Sprung? Ja. Und dann plötzlich ist dieses Date noch und dann denke ich mir, wie lang ist diese Nacht? Das sieht aus, als wäre das mitten in der Nacht. Dann passieren dann noch Haufen Sachen innerhalb dieser einen Nacht, wo ich dann irgendwann nicht mehr folgen konnte. Na, weil King halt auch immer mal gerne viel Nebencharaktere erklärt. Ja. Und das ist das, was dann aber als Leser wieder faszinierend ist. Hm. Weil da gibt es nicht nur die Hauptperson, da gibt es halt auch noch diese Person und da wird noch drauf eingegangen und der Lehrer wird noch, der spielt ja auch eine wichtige Rolle, der Lehrer wird dann noch in seinem Alltag noch gezeigt oder eine Klassensituation oder Pater Callahan macht die Kirche zu oder das macht er gerne, einfach damit das alles lebendig ist. Ich überlege gerade, welcher Lehrer? Also mir fällt jetzt nur die Kunstlehrerin ein. Warte mal, ist das nicht, na klar, der ältere Lehrer, der einen Herzinfarkt kriegt. Ach so, na klar. Der Lehrer. Ich habe ja noch damit angefangen, mit dem Schulstück, mit der Schulaufführung. Genau, da von den Lehrern. Über die Geschichte, stimmt. Die freunden sich an, so. Da trifft er ja seinen alten Lehrer wieder und der erzählt ihm dann auch so ein paar Sachen über das Marstonhaus und dem vertraut er sich dann auch so ein bisschen an mit dem, was er als Kind erlebt hat, Ben. Richtig. Und genau, der fängt dann auch mit so ein paar Andeutungen über dieses Haus an. Ja. Das finde ich ja, bis dahin finde ich das auch alles, wenn es um das Haus geht. Solange das Geheimnis ist, ist das gut. Finde ich das total interessant gemacht, und was so erzählt wird. Und ja, es gibt Gerüchte und da werden so ein paar Sachen angedeutet, wo ich mir denke, das kann doch richtig geil werden. Aber dann guckst du dir eben die Hülle von der Blu-ray zwischendurch nochmal an, wo soll das hingehen? Und siehst plötzlich diesen grotesken Reverse-Vampir. Ja. Der Vampir, der in jeder... Der seine Zähne verkehrt rum drin hat. Ach, stimmt. Weil eigentlich die Reißzähne ja links und rechts sind. Er hat es in der Mitte. Ach, das ist ja auch noch... Ja, das ist ja das Geile. Das sind noch wie so Hasenohren, gell? Ja. Ja, jedenfalls ahnst du immer schon so ein bisschen, wo es hingeht und denkst du, was soll das? Also selbst der Prolog verwirrt noch mehr in dem Zusammenhang eigentlich. Auf das Date will ich jetzt nochmal eingehen. Ja. Mit Susan, die essen ja dann bei ihr zu Hause, mit den Eltern. Er freundet sich schon so ein bisschen mit dem Vater an, mit dem Arzt. Das wird ja später dann auch nochmal, hat ja dann nochmal Relevanz. Dass er sich mit dem Vater anfreundet. Und dann gehen sie ja eigentlich erst wirklich aus. Ja. Sie essen zu Hause so, um zu zeigen, ja, ich bin ein netter Typ. Und dann fahren sie weg. Dann dieses Gespräch so ein bisschen im Auto. Er hat ja auch einen geilen Geländewagen als Auto, ja, was so null zu dem passt, finde ich. Finde ich auch. Also der hätte was anderes. Ja, bin ich voll weit. Ja. Komplett konträr. Ja. Wirkt so wie so ein Indiana Jones Verschnitt, so, also nach dem Motto, ich bin auch cool, ich bin auch Abenteurer, aber ich schreibe auch intelligente Bücher. Auf jeden Fall, ich bin so ein richtiger Draufgänger. Ja. Und, richtig gut, ey. Und dann quatschen die da so im Auto, und wo geht's jetzt hin? Und dann macht sie so 3 Vorschläge, naja, wir können ins Kino fahren, dahin, wir können dahin. Und dann gibt es noch den See. Und dann fragt er zurück, Ben, wo wollen Sie hin? Ne, was möchten Sie machen? Und sagt sie, fahren wir zum See. Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, jetzt wissen wir, woraus hinausläuft. Gell? Es wird dann nicht ganz so, wie wir denken, aber die Softporn-Anleihen sind nicht mal weit weg. Dann hocken sie zusammen da am dunklen See. Er wirft ein paar Steine ins Wasser. Ja. So hat man damals verliebtes Knistern, erotisches Knistern dargestellt. Ja, na klar, ja. Der Dialog noch, dann hocken sie da nacheinander. Sie fragt noch so nach, bereitet ihnen meine Nähe irgendwie Unbehagen? Emanzipierte Frau, unabhängig, übt Kritik, leicht forsch. Ja, irgend sowas sagt sie über sich selbst, sowas, so ein bisschen selbstkritisch auch. Ja. So nach dem Motto, mache ich ihnen Angst. Und dann sagt er, nee, wieso, alles okay. Und dann geht es um sein Buch. Sagt sie, wie lange bleiben Sie hier? Naja, bis ich das Buch fertig habe. Naja, sind Sie eher ein langsamer Schreiber oder ein schneller Schreiber? Das geht so, mittelmäßig. Dann war es kurz ruhig und dann sagt sie so, ich hoffe, es wird ein dickes Buch. Da habe ich erstmal pausiert. Das war die erste Pause im Film. Gell? Echt? Das? Da habe ich pausiert und habe zurückgespult. Echt, das finde ich aber geil, dass das so eine Wirkung auf dich hat. Das finde ich so geil. Das finde ich aber gut. Das finde ich so geil. Ich hoffe, es wird ein dickes Buch. Da waren davor schon ein, zwei Szenen, wo ich schon das erste Mal lachen musste. Wirklich. Und die Szene, die hat mich kurz gekillt. Da habe ich sofort auf Pause gedrückt. Ich glaube, das ist auch genauso wie unser zweiter Film, über den wir heute reden. Das wäre genau das Richtige für Zusammengucken eigentlich. Auf jeden Fall. Finde ich. Also das sind Filme, die zusammengucken oder so ein Audio, so eine Audiospur aufnehmen. Ey, das wäre katastrophal gut, ey. Wenn die da so vor dem Fenster rumschweben und alles, ey, da könntest du nur weghauen. Oh, das auch, ja. Aber ja. Dazu kommen wir später. Dazu kommen wir noch. Nicht genau. Peter, ihr stört in seiner Reihenfolge. Die Bedrohung nimmt dann so ein bisschen euch so richtige Reihenfolge. Und ja, es ist auch alles im Kopf bei mir noch total konfus. Also ich habe das Buch vor 2 Jahren gelesen und den Film auch so kurz danach. Und das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur Wahnsinn. Eigentlich müsste man sich den mal irgendwie jetzt mal anmachen und den mal so nebenbei ein bisschen durchskippen. So, das wäre eigentlich das Sinnvollste. Die Bedrohung nimmt auf jeden Fall dann so langsam mehr Fahrt oder bekommt dann mehr Gesicht nach und nach. Das ist jetzt das, was bei mir so als nächstes kommt. Jetzt gedanklich. Muss ich mal so blöd fragen. Ja. Es verschwindet doch eigentlich recht früh ein Kind. Da wisst ihr nicht mal, wenn beziehungsweise stirbt ein Kind recht früh. Die sind auf jeden Fall auf dem Heimweg, die zwei Brüder. Ja. So. Die Freunde quasi von dem Petri. Genau. Von dem späteren Partner von Ben sozusagen. Ja. Stimmt, die sind auf dem Heimweg, die verabschieden sich, die proben noch für diese Schulausführung, Aufführung, wenn ich erzählt habe. Dieser Petri, dieser Junge ist übrigens Horror-Fan. Fan, genau. Hat wie so ein Gruselkabinett in seinem Zimmer. Genau. Fand ich irgendwie lustig und ist gleichzeitig noch Zauberer, Entfesselungskünstler. Fand ich irgendwie auch witzig so, dass, ich dachte mir, irgendwann später im Film kommt das noch. Irgendwann wird das nochmal aufgegriffen, dass er sich entfesseln kann. Jedenfalls, die haben geprobt für das Stück. Und sind dann auf dem Heimweg und nehmen den kürzeren Wald durch den dunklen Weg. Und versuchen da abzukürzen, wo du schon denkst, okay, alles klar, das geht nicht gut. Parallel dazu, was du jetzt schon angesprochen hast, da verschwindet dann einer von den Jungs. Mhm. Parallel dazu, das fand ich geil aufgebaut. Da habe ich gedacht, okay, jetzt geht's so Richtung Ende des Films. Und dann ist mir bewusst geworden, es sind 180 Minuten. Habe ich gedacht, jetzt wird's gerade geil. Ja. Da ist so eine Stelle gewesen, die fand ich ultra interessant, weil du da nicht richtig durchsiehst, weil die Jungs durch den dunklen Wald gehen. Mhm. Parallel hast du diesen LKW-Fahrer, der einen Auftrag hat, was Größeres zu holen, der quasi von dem Makler beauftragt wird. Hier wird's ein bisschen kompliziert, ist an der Stelle, aufgepasst. Der Makler hat aber eine Affäre mit der Frau von dem LKW-Fahrer, mit Bum Bum Honey oder wie die sich nennt. Genau. Der Name. Ja. Echt gelacht. Ich bin so gefeiert. Und die haben eine Affäre, das weiß aber der LKW-Fahrer nicht. Der LKW-Fahrer ist denen aber auf die Schliche gekommen, das wissen die beiden noch nicht. Hat diesen Auftrag, aber irgendein Paket zu holen. Und die beiden aber, der Makler und Bum Bum, spekulieren drauf, wir haben halt eine geile Nacht, wenn der nicht da ist, der muss weit wegfahren. Da treffen wir uns schön, gell, machen ein bisschen Bunga Bunga. Bum Bum machen wir da. Er weiß aber davon, ahnt das schon und holt sich auch zwei andere Leute. Den einen vom Friedhof, den Typen, und holt sich noch den Ted irgendwas, den Ex-Freund von Susan quasi, mit der Ben anbahnt. So ein Typ mit schwarzen Haaren, der so übelst der typische eifersüchtige Typ ist. Was ist das für ein Typ? Fremder, ich bin kein Fremder. Ja, jedenfalls, diese beiden Typen werden quasi von dem LKW, Spediteur, Fahrer, wie auch immer, angeheuert, um dieses Paket zu holen. Also eigentlich einen großen, es wird gesagt, es ist irgendwie ein antikes Möbelstück. Antikes ein Möbelstück, Tisch oder so eine Scheiße. Ja. Ein Buffet oder sowas sagt er immer. Genau. Oder Buquet, ich habe es aber nicht verstanden. Ich dachte, was will der haben? Dread. Ja, auf jeden Fall schickt er die beiden los und beobachtet auch dann lieber, gleich mit einem Sixpack ausgestiegen mit Dosen, Bier, der LKW-Fahrer, bei dem bin ich jetzt, hier wird es höher, wirklich an der Stelle, der beobachtet dann lieber nachts, wie sich Boom Boom und der Makler quasi treffen, und um die zu bedrohen. Hat noch eine schöne Flinte zu Hause, um die zu bedrohen. Das muss ich sagen, das war eine geile Szene. Wie der den bedroht, wie wahnsinnig der guckt, dieser LKW-Fahrer, das fand ich der richtig geil. Der hat gut gespielt, ja, das stimmt. Also da kommt. Das war doch gut beschrieben im Buch, also das war wirklich gut. Da kommt ein richtig geiler Wahnsinn rüber. Da habe ich gedacht, jetzt wird's gerade geil, jetzt nimmt es gerade schön Fahrt auf. Wie gesagt, parallel mit den Jungs durch den dunklen Wald, wo einer plötzlich verschwindet, der andere kommt dann nach Hause an. Und gleichzeitig findet im Prinzip noch statt, dass die beiden Typen, die der LKW-Fahrer angehört hat, um dieses Paket zu holen, dieses Paket holen, dieses ominöse, also dieses Möbelstück angeblich, und gleich merken, als sie es anfassen, es ist verdammt kalt. Ja. Stimmt. Und der eine den anderen immer wieder erinnert, wie kalt es auf einmal wird. Das ist verdammt kalt, fass mal an. Das ist echt kalt. Oh, jetzt wird es immer kälter hier drin. Jetzt hör auf, jetzt lad das auf. Es wird immer kälter. Ich friere schon, gell. Und dann fahren die los, gell. Merkst du das nicht, wie es immer kälter wird? Ich will da jetzt reingucken. Nee, hör auf, wir laden das einfach ab. Oh, es wird immer kälter, merkst du das nicht? Ey, Peter, ey. Wie du das hier erzählst, das ist einfach göttlich. Da habe ich auch noch gefeiert. Merkst du nicht? Irgendwas stimmt nicht. Jetzt lass uns da reingucken. Das wandert gerade nach vorne. Merkst du nicht? Oh, es ist saukalt hier drin. Das Gefühl, dem ist nur noch kalt, den ganzen Film, gell. Geil. Jedenfalls liefern sie das Ding ab. Der eine von den zwei Brüdern kommt zu Hause an, übelst zerschorbst. Die Eltern wundern. Ich wollte das herkommen. Jedenfalls die Eltern. Weil das so ein krasser Dialekt ist. Also Leute, zerschorbst. Heißt, er hat verschiedenste Kratzer im Gesicht und so, weil er durch den Wald gerannt ist. Zerschorbst. Stimmt. Das habe ich bei vorhin noch nie gesagt. Also ich kenne das Wort, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwas verwendet habe. Aber manchmal kommt das Thema zerschorbst. Jedenfalls, die Eltern haben sich auch schon Sorgen gemacht von den zwei Brüdern und haben auch schon angerufen beim Nachbarjungen und die sind eigentlich schon rechtzeitig losgelaufen, müssen längst da sein. Ja. Ja, dann kommt er halt plötzlich angelaufen, kriegt auch gleich da einen Nervenzusammenbruch und landet dann daraufhin im Krankenhaus. So, und die anderen zwei Typen liefern das Paket da ab im Keller, das wird dann auch schon merkwürdig, es wird immer kälter auf jeden Fall. Halten sich auf jeden Fall auch nicht an die Anweisung, dass alles wieder verschließen sollen und haben dann einfach nur Schiss, hauen ab. Stimmt, die liefern das ins Marstenhaus, gell? Ja. Genau, im Keller, ja, richtig. Dann da blicke ich dann auch nicht mehr durch. Irgendwie stirbt dann zwischendurch auch der Hund von den Friedhofstypen. Genau. Von dem Friedhofstypen, also nicht von dem Schrottplatztyp. War der Schrottplatztyp? Gibt doch einen Schrottplatztypen. Oh Gott, ey. Dann merkst du schon, es wird schwierig. Auf jeden Fall passiert auch noch was auf dem Friedhof, ja. Das ist auch nicht unrelevant. Ja, aber ich bin noch in der Nacht sozusagen. Ja. Die verschließen auf jeden Fall das Haus nicht richtig, das Marstenhaus. Daraufhin kommt dann irgendwann der Antiquitätenhändler nach Hause. Ja. Dann ist plötzlich die Box da komplett zersprengt. Es ist geflohen. Von der Kälte. Genau, vor lauter Kälte zerflogen. Zerschorbst. Und der Antiquitätenhändler bringt so ein komisch, das fand ich auch eine Szene, wo ich nicht mit gerechnet habe, weil ich mich gewundert habe, wer hat den Jungen jetzt entführt? Man sieht nicht noch so einen Schatten hochkommen, so richtig trashig, wo er entführt wird. Stimmt, oh, so ein komischer Ton, gell? Ja. Wo ich so dachte, was war denn das jetzt, gell? und der bringt dann so ein komisches Paket mit, wo du denkst, was hat denn der da in der Hand, gell? Ja. Legt das dann wie so ein Altar drauf, macht es dann auf und da ist der Junge drin. Ja. Das fand ich überraschend, da habe ich nicht mit geredet. Ich habe gedacht, was hat denn der jetzt, einen Totem oder was? Und dann ist da der Junge drin, so ganz komisch eingepackt in Folie. Ja. So mit so Klebeband einfach so, ne? Mit so Gewebeband, mit so Gaffer. Ja. Und das ist im Großen und Ganzen, also die Vampirjagd beginnt sozusagen. Der Junge bis wird jetzt dann. Jetzt wissen wir ja noch nicht, dass es Vampir ist. Ach so, sorry, hätte ich noch nicht gesagt. Vampir wird ja, also doch, wir haben schon gesagt, dass es Vampir wird. Geredet. Aber im Film weiß man es ja noch nicht. Genau, im Film weiß man es noch nicht. Im Buch auch nicht. Auf jeden Fall, der Junge wird auf jeden Fall dann gebissen, im Endeffekt. Also er taucht dann kurz danach auf als Vampir, ja. Der entführte Junge. Ja, aber Wann? Das ist eine gute Frage. Na, im Prinzip als der ältere Bruder, wenn ich das jetzt nicht total durcheinander haue, da kriegt er einen Nervenzusammenbruch oder ist vor lauter Erschöpfung, fällt er zusammen. Ja. Und dann liegt er irgendwo im Bett. Genau. Entweder im Krankenhausbett, doch im Krankenhaus landet er dann. Ja, ich glaube ja. Und da wissen sie nicht so richtig, was mit ihm los ist. Aber sieht man nicht vorher? Ah, nee, das ist vorher nicht die Friedhofsszene. Vorher ist die Friedhofsszene. Da wird nämlich revealed, es geht um Vampirismus. Denn der Totengräber soll, die finden dann die Leiche von dem kleinen Jungen. Soweit ich weiß, ja. Genau. Finden die Leiche erst auf jeden Fall. Nee, andersrum. War es nicht der ältere Bruder? Der ältere Bruder. Das kommt ja auch noch dazu. Genau, der ältere Bruder stirbt. Der kleine Junge ist weg, der ältere Bruder stirbt und dann machen sie halt eine Trauerfeier. Sie wissen nicht, woran es liegt. Er hat so Blutarmut und so ein Kram, ne? Ja. Das sagen sie ja dann auch. Und der Friedhofswärter hat dann komischerweise beim Vergraben so ein Gefühl, so ein Zwang. Das wird auch gut im Buch beschrieben. Ja, er will halt da mal reingucken. Mhm. Ja. Und dann kommt halt ein weiteres Trash-Juwel. Ja. Kannst du dich erinnern? Ich war gerade noch bei dem Friedhofstypen hier. Das war auch so gesehen, die unnötig lang war, wie da vor diesem Grab steht. Ewig dieses Grab angucke. Ich dachte, ach, jetzt ja, gut, nicht mal was. Das ist halt in gelesener Form. Diese ist Hypnose, das schon, ja, es ist schon. Stell das mal dar. So. Ja, klar. Es ist. Aber auf was willst du jetzt hinaus? Jetzt? Dann kommt wieder eine trashige Szene. Jetzt überlege ich gerade. Der Friedhofstyp wird dann gebissen. Wenn der da reinguckt. Ja. Der guckt ja erst auch da rein. Ach so, ja. Und da kriegt man revealed, es geht um Vampire. Ah, okay. Also kriegt der Zuschauer revealed, dass es um Vampire geht. Übrigens eine Megaszene, wo ich noch gelacht habe. Ja. Die war kurz davor. Kurz bevor der ältere Bruder da stirbt im Krankenhaus. Als er stirbt, gibt es so eine ganz kurze Szene, wo du so eine Schwester siehst, die im Gang kommt mit so einem Tablett, wo sie das Essen drauf hat, kommt rein, öffnet die Tür, siehst die nur. Und dann schmeißt sie das Tablett runter und es kommt so ein hässlicher Schrei. Da muss ich übelst lachen. Ja. Mach die Tür auf, guck kurz rein. Dann das Tablett runter, habe ich gefeiert. Wahnsinn. Genau. Wahnsinn. Stimmt, also das ist eigentlich erst das Ding. Es ist halt auch nicht mehr auf dem Schirm. Wann das eigentlich klar ist, dass es um Vampire geht. Also, wann das erst also eigentlich ist es ja theoretisch, wenn nicht vorher so eine Schwebeszene kommt vor einem Fenster, ist es eigentlich theoretisch das mit dem Grab. Wer wird das erste Mal... Ich glaube, mit den kleinen Bruder siehst du vorher schon mal schweben vorm Fenster. Da bist du eigentlich schon bei Vampiren. Ja, das müsste die erste... Bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Ja, auf jeden Fall. Daraufhin merkst du ja dann eigentlich, jetzt geht's los. Jetzt wird's langsam ein bisschen schwierig. Jetzt werden es immer mehr Vampire, die auftauchen. Und irgendwie ist, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt hat man immer noch nicht so richtig gesehen, was war jetzt in dieser scheiß Kiste. Ja. Ist immer noch nicht ganz klar, wo ist dieses merkwürdige Wesen, was auf der Schachtel abgedruckt ist, beziehungsweise was da im Logo über dem Haus, das Schatten drüber ist, quasi. Richtig. Auf dem Cover. Ah ja. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, wie es dann... Auf jeden Fall werden es immer mehr Vampire. Ja klar, also der Friedhofstyp, genau, den untersuchen sie ja dann auch so ein bisschen. Also der wird dann eingesperrt in seinem Zimmer. Also man merkt, dem geht's nicht so richtig gut. Und Robert hat gerade so ein paar Vampirbilder von dem Film offen. So richtig. Ja, das ist mit dem Sarg, ja, oder? Ja, stimmt. Wie gesagt, der Trucker war mega. Der Trucker war gut, den fand ich richtig stark. Die hauen ja auch einfach ab aus der Stadt dann, gell? Der haut ja dann noch seine Frau, nachdem er das Ding geklärt hat. Ja. Klatscht da noch eine, dann hat sie da so ein blaues Fleck. Ja, genau. Jetzt hat Robert gerade die Szene mit dem Sarg mir gezeigt nochmal. Und die hauen ja dann einfach ab, gell? Die fahren dann einfach aus der Stadt. Genau. Und der Typ verschwindet ja dann auch, beziehungsweise da stirbt er daraufhin, der Makler dann. Stirbt daraufhin und wird dann am See wieder abgeladen. Ja. Am See im Auto. Und da entdeckt ihn dann Ben. Ja, und jetzt wird es eigentlich nur noch wirr bei mir. Jetzt weiß ich gar nicht mehr so richtig, was dann noch so kam. Auf jeden Fall diesen Friedhofstypen, den sperren sie dann ein im Zimmer, merken, dass der irgendwelche Male hat. Genau, der wird quasi von dem Jungen, der jetzt in dem Sarg liegt und ein Vampir ist, wird der gebissen. Genau, und da geht's dann, jetzt fängt der Plot langsam auch mal an. Genau. Bis dahin war eigentlich nur etablieren. Und jetzt der kommt ja, glaube ich, zu dem Lehrer. Kommt er nach Hause. Hm? Oder ist es der vom Friedhof? Auf jeden Fall kriegen die dann auch jemanden, auf den die aufpassen? Ein Kumpel. Weißt du, was ich meine? Was verstehst du? Naja, auf jeden Fall. Der dann aus dem Fenster raus. Genau, ja. Ja, das ist das, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall sieht man da dann auch so ein bisschen die Umwandlung. Am Anfang geht es ihm nicht ganz gut, hat so Hitzeanwandlung. Ja, wird immer bleicher. Fühlt sich nicht wohl. Genau, ja. Wird immer bleicher. Und das Gute ist auch, der Typ, der da auf ihn aufpasst, ist das sogar der Lehrer, kann das sein? Müsste der Lehrer sein, ja, oder? Ja, der kommt zu dem Lehrer, ja. Und der merkt schon, hier stimmt irgendwas nicht und schließt den dann auch schon ein und hat den unter besonderer Beobachtung und braucht dann auch ein Kreuz. Wo sich dann auch die Dame von der Pension wundert, warum der Ben Mears angerufen wird von dem Lehrer. Ja. Und obwohl er Protestant ist, sagt, er braucht ein Kreuz. So. Geil. Da verdichten sich dann die Zeichen und genau. Die typischen Klischees über Vampire auch immer mehr. Genau, es wird halt wirklich. Diese Bekämpfung über Kreuze. Es wird halt wirklich, werden halt wirklich die klassischen Sachen benutzt, so. Mhm. Ja, Stephen King orientiert sich da auch sehr stark ans Original, Bram Stoker, Dracula. Ja. Es werden auf jeden Fall dann immer mehr Vampire, es gibt dann immer mehr Seen. Der Obervampir taucht auf. Genau, das erste Mal sehen wir Kurt Barlow in seiner Vampirgestalt. Der hat leider in dem Film keine normale Gestalt, das ist schade, weil der spricht normalerweise auch, der hat Sätze, ach so. Der hat Dialoge, ja. Da hast du normalerweise eine richtige Figur. Ja. Das ist natürlich absolut verschenkt dann. Das ist richtig verschenkt, ja. Weil das hätte nochmal zu einer Bedrohungssituation ganz anders beigetragen, also eine hässliche Figur dahin zu stellen, ja, ja. Die nur komisch guckt. Die Augen. Augen sehen furchtbar aus. Riesenaugen, so Stielaugen gefühlt, ja. Die einfach dich durchschauen, so die durchgucken, ja. Aber auf eine gruselige Art und Weise. Und auch so dieses Hypnotisieren, das haben sie ja auch mal gut. Haben sie versucht, das irgendwie darzustellen, aber das ist da. King und so eine Hypnose bei dem, das dauert über 5 Seiten. Das kannst du einfach nicht darstellen, was in den Figuren da gerade vorgeht. So, es ist einfach auch eine mega Aufgabe, das zu machen, das zu verfilmen, denke ich. Klar, ne? Stelle ich mir mega schwierig vor. Man sieht ja dann auch, was auch schwierig zu sehen ist, sind immer die Situationen, in denen die Leute versuchen, den Vampir nicht in die Augen zu gucken. Ja. Ich denke immer, gucken die den jetzt an? Gucken die runter? Es sieht so ganz merkwürdig aus. Immer so ganz die gucken immer so halb Richtung Kamera, wo du denkst, nee, jetzt würdest du dem schon halb in die Augen gucken eigentlich. Ja. Das sind so Szenen, die sehen auch ein bisschen komisch aus. Also du denkst immer, in dem Moment ist das jetzt wirklich gerade ein effektiver Schutz, um der Hypnose zu entgehen. Aber das sind dann so die trashigen Anteile, beziehungsweise eben das Filme machen 1979. Gell? Ja. Das sind eben so Sachen, die so gegeben sind aus den Sachen. Richtig geil. Scheiße, wir müssen noch ein bisschen auf die Länge kommen. Wir lassen noch eine Runde Auto fahren. Leute, in die Autos. Ja. Richtig geil finde ich dann auch, wie die sich zur Wehr setzen, so nach und nach gegen die Vampire. Ja. Dann so irgendwelche schnell gebastelten Kreuze aus irgendwelchen Holzspateln da. Vom Arzt. Genau, vom Arzt. In der Untersuchungskammer da, in der Obduktion. Richtig lustig finde ich dann auch, wie sie sich rüsten da bei seinen vermeintlichen Schwiegereltern von Ben Mears. Ja. Dann so, ja, wir brauchen Weißdorn. Besorgt Weißdorn. Wir brauchen ganz viel Weißdorn. Stimmt. Ich finde das auch cool, dieses Herzinfarkt vom Lehrer hätte das eigentlich alles nicht gebraucht und so. Stimmt. Aber trotzdem finde ich das einen interessanten Sideplot, weil das sich dann ja auch in dem Krankenhaus so richtig so beließt. Er ist quasi so der Operationschef, ja, der Denker in der ganzen Sache. Denn einige Figuren schließen sich ja dann zusammen, unter anderem halt Ben und er und die Olle und die wollen halt den Ganzen auf den Grund gehen und wollen gucken, wie sie sich wehren können. Und unter anderem auch dann Pater Callahan, der hier fürs Buch ein komisches Ende findet, die Figur. Mhm. Und logischerweise dann für den Film auch. Glaube gegen Glaube, heiliger Mann. Ja, was sagt er? Zurück, heiliger Mann. Geil. Das ist so richtig frisch. Aber hier ist es doch auch so, dass er einfach fährt, ne? Oder geht er hier drauf? Der Pater. Ja, Pater Callahan. Nee, der hat ein Duell gegen den Obervampir. Genau, ja. Na? Na? Und was passiert danach? Das wird nicht gezeigt so richtig. Haut er ab? Nee, der haut nicht ab. Der Sheriff haut ab. Der Sheriff haut unter anderem ab, ja. Sheriff flieht. Aber der Pater, den siehst du danach nie wieder in meinen Augen. Pater Callahan, echt? Weil Pater Callahan steigt sich... ich weiß nicht, im Film wird er, glaube ich, auch gebissen, ne? Pater Callahan. Ich habe den danach nicht mehr wahrgenommen. Nee, ich weiß noch, die Szene, wo dann gesagt, Glaube gegen Glaube, dann sterben die Eltern von dem Jungen. Ja, der wird dann wieder vergessen. Von Petri. Petri. Wolfgang. Und Mark, genau, ja. Und der... Also im Buch ist es so, dass Pater Callahan gebissen wird. Okay. Er wird gebissen, steigt in den Bus und fährt weg. Mehr passiert nicht. Ach so, ja. Mehr passiert nicht. Das ist das Ende von Pater Callahan in Salem's Lot. Und da muss ich mit dir sowieso nachher nochmal drüber reden. Da haben wir nämlich einen schönen... Da Pater Callahan taucht nämlich wieder auf. Aha. Deswegen. Ja. Bist du da gerade so drauf rein? Deswegen, ja. Ich glaube, Pater Callahan, eigentlich müsste da auch irgendwie in den Bus steigen oder so. Ich glaube, die haben den nicht einfach sterben lassen. Mal gucken. Ja. Ich habe auf jeden Fall nicht mehr wahrgenommen. Genau. Erklär du mal weiter. Ich gehe dem Ganzen nochmal nach. Ja. Ja, auf jeden Fall. Genau. Versuchen sie sich dann zu rüsten, beraten sich in verschiedenen Situationen. Treffen dann eben entsprechend auch auf Vampire, werden überfallen. Interessant finde ich diese Szene wirklich, in der Ben Mears sich da mit Susan und den Eltern versucht, da dann, es ist auch kurz vorm Ende, dann so ein bisschen zu rüsten. Er rät ja dann Susan, sie soll fliehen, soll ihre Mutter mitnehmen, soll sich weit fernhalten von dem Haus, weil eben Ben im Endeffekt den Kampf gegen den Obervampir aufnehmen will. Und er nämlich nicht noch mehr andere Vampire gebrauchen kann und natürlich um sie Angst hat, dass sie noch gebissen wird. Ja. Und ich finde es so geil, wie er dann zu ihr sagt, ich habe es ja jetzt eben schon mal gesagt, besorg Weißdorn. Stell das ganze Haus damit aus. Und quatscht mit ihr weiter und dann fängt sie an, ja, was ist da los? Und ja, wir müssen das vermeiden, dass noch mehr Leute gebissen werden. Das ist eine mathematische Progression. 2 mal 2, 4 mal 4. Gleich noch so ein Wissenschaftsfakt gedroppt. Na klar. Klar fällt mir sowas in der Situation auch ein, gell? Es werden immer mehr, eine mathematische Progression. Und dann der letzte Satz einfach nur, dann kommt noch, glaube ich, der Arzt dazwischen, der geht ja dann, nimmt ja dann mit ihm zusammen den Kampf auf, sagt, hier, ich helfe dir. Und dann dreht er sich nur noch mal zu Susan um und sagt, Weißdorn! So aus einer King of Queens Serie eigentlich. Ja, stimmt. Folge. Szene. Weißdorn! Besorg die Scheiße jetzt. Ja, und die rüsten sich auf jeden Fall dann im Endeffekt für einen Kampf gegen die Vampire, holen sich dann noch gesegnetes Wasser da aus der Kirche, hat da so eine lustige kleine Sporthandtasche, in die er alles reinpackt, ob das nun ein Hammer ist oder irgendein Flock oder das war für mich wie so eine MacGyver Allzwecktasche, so alles drin ist einfach, ein Seil noch drin und ein Mikrogramm. Und unterdessen, während die sich noch gefasst machen auf den Endkampf, im Endeffekt versucht eben Mark Petry, der schwört ja dem Obervampir, dass er ihn umbringt, versucht er im Endeffekt auf eigene Faust Rache zu üben und begibt sich allein das Anwesen, das Marston-Anwesen, und zufällig fährt dort gerade Susan vorbei und sieht das und folgt ihm in das Anwesen, und daraufhin passiert natürlich das, was nicht passieren sollte, dass Susan gefangen genommen wird, genauso wie Mark Petry, der sich aber aus seiner Fesselung entfesseln kann. Ja. Und wieder fliehen kann und dann natürlich direkt Ben und dem Arzt da, dem Vater von Susan, direkt in die Arme läuft. Und daraufhin beginnt dann die Rettungsmission im Haus, dass sie versuchen, den Obervampir zu töten. Genau. Und die Vampire aufzuhalten. Treffen nochmal auf den Antiquitätenhändler, der irgendwie übermenschliche Kräfte hat, wo sie vorher noch sagen, ja, es ist ein Mensch. In echt nicht. Also im Buch nicht. Ach so, okay. Im Buch nicht. Am Film sagen sie, der ist menschlich. Ja. Und dann hat er aber übelste übermenschlichen Kräfte. Im Buch ist er einfach nur menschlich. Ah, okay. Ja. Ah, okay. Na, der wird, ja. Der hebt da also, ja noch da die Leute hoch und spießt sie da auf und so Kram. Ja, das macht er auch so ein bisschen, aber nicht so extrem, wie es in dem Film gezeigt hat. Das war absurd. Das auch noch, ja. Viele Schüsse, der da noch einsteckt auf der scheiß Treppe, gell? Ja. Bis er da mal umfällt. Naja. Ja, also ihr merkt, das Ende ist lame. Das ist ultra lame. Ich hab gedacht, das kann nicht wahr sein. Dass das jetzt Ende ist, ja. Das ganze Zeit fieberst du auf so ein Ding hin und dann wird das am Ende so übelst lahm zu Ende erzählt und die Leute drehen sich einmal rum, der andere läuft eigenmächtig weg, nochmal so ein paar Klischees runtergeritten, aber ja, auch auf so engsten Raum, wo du denkst, da kannst du dich kaum verlieren. Ja. Die verlieren sich trotzdem oder fliegen noch euch eine Treppe runter, die nichts endet und so Kram. Also wo ich mir denke, ja, das kann nicht wahr sein, was hier gerade passiert. Im Buch ist dieser Keller, wo ja, die reingehen. Das Haus ist ja so schon gruselig, so. Wo zum Beispiel Mark Petrie gefangen ist und so. Mhm. Aber dieser Keller wird im Buch sowas von stimmungsvoll beschrieben und da ist hinten eine Kiste drin und so weiter und so ja, fort. Und das ist richtig gut gemacht. Also dieses Buch ist wirklich empfehlenswert. Es ist alt, klar. Aber es ist trotzdem, King konnte damals schon Stimmung erzeugen. Mhm. Sehr gut. So. Und über allem thronte das Marstonhaus. So, also es ist schon, da macht das schon richtig gut. Das ist eben auch, wie du jetzt sagst, der Keller, der ist im Film einfach nur lame. Das ist ja ein kleiner, einfach nur so ein grüner Schimmelraum. Grüner Schimmelraum, dann noch mit diesem Kartoffelkeller, Gemüsekeller, ja, was das genau, sein soll. Wie krass es in dem Buch ist. Kleiner Lagerraum. So, die hören immer wieder Geräusche von, also aus diesem Kartoffelkeller, sinistre Geräusche und es ist stockfinster und der baut so richtig schön Spannung auf. Das ist richtig gut. Ja. Richtig stark. Ja, ist leider in dem Film misslungen, absolut. Auf jeden Fall. Aber so von der grundsätzlichen Handlung ist der Film nah dran. Also ist wirklich, du brauchst das Buch eigentlich nicht mehr zu lesen, was halt wirklich schade ist, dass halt Kurt Barlow so verschenkt ist. Ja. Dass der halt wirklich nicht redet, sondern einfach nur und mehr macht er ja nicht. Sieht einfach nur bescheuert aus die ganze Zeit. Und wie lange der Film sich auch zieht, ey. Diese sinnlosen Autofahrten. Mhm. Diese 5 Stunden lang, wir schweben jetzt vor dem Fenster lang. Und dann kratzen die immer so an der Scheibe ewig, gell? Und denkst, will der jetzt eine Scheibe putzen oder was hat er da? Ja, weil die ja nicht reinkommen. Vampire kommen ja nicht rein. Ja, musst du reinlassen. Die musst du ja einladen, weil die musst du erlauben, reinzukommen. Ja. Ist schon echt lustig. Das ist schon der war Trash. Zumal, was an dem Film so schlimm ist eigentlich, ist die Länge. Mhm. Das ist diese zermarternde Länge, ist das. Und dann ist eben am Ende der Payoff so scheiße. Das ist eben das, was nervt. Bei S hast du wenigstens noch, der ist ja auch ewig. Mhm. Und der ist, den finde ich nicht mal ansatzweise so schlimm wie den ersten S. Mhm. Mit Tim Curry. Der ist wirklich noch mal 1000-mal schlimmer. Ja. Dass du ja vor ein paar Monaten mal erzählt, dass du den Original erstmal geguckt hast und dass du den so witzig fandst, weil der teilweise so Overacting ist. Da dachte ich, da war ja das ja genau das Richtige für dich. Ja. Hast du noch ein paar lustige Szenen? Noch ein paar Best-of-Szenen? Ich überlege gerade, ich habe eigentlich die besten schon weg. Die geometrische Progression, zurück, heiliger Mann. Der See 1. Ich hoffe, es wird ein dickes Buch. Die Krankenschwester muss ich ultra lachen. Ich glaube, da war noch mehr sehen. Ich habe mir gar nicht alles aufgeschrieben. Der Vampir habe ich mir allein aufgeschrieben als Stichwort. Ja, weil das ist halt gut. Ja. Kurt Barlow. Ja. Natürlich eine Mega-Szene, wie gesagt. Der Truckfahrer war mein Highlight so mit. Big Red Truck. Ja. Eigentlich, wie gesagt, es wird stellenweise eine geile Stimmung aufgebaut, so gruselig auch. Ja. Und ich dachte, jetzt wird's gerade geil. So wirklich diese Stelle, wo der Junge dann verschwindet. Ja. Das war eine geile Stelle, wo es auch gekribbelt hat, wo ich dachte, jetzt wird's gerade interessant. Ja. Und dann gucke ich auf den Timecode. Ich habe dann zwischendurch immer mal geguckt. Ich kann mir das dann manchmal nicht verkneifen, wenn ich weiß, ein Film mit 3 Stunden, dann denke ich, wie weit bin ich denn jetzt? Gell? Ja. Jetzt könnte es so Richtung Ende gehen. Dann gucke ich drauf, wir sind noch nicht mal in der Hälfte. Jetzt wird's gerade richtig geil, das wird ja jetzt nochmal eine ewige Erzählung dazwischen. Ja. Ich glaube, es kommt auch kein Vampir-Baby vor, ne? Nein. Den kompletten Sideplot haben sie komplett rausgelassen, ja, ich erinnere mich. Das macht er dann, wie gesagt, da kommt dann einfach eine von einer sehr jungen, überforderten Mutter, wird der ihr Leben halt auch einfach nochmal beschrieben in so 1-2 Kapiteln, so wie das so ist, dass sie ihr Kind eigentlich ganz schön misshandelt und so. Und dann wird das Kind halt ein Vampir und beißt sie dann und so Kram. Also King lässt nochmal gerne die Stadt leben, da hat er Spaß dran, die Umwelt auch leben zu lassen. Und deswegen, das finde ich so manchmal so interessant, das macht aber King so auch so anstrengend, dass der halt auch so vieles, wo du im ersten Moment denkst, das ist überhaupt nicht plotrelevant, ja. Ist es auch nicht. So. Aber der schafft halt schön Welten, so. Das macht er immer sehr, sehr gut. Pater Callahan steigt im Buch, ich weiß nicht mehr, wie es im Film war, steigt im Buch, wird gebissen, wird selbst zum Vampir. Ja. Also ist vor Vampirwerdung, steigt in einen Bus und fährt weg. Man weiß nicht wohin, nur ganz weit. Mhm. Viele Jahre später, die Welt hat sich weiter bewegt. Demnächst anfange, im fünften Teil der Dunkle Turm, Wolfsmond, wird eine Figur wieder zu einem wichtigen Bestandteil werden, und zwar Pater Callahan, der nach Untergang der Welt in Midwelt ist, weiter überlebt hat und dort quasi dann jetzt Abenteuer und wirklich sehr, sehr cooler Charakter sein soll. Im Buch ist der wirklich ein sehr, sehr sympathischer, cooler Charakter. Mhm. Und der kommt dann dort wieder und hat dann quasi dort noch ein Schicksal. Also der wirklich als Vampir dann rum in dem Ding oder was? Wie? Der wurde gebissen, ja. Ja. Und verwandelt sich in einen Vampir. Also der ist ein Vampir dann. Kannst du dir nicht vorstellen wie den hier, sondern die sehen normal aus. Ey. Ja, nee, klar. Aber ja. Der hüpft dann wirklich als Vampir auch dort rum. Der ist ein Vampir, ja. Der ist ein Vampir im dunklen Turm weiterhin, ja. Mhm. Und nur deswegen konnte der so lange überleben. Mhm. Na. Ja, also das ist, also ich freue mich da drauf, weil ich mag ja diese Verzahnung, das hatte ich ja schon ganz oft, habe ich ja schon ganz oft erwähnt. So, und King läuft immer. Peter, was gibt's denn auf der Trash-Skala für einen geilen Skummer? Von wo bis wo geht denn die? Weiß ich nicht, muss ja also von minus 1 bis minus 5. Es ist ein derber Trash-Film, aber wenn der dich doch an ein, zwei Stellen schon auch was mit dir gemacht hat, dann ist es kein Totalausfall, muss ich mal sagen. Ich wollte gerade sagen, Komplettausfall war es auf jeden Fall nicht. Es ist natürlich, die Länge ist absolut überzogen. Das ist schlimm, ja. Ich fand dann auch das Ende, es hat mich alles nicht mehr, als dann auch das also die zünden diese, ja diese dann... Diese leuchtende Axt und so ein Scheiß. Ach stimmt, das war ja... Die leuchtende Axt. Oh. Weißt du, die hauen mit der leuchtenden Axt da durch, aber dann schmeißen sie direkt weg, wenn sie vor Kurt Barlow stehen. Ja. Okay, wir schmeißen die jetzt weg. Die Axt, wir haben diesen Kartoffelkeller eingerammelt, aber die Axt muss weg. Ja. Die Axt ist kaputt, so ungefähr. Aber die ist vollkommen in Ordnung. Die zünden ja dann im Endeffekt noch, um auf den Titel mal noch kurz einzugehen, im Deutschen, ja. Brennmuseln. Die zünden ja dann im Endeffekt alles an, weil sie denken, na gut, wir müssen das alles niederbrennen. Aber nach dem Epilog. Also das ist der Epilog aber. Das ist ja dann im Film anders, oder? Ja. Im Film oder? Kommt, im nee, Film ist der doch. Epilog nee, ja dann das schließt an den Prolog an. Nee, genau, du hast vollkommen recht. Die zünden das an und verlassen dann den Ort. Und dann merken sie ja, dass noch welche leben. Und dass sie da, ich glaube erst brennen sie es an. Also im Film war es so, die brennen es an, genau, ja, hauen ab. Und dann hauen sie ab. Und dann zwei Jahre später setzen sie. Genau, dann kommen sie zurück, weil sie merken, sie haben welche überlebt. Na. Ja, das sind die doch in Guatemala unterwegs. Ja, wie aber die gehen doch zurück. Also, aber auf jeden Fall im Film. Im Buch nicht. Gehen sie zurück. Im Buch so, okay. Ich glaube, es war im Buch andersrum, dass sie geflüchtet sind, um sich in Sicherheit zu bringen und dann sind sie wieder hin, um die Bude abzubrennen. Achso. Genau. Der Film ist so, die brennen es ab und hauen ab und ziehen dann um die Welt und treffen dann irgendwo in Guatemala. Dann leuchtet plötzlich das Maiwasser. Genau. Und treffen die hier auf Susan wieder als Vampir. Genau, und die ist ja, die bringen sie aber um. Genau. Die bringen sie im Film, also im Buch bringen sie die schon vorher um, bevor sie Kurt Barlow umbringen. Ja, okay. Ja. Aber ja. Kurt Barlow bringt sie ja nicht um, glaube ich. Oder? Doch. Doch. Doch, den bringen sie um. Doch, das ist der erste, den sie dann ja. da abmurksen. Ja, auf jeden Fall daher der Titel brennen. Muselem. Weil sie die Bude dann niederbrennen. Was? Das Dorf. Das ist die Stadt. Es gibt noch zwei weitere Kurzgeschichten, die sich mit Salem befassen, mit Salem Slot. Mhm. Einmal strandet ein, die haben Platten und es geht quasi die Ausgangssituation, dass in einem Nachbarort, in einer Kneipe, dort Leute sitzen und da kommt einer total verschneit rein, ist übel scheiß Wetter und sagt, hier, mein Auto ist stehen geblieben, meine Frau und meine Tochter sind noch dort in Salem Slot. Und dann fahren sie halt dahin. Mhm. Irgendwie, die wissen ganz genau, die Bewohner wissen ganz genau, okay, da sind Vampire und alles und da gehen wir lieber nicht hin. Und das ist auch eine sehr, sehr stimmungsvolle stimmungsvolle Ergänzung, ja, was dann passiert, sag ich mal. Und dann gibt's noch eine weitere Briefe aus Jerusalem, heißt es. Mhm. Heißt die, das ist so sehr Cthulhu-esk, ja, da geht's, da ist, das ist quasi vor der Ort Salem's Lot heißt, Jerusalem's Lot heißt, dass da eine Sekte von Anbetern war, und da wird auch richtig, also hier von H.P. Lovecraft was zitiert und alles, weil King auch großer Lovecraft-Fan ist. Mhm. Ist auch, das ist die stimmungsvollste Kurzgeschichte in der Sammlung, die es da gibt. Also, nur so, dass es da noch weitergeht, dass es da noch weitere Geschichten im Kanon gibt, sag ich mal, die im Kanon mit sind. Und es gibt einen zweiten Teil, es gibt einen zweiten Film, der frei nach Kings Werken, weitergemacht wurde. Ach was. Den habe ich aber leider nicht gesehen. Ich wollte dich gerade fragen. Da muss ich einen Querverweis geben auf Club 19, die eine Folge gemacht haben über die Filme Salem's Lot. Es gibt auch noch eine 2004er Verfilmung. Aber ich wollte das Original, könnte ich doch nicht. Das musste sein. Die 2004er Verfilmung habe ich auch noch nicht gesehen, muss auch nicht gut sein. Ja. Aber im zweiten Teil geht es dann irgendwie darum, dass die Vampire sich da eine Gesellschaft aufgebaut haben und so eine Scheiße mit Vampirschule und so ein Mist. Und ach, okay. Ja, ja, also. Na gut, ich gebe zwei Bananenschalen aus einem Mülleimer. Nee, auf der Skala von minus 1 bis minus 5 gebe ich minus 2. Mehr kann ich also, nicht geben. Also nicht ganz so trashig. Also ich finde es nicht total, also minus 5 wäre jetzt richtig geiler Trash sozusagen. Aber irgendwie, ach, minus 5 wäre geiler Trash. Achso, das ist was Positives, je höher die Minus ist. Dachte ich, ja. Achso, vielleicht müsste man Kultpunkte machen. Das vielleicht, das, ja. Also ich würde auf jeden Fall 2 von 5 2 von 5 Kultpunkten. Ja. Okay. Ja, das kommt hin. Ja. Mehr kann ich dem nicht geben, weil man dann einfach zum Teil auch zu sehr sich zieht. Ja, ist ewig. Das ist katastrophal. Ich habe mich dann ganz schön gelangweilt zwischendurch. Das war eben das Ding, wo ich dann irgendwann auch gemerkt habe, jetzt hörst du nicht mehr richtig zu. Jetzt gerade interessiert sich auch nicht mehr, was mit den Leuten. Hast du eine Pause zwischendurch gemacht oder hast du am Stück durchgezogen? Ich habe es, glaube ich. Ja, ich habe immer mal kurz mal pausiert. Ja. Und weil du auch mal lachen musstest. Dann mal lachen, mal kurz zurückgespult, mal ein kleines bisschen. Hauptsächlich beim See. Der See war das Lustigste. Ich hoffe, es wird ein dickes Buch. Das fand ich so lustig. Ich habe so 2-3 Mal pausiert, nochmal auf den Timer geguckt und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt ziehst du es durch. Ja. Immer so stückweise, aber ich habe es dann schon relativ am Stück dann doch durchgezogen. Krass, bitter, ja. Hätte ich nicht gedacht. Weil ich es dann auch weghaben wollte. Das ist doch so ein Film, wo man schwer vom Second Screen, also wo einem so ein Handy dann übelst verlockt. Ich habe auch nebenbei so ein bisschen dann mal einen Zettel in Hand gehabt, mal was anderes gemacht, wieder hingeguckt. Oh, so auf jeden Fall, das ist das Schlimme. So. Das ist das Schlimme. Dass das... ja, das ist, manchmal hast du so Filme, wo, oh, das fängt mich gerade gar nicht ein. 2 von 5 Trashperlen. Genau, Trashperlen, gut. Das sind quasi die Trashtaucher. Trashperlentaucher. Geil. Ja, mehr kann ich nicht geben, Leute. Leute, ey, guckt euch die 3 Stunden an und macht euch ein eigenes Bild. Oder lasst es lieber. Und, lest das Buch. Ja, dann lieber das Buch lesen. Lieber das Buch lesen, ja. Das klingt besser. Das ist wirklich nicht schlecht. So, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt auf ein anderes. Ein paar Jahre vorher wurde Filmgeschichte geschrieben mit dem wunderbaren Film Barbarella. Und damit begrüße ich euch mit dem Gruß Sieg der Liebe, meine Damen und Herren. Barbarella! Aber jedes Mal... Ey, Barbarella! Oh Gott, ja. Also, meine Damen und Herren, es geht um Jane Fonda, die Barbarella spielt. Und was war Jane Fonda für eine hübsche Frau, ey? Also in dem Film... Alter, was ist, wie hübsch die ist, ey. Unnormal. Was für ein Piloten auch, gell? Ja, das ist so, die hat durch die, weil Palina ihre Haare ja auch manchmal so trägt, stimmt, hat die so Palina-Vibes. Weil vor allem diese Opening-Scene, ja, in scheinbarer Schwerelosigkeit entkleidet sich... Siehst du, erst einmal Boobs. Das ist, so ein Film musst du auch erstmal sehen, also, beziehungsweise ein Film musst du erstmal so eröffnen, dass sich einfach eine Astronautin aus Schwerelosigkeit erstmal strippt. Genau, und die ist vor allen Dingen nackt unter dem Raumanzug. Ja, also man sieht relativ früh Nippel. Ja, und das Geile ist, was auch geil ist, ist, du siehst richtig, wie sie auf dem Boden liegt, wie das von oben gefilmt ist. Hm. Das finde ich auch mega. Allgemein, ich muss erstmal die Effekte, diese Effekte loben, so auf ihrem scheiß Bildschirm, wenn da Planeten dargestellt sind. Du siehst ganz genau, das sind irgendwelche Flüssigkeiten in unterschiedlicher Dichte, die ganz nah gefilmt wurden. Also, das ist richtig. Dino De Laurentiis Produktion. Wenn ich das schon lese, ey. Also die ist ein richtig steiler Zahn gewesen, ey. Ohne Scheiß, ey. Richtig gutes Mädel, ey. Was hältst du von dem Interieur vom Schiff? Also das Schiff so ausgekleidet ist. Also das Schiff ist so, es ist wirklich Austin Powers mäßig. Also das Schiff komplett mit Pelz ausgelegt. Und sie hat ja auch, da ist die hat ja da auch eigentlich nichts drin. Klamottenschrank mit Ausgang. Mhm. Dann so eine Pseudo-KI hinten an der Wand. Die hier, so wie die auch diese einzelnen Finger abzieht. Gell? Ja, das ist halt so alles so richtig, okay. Wir sehen gerade nochmal die Strip, die sehen. Ja, genau. Also ist übrigens auf Amazon Prime verfügbar. Amazon ja. Prime, genau. Das ist einfach Wahnsinn. Die KI-Stimme hast du gerade angesprochen, die wirkt auf mich immer so ein bisschen gleichgültig und flirty aber auch irgendwie, gell? Ja. Ja, Barbarella, das kann ich dir nicht sagen. Stimmt. Das siehst du richtig, wie sie liegt. Ja, stimmt. Das ist geil. Aber es ist gut gemacht. Ja, also trotzdem kommt so ein... Für 68, ey. Trotzdem kommt so ein Hauch von Schwerelosigkeit. Also ein Hauch, ich finde es schon gut gemacht eigentlich. Ja, Entschuldigung, ist das nicht meine Art. Und sie hat dann noch ihr Steuerpult und das war's eigentlich. Mehr hat sie da drinnen nicht. Und dieses komische, durchsichtige Bett, was sie da drinnen liegt. Das ist auch mega, ey. Das ist eine richtig sinnlose Szene eigentlich. Ja, die geht dann so in den Hyperraumflug und in der Zeit schläft die aber. Das ist geil. Am besten ist auch ihr erstes Kostüm, also muss ich mal sagen. Kostümmäßig, also du weißt, man weiß gleich, okay, in jeder Szene wird das Kostüm gewechselt. Ja. Und das Beste ist eigentlich das Erste, weil das so dieses semipermeable Durchgucken, ey. Ah, hier, ja. Das ist schon richtig mega. Auf jeden Fall kriegt Barbarella vom gewählten Chef des Sonnensystems und Präsident der Erde einen Auftrag, und zwar den Wissenschaftler und Erdlingbewohner Duran Duran aufzuhalten. Ich habe mir aufgeschrieben, jetzt sieht man richtig, Duran Duran, wie die Band. Das dachte ich mir auch jedes Mal. Ja. Und dann habe ich mal eine Zeit lang, manchmal sind ja so englische Worte in älteren, wie nennt sich das, in älteren Verfilmungen, diese Übersetzungen halt, die wie die sprechen halt, wie heißt das? Synchronisierung ist manchmal bei älteren Filmen nicht so gelungen, weil die dann, das heißt die Joran, versteht man dann manchmal so, dachte, hey, heißt der jetzt Joran? Da habe ich geguckt, okay, da heißt Duran Duran. Und das Witzige, ich habe dann gleich nachgeguckt, die Band ist sogar nach dem Typen benannt. Ach nein. Ohne Scheiß, die Band ist nach Duran Duran benannt. Ohne Scheiß. Das muss ich gleich mal droppen. Und ey, das ist einfach mega, Leute. Auf jeden Fall bekommt, ich habe dir das aufgeschrieben, Barb bekommt Auftrag vom Präsident der Erde, den Wissenschaftler auszusuchen, denn der hat einen Positronenstrahl gebaut, eine Superwaffe, die gefährlich ist. Und deswegen auch dieses Ding hier. Oh, wie hübsch die war, ey. Auch dieser Überträger, ja. Dieser Spiegel, ja. Das ist wie so ein Spiegel, der ausfährt, mit dem sie da kommunizieren. Ja. Per Bildschirm. Der hat auch ein hübsches Gesicht gehabt, ey. Also, die war wirklich schön. Das ist wirklich eine Schönheit. Sieg der Liebe. Und es klingt so nach Sailor Moon, gell? Ja. Flieg und Sieg. Sieg der Liebe. Und sie macht sich auf den Weg. Ich hab aber leider nicht den Namen des Planeten, wo sie abstürzt, wo sie hinkommt, notiert, ist ja auch eigentlich nicht relevant. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein scheiß Planet halt. Und sie stürzt ab und zerstört sich ihren nicht Gleiter, also irgendein Stabilisator, Flugstabilisator. Und sie wird von Zwillingen, ja, wie bei Shining, wird sie quasi in Empfang genommen und wird erstmal mit einem Schneeball beworfen, wo darin nicht einfach ein Stein ist, sondern es muss ein Kristall sein, der beworfen wird. Und das ist richtig geil, ey. Genau, die zwei. Die sind auch übelst spooky, die Zwillinge. Ja. Und die war dann beworfen damit und da will sie, geil, das Armband stimmt. Und sie kriegt auf jeden Fall auch noch einen Haufen Waffen mit aus dem Museum, weil es ist ja Frieden überall. Und um ihn aufzuhalten, kriegt sie halt Waffen vom über so einen Teleport, so eine Art. Und er Entschuldigung, ist das nicht meine Art. Und Peter, nimm nicht so viel vorweg. Und sie wird gefesselt von den zwei Mädels und dann ist auf einmal auf dem Eis ein Manta-Rochen drauf, mit Skier dran und dann fährt sie los. Ich kann aber gar keine Ski fahren. Und so kommen solche dumme Sprüche. Und Barbarella sowieso eigentlich nur das übelste Naivchen, was eigentlich von einer Situation in die nächste stolpert. So. Und eigentlich nur durch irgendwelche Connections mit anderen vorankommt im Plot. Irgendwie seltenst durch eigene Leistung. Wird quasi mitgenommen, wird entführt zu einem abgestürzten Raumschiff, was sie dann auch als Raumschiff von Duran Duran identifizieren. Und dort drinnen leben Kinder. Lustig sind auch die Stimmen von diesen ganzen Kindern. Die haben also Quietschstimmen, gell? Genau, die quatschen auch so komisch. Sie konnte bis dahin noch nicht ihren Übersetzer anschalten. So eine Uhr. Genau, das ist aber auch immer nur so drauf drückt. Quasi wie nach dem Motto, ich stelle jetzt mal eine Frequenz ein. Auf jeden Fall wird sie dort gefesselt, gefangen genommen und sie zeigen ihnen ihre Puppen. Aber die Puppen haben dann plötzlich Stahlgebisse und sie wird von den Puppen gebissen. Ja. Und die Kinder gucken zu und freuen sich. Wie absurd das ist. Aber sie wird gerettet und zwar vom... Ah, wie hieß der? Oh, den habe ich mir, glaube ich, auch nicht aufgeschrieben. Ja, genau, sie wird... Der Fänger. Genau, ja, der hieß so, genau. Mit Ski und Manta-Rochen wird sie abtransportiert. Puppen, Kinderfänger. Ja, er fängt nämlich Kinder, die alt genug sind zum Arbeiten. Die lassen quasi die Kinder in der Wildnis aufwachsen. Genau. Und dann fangen sie die ein, wenn sie alt genug sind. Wenn sie alt genug sind zum Arbeiten. Die Puppen, die sind so spooky. Die sind wirklich ekelhaft. Das ist wie aus einem Horrorfilm. Ja, wie die auch so langsam so roboterartig näher kommen. Und die Kinder sich auch darüber freuen, gell? Ja, richtige Sadisten-Wichser, ey. Und sie sagt, ja, ich kann mit meiner Regierung, kann ich einen Lohn für dich ausmachen, Fänger. Und er ist halt so übelsten Pelz. Und er sagt so... Und nicht nur drüber. Genau. Nur drunter den Pelz. Dazu später mehr. Ja. Oh, das sind, wenn ihr euch vorstellt, wenn eure Großmutter irgendwelche solche Porzellanpuppen hat, ja. Die nochmal hässlich. Und mit solchen Stahlzähnen, die auf euch zukommen und langsam zubeißen. Das ist quasi eine Mischung aus Annabelle und Eisenbeiß von Bond zum Bösewicht. James Bond, der hat immer so einen... Ist der Eisenbeiß? Ist der nicht? Der hieß bei Darkwing Duck, hieß der Eisenbeiß. Hieß der Eisenbeiß? Der hieß Eisenbeiß, der Gockelhahn mit dem Stahlschnabel. Dann nimm den. Da heißt Eisenbeiß. Ich weiß nicht, wie der bei James Bond da ist, aber wisst ihr, Metallkäfer. Ja. Wie sie auch dahin geht. Es hat alles immer so einen sexuellen Touch. Verruchten Touch, wie sie gebissen wird. Also selbst das wirkt sexy irgendwie. Ja. Das wirkt wie sie sexy. Sich da, also ich meine, wie sie sich da rumregelt. Also, ja. Genau. Könnt ihr euch vorstellen. Auf jeden Fall wird sie befreit und der, wie heißt der Dude hier? Der Fänger möchte repariert auch ihr Raumschiff und dann, nachdem er seine Belohnung bekommen hat, und zwar möchte er mit ihr schlafen. Und er sagt doch so, ich möchte mit ihr schlafen. Und dadurch, dass und Barbarella rafft es erst nicht, ja, die hat Verzückungspillen, sie sagt, ist okay für mich, so. Und zwar erklärt sie dann die Verzückungspillen. Und zwar wirken die folgendermaßen, die nehmen die ein und haben quasi nur noch auf telepathischer Ebene Sex miteinander. Und alles andere quasi zu primitiv ist. Primitiv, genau, oder halt zu viel Krankheiten übertragen, genau, kann. Wir sind doch keine Wilden und so kommt doch anstrengend ist. Und ich glaube auch, sie begründet es auch so, dass Lebenssäfte und sowas, dass es zu viel Energie kostet einfach. Ja. Ich glaube, das war auch sowas. Ja. Und er sagt so, naja, nee, ich möchte es auf eine klassische Art und Weise machen. Und sie so, ja, aber das hat auf der Erde seit 400 Jahren keiner mehr so gemacht. Und dann dann lässt sie sich halt drauf ein und man merkt, okay, ihr hat's gefallen. Und er macht halt seinen Pelz ab und darunter ist halt nochmal ein Pelz. So, hat halt wirklich, also Oberkörper ist, ja, würde ich mal sagen, dezent voll mit Haaren. Und er fährt dann mit seinem geilen Windmobil fährt er dann zu dem Raumschiff und repariert quasi ihr Gleichgewichtsmodul von dem Schiff. Aber leider hat er es falsch zusammengepult. Denn sie stürzt wieder ab. Und zwar ins Labyrinth der Nacht. Ich liebe diese Szene einfach, wie sie dann, sie aktiviert dann da irgendwie so ein Grabgerät, mit dem sie sich da durch den Boden durchwühlen können. Ja. Und dann ist sie da unten in der Erde, gräbt sich da durch und du siehst den Typen einfach nochmal den Fänger, wie er da hinterher guckt und dann nochmal die Hände so vor den Mund nimmt, also ja, seitlich an den Mund, um nochmal seinen Schrei zu verstärken und ruft einfach so, Barbarella! Barbarella! Aber wirklich so, wie als würde die einfach nur suchen, weil er nicht findet, zum Verstecken. So. Ein Bekloppter, gell? Barbarella! Stimmt, ich erinnere mich. Genau, und dann kommt das Labyrinth der Nacht und dort trifft sie auf einen blinden Engel. Auf den habe ich mir auch einen Namen nicht Pyros oder Pygos. Auf jeden Fall eigentlich auch nicht relevant. Das ist ein blinder Engel, der immer irgendwo anders hinguckt. Und was gut gespielt ist, weil das ist echt störend, muss ich sagen. Das hat mich echt aufgeregt. Oh. Pyger. Mhm. Und Pyger erzählt quasi hier, jo, und sie treffen dann auf Dr. Ping. Die Namen. Professor Ping. Professor Ping, ja. Professor Ping erklärt sich bereit, Barbarellas Raumschiff zu reparieren mit Hilfe einer Feder von Pyger. Und sie fragt halt immer rum, wer hier Duran. Sie sagt, der Behaarte sagt auf jeden Fall, ja, geil. Der Behaarte sagt auf jeden Fall, ja, da musst du hier und der Stadt gucken. Und da will sie jetzt halt hin. Und da unterwegs stürzt sie halt, wie gesagt, nochmal ab ins Labyrinth. Und dort sagt sie, oh ja, die Stadt ist da drüben. Und hier drüben bei uns im Labyrinth sind alle die rausgeschmissen wurden. Wir müssen hier leben, wir müssen Orchideen essen, weil die haben einen geringen Nährwert und sind schwer zu finden. Deswegen müssen wir Orchideen essen. Das finden die uns rausgeschmissen haben. Der dunkle Tyrann findet das gut. Hm. So. Quasi so zur Belustigung. Genau, zur Belustigung. Und ja, der Engel kann leider nicht mehr fliegen. Das ist natürlich scheiße, weil er hat so seinen Willen verloren dazu. Und und die Zeit zu überbrücken, denkt sich Barbarella, ja, das Raumschiff dauert noch eine Weile. Wir wollen eigentlich zu der Stadt. Und die Stadt ist halt ein Stückchen weg. Da fliegen wir dahin, aber es ist leider kaputt. Und da fragt sie den Engel, okay, das ist auch so sinnlos. Da fragt sie halt den Engel, jo, kannst du mich nicht hinfliegen? Und er sagt, ja, nee, kann ich nicht, weil ich habe meinen Willen verloren. Also und dann sagt sie, okay, dann boomst man halt einfach. So. Warum liegt du? Du hast ein Nest, ja, ich habe ein Nest. Das gefällt mir sehr gut. Und dann liegt sie auf einmal am Stroh und dann hatten sie quasi Sex. Und er kann wieder fliegen. Er hat quasi seinen Flugwillen wieder gewonnen durch Sex. Ja, da habe ich auch so gelacht. Und sie fliegen dann in die Stadt. Ja, ich bin jetzt schon, ich mache es also ein bisschen fixer. Ja, klar. Sie fliegen, weil ja wirklich auch nicht viel passiert. Zwischendurch werden sie noch verfolgt von den Ledersoldaten, die in solchen geilen Raumschiffen kommen. Die übrigens irgendwelche Laserpeitschen haben, gefühlt, die immer so. Oh, hier. Genau, und sie summt immer so bescheuert nach dem Bumsen. Sie ist auch immer so verzaubert danach. Genau. Also sie fängt doch vorher noch an, ach ja, das, wie du vorhin schon gesagt hast, sie will eigentlich eher diese Entzückungsübertragungspillen oder was auch immer nehmen. Verzückungspillen, ja. Pillen nehmen und fängt auch noch an mit ihrem Psychokardiogramm am Anfang so, dass das zusammenpassen muss, das haben wir gar nicht gescannt. Und, genau. Und dann auf einmal ist er übelst begeistert von dem Kram. Ja. Also sie ist Fan vom echten Sex. Und und während Dr. Professor Ping das Boot repariert, also das Schiff repariert, was ja sowieso auch richtig geil aussieht eigentlich, mit diesen komischen sechs Ausbeulungen an der Seite. Das sieht richtig absurd aus. Und sie fliegen dann dort hin. Und dort ist halt so ein richtiger Moloch, ja. Also da sind Nutten und da ist eigentlich nur Lebemann angesagt und Kriminalität und denn wir finden raus, dass unter der Stadt, unter der Erde quasi ein See ist, genannt Matmos, ja? der sich quasi, der Puls wird richtig erklärt, er ist positiv geladen. Deswegen braucht er negative. Und deswegen braucht er negative Energie, um sich auszugleichen oder so eine Scheiße. Und deswegen sind die alle böse dort. Und der korrumpiert halt die Stadt und so. Und dort wird halt Barbarella das eine oder andere Mal entführt. kurz. Sie kann sich aber schnell wieder befreien von Ledersoldaten. Die Ledersoldaten sind auch geil, wie die immer zerspratzen. Und da merkt man halt richtig, Alter, das ist Plexiglas der Film. So, das ist sowieso so irgendwie irgendwelche Schaltflächen aus Plexiglas und da was, irgendwie eine Treppe aus Plexiglas und hier so riesengroße Verpackungsmaterial-Dinger. Das ist so die Luftpolster-Dinger. Klarsichtfolien oder irgendwelche Scheiße. Genau. Genau, hier steht jetzt Young Jane Fonda, bisschen Palina Vibes. Und dann kommen sie auf einmal völlig random in eine Selbstmordkammer, wo sie sich dann entscheiden, nicht einfach wieder zurück rauszugehen, sondern okay, wir ziehen es jetzt einfach durch. Wir suchen jetzt eine von diesen drei Todesarten aus und gehen wollen da durch. Und werden im letzten Moment noch aufgehalten. Genau, wir werden aufgehalten vom nicht Kanzler, Concierge. Das ist quasi hier die rechte Hand vom dunklen Tyrann. Ja, der Concierge. Und geht richtig ab. Und sie nimmt sie mit. Er nimmt sie mit, der Concierge. Und was passiert dann? Fighten die dann schon miteinander? Ja, sie landet erstmal im Palast. Genau. Und trifft. Ach, die dunkle. Zwischendurch trifft sie ja noch eine ominöse Frau, die sie rettet quasi, die so mit Deutschen so pseudomäßig, das siehst du richtig, wie die festgemacht sind am Handgelenk, die da so ein bisschen Ninja-mäßig rumkämpft, so ein bisschen Assassinen-mäßig, und sie aber auch schon sagt, hier, mein leckeres Mädchen, wie sieht's denn aus mit uns beiden, das ist noch so eine halbe Lesbennummer, und ja, sie sagt aber nee, und dann geht's halt. Dann befreit sie noch Pygor ist dann aber weg, glaube ich. Wird dann gefangen genommen. Bürger wird gefangen genommen. Der Engel. Er ist ja auch der Letzte seiner Art, sagen sie auch zwischendurch mal. Genau. Ich total selten. Der letzte Mohikaner. Ich glaube, dann im Palast im Endeffekt will der dunkle Tyrann stellt sich dann raus als die Dame. Die Dame. Die sie schon mal getroffen hat mit den Fuchteln. Genau, ist diese Assassinen. Ja, es ist nämlich eine Frau. Die sich dann unter das Volk mischt. Genau. Ich dachte, du wärst eine Hure. Und dann passiert. Boah, ja. Die will unbedingt dann eigentlich mit ihr schlafen, will eigentlich sexuelles Abenteuer mit ihr haben. Genau. Und Barbarella verweigert sich aber. Genau. Sagt, nee, hab ich keine Lust drauf. Genau, und sie, dadurch, dass sie den Engel auch festnimmt, will sie dann den Engel befreien. Hm. Macht sie auch. Hat noch eine Waffe versteckt. Beim Engel in der Hose. Ach stimmt, ja. Genau, und bedroht dann die Königin, also nicht die Königin, sondern die Tyrannin und sie flüchtet, sie kommt dann in den Käfig, zu den Vögeln, und ey, ich liebe es. Und dort war sie richtig zerschurst. Also da ist in ein Plexiglas-Käfig gekommen, und dort wurde sie von Killer, Nymphensittichen und Wellensittichen angegriffen, die sie, aber dann ist natürlich in dem Käfig, in der übelsten Foltermaschine, ist vom Widerstand ein Falltür drinne. Wo Barbarella plötzlich unten irgendwo in der Stadt landet und dort ist, ich muss sagen, das war mit Abstand meine Lieblingssequenz. Also die Widerstandsszene ist mega. Die Widerstandssequenz ist unnormal gut, weil das einfach nur lustig ist. Wenn da so angeben will von wegen, ja, wir sind so übelst aufgestellt und so und ja, nimm die Geheimtür, geht den Geheimgang lang und dann funktioniert der Geheimgang nicht. Also, nimm die Tür. Was? Nimm die Tür. Die Tür! Wie cool er auch versucht, irgendwie sich zu positionieren, während er den Hebel umlegt. Ja. Und sie noch anguckt. Also er will ja definitiv imponieren, ja. Imprägnieren. Und dann klärt er sie halt auf über den Widerstand, wie haben wir es gemacht und was ist der Plan? Die böse Frau ist geiler Olibar auch. Die böse Frau ist die kann man besiegen, und zwar im Raum der Träume, da ist sie alleine, aber da ist eine unsichtbare Barriere und da kommt man natürlich nur mit einem unsichtbaren Schlüssel rein. Und die haben wahrscheinlich einen guten Schlüsseldienst, die haben nämlich einen doppelten Schlüssel. Eigentlich hat nur die Tyrannin einen, hier wieder diese Scheiß, ja, hier sind diese Lichter leuchten, ja, da sieht man, wenn er latscht davor, dass das Ding endlich angeht. Ich liebe es. Das ist die geilste Sequenz aus dem ganzen Film, ey, das könnte so Monty Python sein eigentlich. So, er latscht halt davor, will sie halt unbedingt imponieren. Und sie machen sich halt einen Plan. Okay, Barbarella, du gehst da jetzt rein und besiegst die böse Frau. Ja. Mhm. Und natürlich will er wieder, sagt sie wieder leichtfertig, ja, ich mache eine Belohnung aus für dich bei meiner Regierung. Er sagt, na, ich möchte eigentlich was anderes. Mhm. Und da sieht man quasi, da gibt's doch so einen geilen Versprecher, ey, ich liebe das. das ist so dumm. Da nehmen sie diese Pille und haben dann quasi telepathisch Sex miteinander. Und legen quasi nur so die Handflächen aufeinander auf, ja. Und bewegen sich so ein bisschen rhythmisch zuckend. Und wie geil sich ihre Haare auch locken, das ist so lustig. Ja. Und sie haben dann halt so halt telepathischen Sex und seine Hand fängt an zu rauchen und danach wollen sie funken, sie wollen mit Professor Ping funken und sie kamen da so ein bisschen rum und sagen, ja, wo ist die Pille? Das Funkgerät. Das ist so geil. Wo ist die Pille? Das Funkgerät. Es ist einfach so geil, ey, wenn das dann so, ja, Dr. Ping an Rebellen, Dr. Ping an Rebellen. Und sie sagt, Rebellen an Dr. Ping. Sie hat die ganze Zeit falsch rumgelabert. Das sind solche dummen Details. Auf jeden Fall kriegt sie dann irgendwie wieder mal neue Klamotten, weil das ist in jeder Szene, kriegt sie erstmal neue Klamotten. Mhm. Und sie geht wieder in die Stadt hinein und geht in eine Shisha-Bar. Das ist Essenz des Mannes. Da ist nämlich eine riesige Shisha, wo so ein Haufen Weiber rumlummern, ja. die so ein bisschen vor sich hin blubbern. Und dort rauchen sie quasi. Und in der Shisha schwimmt ein Mann drin in dem Wasser. Sie rauchen Essenz des Mannes. Und sie sieht, der Concierge kommt. Und sie will sich eigentlich verstecken. Aber der Concierge bemerkt sie. Und nimmt sie mit. Er nimmt sie mit. Und sperrt sie in seine Lustorgel. Stimmt. Und ich habe erstmal Sexorgel geschrieben. Ja. Und die Lustorgel, er spielt da quasi ein Tasteninstrument, wo die Olle eingespannt wird. Und dort spielt er. Und sie wird quasi befriedigt. Und eigentlich ist das so gut und heftig, dass sie eigentlich danach stirbt. Er will sie quasi zu Tode sexuell foltern. Und ihr gefällt's, aber sie hat so ein Durchhaltevermögen, dass die Lustorgel überhitzt. Und er will dann schon in den nächsten Gang schalten, er holt schon die nächsten Sachen ran, ja, dann geht's halt eben anders weiter, hast du gesagt. Dass diese Lustorgel ist ein Totalschaden. Und dann quatschen sie halt miteinander und sie findet raus, Plot Twist, eigentlich der 25-jährige Duran Duran ist gleichzeitig der Concierge. Denn der Matmos fordert quasi ein Tribut, ja. Man altert, also er altert, ist dadurch sehr schnell gealtert und deswegen sieht aus wie 30 Jahre älter. Also. Sie sagte dann auch noch, sie sind ja ganz schön vergammelt. Genau. Sie sind ja ganz schön vergammelt. Das ist der Matmos, der und so weiter und so fort. Und sie sagt dann, sie weiht ihn ja so ein bisschen in den Plan ein, habe ich glaube das Gefühl. Und er überlistet sie. Sie geht rein und er sperrt quasi beide, die bösartige Zaubermöse, sperrt sie ein im Raum der Träume. Und er übernimmt mit seinem Positronstrahl, übernimmt er die Macht und will sich gerade krönen lassen, als plötzlich die Widerstandskämpfer angreifen. Und er schickt seine Flotte, seine Luftflotte, und die wird erstmal zermalmt. Ich habe geile Plexiglas. Das scheitert, weil die haben Waffen, das wusste er nicht, dass die Waffen haben, und dann ist die Luftflotte quasi aufgebraucht. Hm. Und sie releasen quasi den Matmos. Und der flutet die Stadt. Und die zwei Mädels haben aber überlebt, weil Barbarella ist einfach so unschuldig und darauf hat der Matmos keinen Bock. Und er hat quasi eine Luftblase um die beiden in ihr geiles Bett. In ihrem geilen Bett, was eigentlich nur eine gespaltene Frau ist, überleben sie quasi diese Matmos-Flut, der eigentlich alles und jeden tötet. Und auch der Engel, der eigentlich eine pure Persönlichkeit ist, überlebt. Ja. Und dann endet der Film eigentlich auch schon ganz unspektakulär. Sie fliegen einfach alle drei weg. Und ich fand diesen letzten Pseudo-Gag, wo ich mir denke, ey, Alter, echt jetzt? Ja, warum hast du sie eigentlich mitgenommen? Ja, da bin ich mehr am Gleichgewicht. Weil er hat plötzlich zwei Weiber in der Hand mit der Rumpflege. Und das ist eigentlich das Ende des Films, das war's. So absurd, gell? So, okay. Am Ende denkt man sich wirklich, okay, das war jetzt so runtergenudelt. So. Auf jeden Fall, okay, wir müssen jetzt irgendwie fertig werden. So, wir haben alle Kostüme. Ich habe auch gelesen, dass, das steht auch in den Endcredits, steht auch drinne, dass das letzte Kleid, was der, also das letzte Dress, was sie anzieht, das ist ja so ein Kleid mit so grünen Anhängern dran. Hm. Das ist von Paco Rabanne designt. Der, für der heutzutage bekannt ist durch seine Stricher-Parfüms. Hm. Ja. Davon, der hat das quasi gemacht. Ne? Also das ist noch ganz interessant. Aber ich kenne halt nur Jane Fonda. Ansonsten kenne ich davon keinen weiter. Ich habe mir auch ehrlich gesagt nicht die Mühe gemacht zu gucken, okay, was hat der noch gespielt und was hat der noch gespielt. Und auf jeden Fall, also ich finde, das ist auf jeden Fall kein Trash. Also das ist Kult-Trash. Also das ist wirklich Kult-Trash. Hm. Der kriegt... der kriegt von mir 4 von 5 Trash-Perlen, auf jeden Fall. Mhm. Weil der macht richtig Spaß. Der wird nie langweilig. Gehe ich um mit. Schön kurzweilig. Es ist, die Optik ist einfach nur absurd. Jane Fonda ist eigentlich, da gibt's so viele Szenen, wo man sich denkt, boah, ist das eine hübsche Frau. Mhm. Und zu dem Film hat sie ja gesagt, sie ist eigentlich, sie findet es schade, dass das nicht so ein feministischer Film geworden ist, wie sie eigentlich dachte. Aber sie ist halt wirklich das naive Dummchen, was halt komplett dadurch geschleust wird und so. Also eigentlich Sex ist die Lösung, Leute. Immer ficken. Sieg der Liebe, Leute. Sieg der Liebe. Und dann noch so eine Fanfare hinterher. Sieg der Liebe. Genau. Also eine Fanfare brauchen wir. Ja. Ich krieg Bock drauf. So als Hupe. Also ich fand den Film richtig, richtig schnaffte, fand ich den. Ja. Schön kurzweilig. Auch diese eigentlich für diese Zeit eigentlich auch ordentlich gemachten Effekte. So. Auf jeden so Fall. Dieses, das war, die waren halt auch schon clever, gell. Der ist in Rom gedreht, also ja. In Studios in Rom. Also ist so italienische Co-Produktion, ist aber einfach nur geil, ey. Erinnert mich so ein bisschen an Flash Gordon. Also das ist so auch so auf einer Ebene. Jetzt möchte ich mal Peter fragen, woher kennst du den Film? Aus deiner Kindheit? Ich habe den mal durch Zufall entdeckt. Okay. Da habe ich Fernsehen geguckt. Ja. Und durch Zufall dann irgendwie umgeschalten, ich glaube auf Sky oder so. Also lief das dann quasi. Aber also das ist schon eine Weile her, oder? Ist schon eine Weile her. Es ist jetzt nicht ewig her. Ach so, okay. Ich würde sagen... 3 oder 4 Jahre? Ach echt? Ich dachte, und das ist so ein typischer Film, so wie im Atemzug mit Flash Gordon. Das ist für mich, das ist so ein Kabel-1-Film eigentlich. Ja. Okay, er ist wirklich für Kinder grenzwertig, aber Flash Gordon, da gibt es halt keine Brüste und so. Nee, das geht, ne? So, und das ist so, wisst ihr, wie ist sowas, so ein Film, ich dachte, du hast den mal irgendwie mal mit 8, 9, 10 mal gesehen. Und nicht ganz verstanden hast, okay, ja. Die ist halt nackig und okay, die zucken da so komisch, wenn die Pillen genommen haben, ja. Aber weißt du, und nee, ich habe den mal durch Zufall, weil ich so beim Durchseppen, ja. Plötzlich da Film, hab ich gedacht, was ist denn das für ein Film? Und dann zufällig, ich habe nur so das Ende gesehen von dem Film, hab gedacht, was geht denn da ab, warum hat denn der Flügel, das war so, hat mich so total aus der Bahn geworfen müssen. Ja. Da saß ich wirklich da saß meine damalige Freundin noch neben mir, ja. Und haben wir zusammen diesen Film angeguckt und haben gedacht, was ist das für ein Film? Wir sind ja lauter sexuelle Anspielungen drin, gell? Ja. Dann kam das auch mit der Lustorgel, gell? Ja. Dann hat geguckt, ist das denn ihr Ernst? Was ist denn das für ein Film? Was passiert hier? Plötzlich kommt, vor allem musst du dir vorstellen, wenn du da mittendrin guckst, da ist ja schon so abgespaced, der Film. Aber ja. Wenn du mitten ins Ende reingeworfen wirst, plötzlich taucht ein Typ mit Flügeln auf. Plötzlich ja. Ist er da in dieser Untergrundbasis. Dann taucht ein Typ mit einer Lustorgel auf. Plötzlich ist ein Typ im, also du gewöhnst dich ja dran an dem Film. Ja. Da fängt ja relativ gemäßigt an. Ja. Also du gewöhnst dich an diese sexuellen Anspielungen, diesen Softporn-Vibe, den ja. Einfach, oder diese Erotik. Erotik, muss man ein bisschen ja. Positiver ausdrücken. Softporn ist schon noch eine andere Nummer. Ja. Aber Erotik-Vibe, den der Film verspürt, ja. Versprüht, gewöhnst du hast dann eigentlich einfach. Du hast doch keine Sexszene. Nee. Nicht eine. Es wird immer mal so ein bisschen, dass sie sich so mal ein bisschen regelt. Und nur danach so, quasi. Gell? Also nur danach und halt in der Lustorgel. Die Lustorgel. Ja, da hast du quasi so den Orgasmus, ja. Ja. Ich finde den auch, wie du jetzt gesagt hast, ich finde den super interessant, den Film. Also rein lustig. Optisch total interessant, wie ja, die alle aussehen, so der ganze was gemacht, Stil. Ja. Natürlich dieses Futuristische da drin, wie du gesagt hast, der ist super kurzweilig. Also ja. ich finde, du hast immer wieder was Neues zu sehen. Die wechseln ganz häufig die Schauplätze. Ja. Am schwächsten finde ich fast noch das Ende vom Film. Das stimmt. Das finde ich echt, das fällt ganz schön ab. Ja. Aber ich finde, bis ins letzte Drittel, bis dahin hast du ständig wechselnde Sachen, wo du denkst, was passiert denn als nächstes? Bis kommt der Vogelkäfig. Dann plötzlich die Tyrannin, das ist ja noch so ein leichter Plot-Twist, womit du überhaupt nicht rechnest, dass das auf einmal die Dame von der Straße war, wo ich erst dachte, es wird nicht nochmal aufgegriffen. Plötzlich ist das die große Tyrannin, wo du erst die ganze Zeit an einen Mann denkst, aber auf einmal ist eine Frau. Wir sagen ja auch immer der Tyrann. Genau, ja. Du hast natürlich immer so französische Anspielungen auch mit, finde ich so. Ja, Parlez-vous français. Fragt zum Baum, wozu habe ich dieses Sprechohr? Das fand ich auch super lustig. Auch eine interessante Betrachtungsweise der Zukunft, wie es sein könnte mit diesen Verzückungspillen. Da im Endeffekt so, ja, die Menschheit hat nicht mehr direkt Sex miteinander, also die Menschen übertragen das nur noch eher in den Köpfen. Finde ich ein super cooles Gedankenspiel. Ja. Es sind natürlich ein paar Dinger dabei. Ich habe ja noch so ein paar Sachen auf der Uhr oder auf meinem Zettel hier, die ich verdammt lustig fand, wie mit dem Fänger. Der sich ja dann überzeugt, diese Pillen nicht zu nehmen, aber über die traditionelle Art und Weise, und dass er sein Fell unterm Fell auspackt. Und dann sagt sie zu ihm, na, wenn Sie wollen, können Sie sich gern bedienen. Ja, stimmt, genau. Stimmt. Ja, was sie auch für Gespräche führen, gell? Fand ich super lustig. Und ich mag sehr einfach das Outfit, was sie dann von dem Typen bekommen. Und dann sagt er, er kann eins von meinen alten Fellen nehmen. Und dann kriegt die da so ein Space-Stinktier-Outfit mit so einem übelst langen Plüschschwanz, wo du schon siehst, da stürzt die gleich drüber. Und dann steigt die auch ein in ihr Flugzeug und dann geht diese Tür zu, die kreisrunde Tür so nach innen zu, wie so ein Auge. Wie so eine Blende von der alten Kamera. Wie so eine Blende, genau, besserer Vergleich. Ja. Stimmt. Ja. Das haben wir ganz vergessen. Wir haben gerade nur das Szene gesehen, war erstmal noch der Schwanz. Sie geht da rein und dann geht einfach diese Blende zu und klemmt diesen Schwanz noch ein. Das hat auch ein perfektes Timing, finde ich, die Szene. Ja. Und genau nachdem sie da aus diesem Matmos raus sind, versucht sie ja Pyka wieder zu beleben. Und der liegt einfach nur auf dem Bauch. Gib ihm Mund-zu-Mund-Beatmung. Nein, ich mache lieber das hier. Ja, genau. Und sie hat eine bessere Idee und klappt einfach immer die Flügel hoch und runter. Ja. Das ist so doof, aber irgendwie auch eine geile Idee. Das stinkt ja Outfit, fand ich irgendwie so am lustigsten, muss ich echt sagen. Die fliegt ja dann auch im Raumschiff, fliegt sie nochmal drüber auf die Gusche. Ja. Und dann zieht sie sich um, weil sie die Schnauze hat. Ja, das ist halt das Lustigste, ja. Der Rest ist halt einfach nur, jo, schöne Frau. Ja, es lebt halt viel von Jane Fonda, muss man sagen. Ja, wenn jetzt von ausgehen würdest, dass da jemand anders gewesen wäre, mit einer anderen Ausstrahlung. Die hat wirklich eine Ausstrahlung. Man guckt sie einfach gern an. Und auch aber wirklich so naiv und obwohl sie halt auch mit jedem schläft, auch trotzdem wirklich dieses Unschuldige, weil sie halt wirklich so ein richtiger Naivling ist. Ey. Ja, so gutgläubig, gell? Ja. Auch. Wie findest du die... Ich nenne sie die Hornlupe von Professor Ping. Geil. Das ist natürlich immer lustig. Schön, so einen geilen Zylinder einfach auf die Stirn. Da kann der besser sehen, wenn er die einfach auf die Stirn macht. Ich dachte, was hat der jetzt gemacht? Was hat er sich da an die Stirn gemacht? Okay, ich kann das reparieren. Aber, komm her, ich brauche eine Feder von dir. Vor allem die Feder. Eine Feder. Komplett bescheuert. Wahnsinn. Und eine Sache, die ich noch habe, einen lustigen Dialog. Es gibt halt auch so lustige Gespräche einfach. Ja. Geiles Gespräch ist auch, sie nimmt ja dann den großen Tyrann kurz in Geiselhaft. Mhm. Also, wie du vorhin gesagt hast, die Pistole, die in der Unterhose vom Pyka versteckt war, rausholt. Und nimmt sie dann so als Geisel, den großen Tyrann, und sagt dann zu ihr, hol den Engel runter. Oder ich mach dir noch ein Horn. Ja, genau. Stimmt, die hat nämlich ein Horn. Ja. Die hat so ein übergroßes, auch phallusartiges Horn natürlich. Sie sieht aus natürlich wie so ein Phallus-Symbol. Hm. Was sonst? Auf der Stirn. Also auf dem Kopf, ja. Ja, und die Vogelfolter war für mich auch einfach ein Highlight. Ja. Und der große Tyrann, die Dame, die reagiert dann noch drauf. Nein, mein schönes Gesicht. Stimmt, ja. Das war so eine geile Reaktion auch. Ja. Mit dem Concierge, das war auch lustig. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, was er genau sagt, aber mit seiner Orgel, als die kaputt geht, die Lustorgel, fängt dann auch an, oh, du hast alles Domina gemacht. Meine schöne Orgel, das gibt's doch. Das ist ein Totalschaden. Ich finde das auch interessant, dass diese Waffen irgendwie sich über irgendeine imaginäre Lebensenergie oder irgend sowas speisen, weil die geht ja alle und die hat irgendwie keine Energie mehr. Und da steht ja auch der Concierge und deswegen wird sie gefangen genommen. Stimmt, ja. Ach ja, klar, der hatte ja noch wie so ein, so ein Detektor, wo man das so sieht. So ein Blinkding, das Energielevel. Stimmt. Ich frage mich, was war da los, ey. Aber ich... Die Frage ist eben, das war damals schon zum Schmunzeln, hundertprozentig. Also, das haben die nicht ernst gemeint, kann ich mir nicht vorstellen. Da wurde schon als so Trash-Film da wurde so konzipiert, ja. Ey, Peter, vielen Dank für dieses Juwel. Ich habe mich, ey, ich hab so Spaß gehabt, ey. Ich habe heute früh noch den Rest geguckt. Ich habe gestern Abend mal eine Viertelstunde angefangen. Ich sage, mal gucken, was sich da einlässt. Und dann habe ich heute früh fertig geguckt. Fand ich richtig lustig. Also es richtig, macht richtig Spaß. Nur mal zur Es fasst perfekt zusammen. Und einfach nur denkst, wenn du einen Film kennst, alles klar. Wenn du einen Film nicht kennst, denkst du, what? Einfach nur, wie weird das teilweise ist, was sie erlebt. Die Wikipedia-Zusammenfassung ist wirklich gut, ja. Ja. Die Hauptfigur Barbarella reist durch die Galaxis und erlebt zahlreiche Abenteuer, vor allem erotische. Gleich in der berühmt gewordenen Anfangsszene zeigt sie ein Striptease in scheinbar Schwerelosigkeit. Später wird sie von einem behaarten Draufgänger in die althergebrachte Form der Sexualität eingeführt, trifft auf einen blonden Engel und eine sadomasochistische Königin, bringt einen Orgasmotron zum Schmelzen und tauscht mit einem schüchternen Rebellen Verzögerungspillen aus. Klingt nach Drogen the Movie. Ja. Ey, oh, perfekt. Ja. Ja, also. Aber wie gesagt, ey, diese Rebellenszene, die müssen, ey, das ist Comedy Gold, ey. Das witzigste Segment in dem ganzen Ding eigentlich. Mhm. Also ich muss auch sehr schreien, einfach bei dem behaarten Fänger. Ja. Ich habe es ja jetzt schon dreimal gebracht heute. Ein behaarter, nee, wie Barbarella. Ein behaarter Draufgänger. Ein behaarter Draufgänger. Das ist so wirklich gut geschrieben. Das ist perfekt. Draufgänger ist halt auch so ein geiles Wort. Aber man muss auch sagen, Striptease in Schwerelosigkeit, das ist auch so ein Ding. Das heißt, wo siehst du sowas? Ja. Das sind halt irgendwie so unkonventionelle Sachen, die du nicht jeden Tag siehst. Mhm. Der ganze Stil, das Drumherum, was du zu sehen bekommst, die Lustorgel, was ja trotzdem auch, das ist ja trotz der ganzen Erotik und was da alles angedeutet wird mit dem Stöhnen und den Schwitzen, ist es ja nicht total frivol, der ganze Kram. Mhm. So, muss man einfach sagen. Also finde ich, ja. Auf mich wirkt es jetzt nicht total abstoßend oder total jetzt hier. Es ist kein Eis am Stiel. Eis am Stiel ist dann nochmal was ganz anderes. Ja. Eine ganz andere Hausnummer. Es ist nicht nur so vor lauter Geilheit rumlaufen und Geifern so. Es hat trotzdem irgendwie was Sinnliches auch. Ich weiß nicht, ob du die Eis am Still filme. Es ist was Sinnliches, hast du gut gesagt. Ja. Es wird immer damit gespielt, immer damit kokettiert, aber nicht so hautraufmäßig. Wie jetzt zum Beispiel Eis am Stiel, wo der eine sich quasi in der Scheide der anderen verklemmt. Mhm. Sich die Scheide so doll verkrampft und dann die dann quasi dadurch durch die Wohnung laufen und so ein Kram. Also so, wo dann halt wirklich nur Titten, weil, okay, Titten. Und okay, wir brauchen jetzt noch eine Sexszene und wir brauchen das noch. Und es geht trotzdem noch mehr um die Story dabei. Bei Eis am Stiel geht es eigentlich schon immer nur darum, dass die Hühner abschleppen. Ja. Ja. Also es ist nochmal was anderes. Es ist alles trotzdem noch einigermaßen geschmackvoll gehalten, einigermaßen. Mhm. Aber ja, es funktioniert. Und Jane Fonda funktioniert heute noch, muss man sagen. Ja, auf jeden die Fall. Ist wirklich gut. Also es ist wirklich eine hübsche. Das muss man echt sagen. Stark, Peter. Krasser Film, ne? Also ich gehe da auch mit den vier. Ich habe auch schon hat überlegt, richtig Spaß gemacht. Was würde ich dem geben? Ah, der ist auf jeden Fall weit oben. Der macht richtig Spaß, ey. Ein behaarter Draufgänger. Ich gehe mit 4 Trashperlen, gebe ich auch. Mega. Also Leute, Barbarella eher eine Empfehlung. Auf jeden Fall. Brennen muss Salem eher nicht. Nur wenn ihr es euch richtig dreckig geben wollt. Wenn ihr auf lange, auf dicke Bücher steht. Ich hoffe, es wird ein dickes Buch. Ey, richtig gut, richtig gut. Es war auch gut so, dass wir es so rumgemacht haben. Ja, finde ich auch. Die bessere Wahl. Schön auf einer High Note enden. Richtig gut. Ey, meine Damen und Herren. Wie Püker. Damit war das der erste Podcast für 2020, ey. Meine Fresse. Richtig stark. Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Wir versprechen nichts. Seid gespannt, was da kommen könnte. Auf jeden Fall. Wir wissen es selbst noch nicht ganz, um ehrlich zu sein. Aber schon mehr als ihr. Auf jeden Fall. Das klingt so auch nach allem und nichts. Ja. Ja, so ist es. Gut. Ich bedanke mich für die Geschenke, Peter. Vielen Dank. Bitte. Und bitte. Dass wir das heute durchgezogen haben, es freut mich. Und damit verabschiede ich mich auch von den Vorhörern. Von den Zuhörern. Vorhörern. Denk dran, Sieg der Liebe. Sieg der Liebe, genau. In diesem Sinne ist das beste Schlusswort. Bleibt sinnlich, bleibt erotisch. Barbarella. Bis zum nächsten Mal. Sagen euch die Dorfsinnlichkeit. Die Dorfsinnlichkeit. Pitarella. Pitarella. Klingt wie so ein Mozzarella, so eine spezielle Suppe. Auf jeden Fall. Na, haben Sie da noch was von dem Barbarella da? Auf jeden Fall. Ich feiere trotzdem den behaarten Draufgänger. Auf jeden Fall. So stelle ich dich dann irgendwann mal vor. Und ich guten Tag, hier sind die Dorfschneiden. Und ich stelle vor, ich heute ist an meiner Seite der behaarte Draufgänger, Peter. Heute frisch reingeschurpst. Ja. In den Kreis. Geil. Der behaarte Draufgänger. Also in diesem Sinne, macht mehr Striptease in Schwerelosigkeit. Auf jeden Fall. Nehmt ihr Verzückungspillen. Oder lasst sie auch mal weg, wenn ihr mal auf althergebrachte Weise. Kontaktiert Professor Ping. Und sagt euren Männern häufiger mal, bedien dich. Und wenn Salem Slot mal wieder brennt, lieber ein bisschen vorsichtiger genau. Gehen. Salem Slot. Jo, haut rein, Leute. Okay, tschüssi. Ciao.